So, warum steht mein Screenset auf Editing? Weil du drauf gedrückt hast. Jetzt. Dominik, du wirkst nicht in der richtigen Stimmung, um einen fröhlichen Podcast aufzunehmen. Kann ich dir was Gutes tun? Ich kann dir was Gutes tun. Kannst du mir ein Bier geben? Ja, mach ich gleich. Mach ich gleich wirklich. Doch, wir trinken gleich eins. Sobald ich den Knopf finde, geht's los. Soll ich da drauf drücken? Soll ich da jetzt drauf drücken oder was? NF? Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und Sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Hey Jürgen. Dominik. Und der Philipp. Und wir bekommen Sachen erzählt aus der Geschichte. Ja, erst bekommen wir noch andere Sachen erzählt. Weil bevor wir irgendwas anders tun, ich habe das dringende Bedürfnis, den Dominik aufzumuntern. Oh. Deswegen ziehe ich jetzt mal hier diese rote, schwere Kiste hervor. Ein roter Versandkarton. Die mir per Post zugeschickt wurde. Auf der steht Ach-Tung, zerbrechlich. Ah. Also mit Achtung haben wir tatsächlich, glaube ich, noch keinen Wortwitz gehabt, oder? Doch. Meinst du nicht? Ich glaube, das ist... Doch, unsere iTunes-Rezession, eine der ersten, die wir vorgelesen hatten, war doch voll gespickt mit Ach. Das kann sein. Witzen so Achtung, Mittel, Ach-Garantie und so weiter. So, und wenn man dieses Ding aufmacht, dann kommt als erstes eine Postkarte zutage. Eng beschrieben. Wem darf ich die denn mal überreichen? Zur Verlesung. Aus Halle an der Saale. Oh, schön. Oh Gott, das ist ganz schön viel Text. So. Also dann nur die Highlights? Ja, bla bla. Hallo Philipp, das war's. Das ist das Highlight. Oh, Scheiße. Servus Jürgen, Ihre Lordschaft Dominik. Ich kann kaum zum Ausdruck bringen, wie viel Freude ihr mir mit eurem Podcast bereitet. Ich könnte wie so ein Dreijähriger vorlesen. Ich wollte gerade sagen, du könntest die Freude auch so ein bisschen in deine Stimme noch mit aufnehmen. Eine kurze Frage, war das jetzt der Gruß an uns beide Sterbliche und dann sozusagen so eine Art Hofknicks mit tiefer Demut an dich? Also ich lese jetzt mal. Finde ich gut. Ihr könnt mal kurz noch Smalltalken. Ich lese sie einmal komplett durch und dann lese ich das mit etwas, wie nennt man das? Wirf? Gibt es da nicht irgendwie einen fancy französischen Ausdruck? Wenn man irgendwas total mit Schmiss? Elan macht? Elan ist ziemlich französisch, oder? Okay, also. Also dann packe ich mal derweil die Halorenkugeln aus, die da noch mit drin liegen. Es sind, glaube ich, nur zwei Packungen. Ein Klassiker der Region. Was jetzt das Aufteilen schwierig macht, aber weißt du was, dann machen wir die einfach auf. So, wer mag Stracciatella? Wer mag Sahne, Kakao? Mag Stracciatella. Verrückt. Dann mache ich die jetzt mal auf. Dass man das auch gut hört. Wow. Sie sind noch mal... Ach nee, sie sind nicht noch mal verpackt. Das ist ja der Hammer. Ja, es ist ein... Schmatzgeräusche nicht, ne? Ich wollte gerade sagen, er ist vor allem irgendwie genau das, was alle Leute wollen im Podcast. Irgendwie Schmatzgeräusche. Ja, dann dürfen sie uns keine Sachen zu essen schicken. Ich meine, hallo? Ist ja nicht so, als hätte ich das mitgebracht. Ja. Dominik, bei wem müssen wir uns bedanken? Okay, dann mache ich nochmal weiter. Hier sind nämlich noch extra namentlich gekennzeichnete... Also das klang jetzt gerade wie beim Florian. Ich bin tatsächlich schon durch und wäre jetzt bereit, das quasi mit viel Pathos zu lesen. Jetzt bringe ich erst das Paket zu Ende. Das Unboxing. Namentlich gekennzeichnet. Jetzt habe ich, glaube ich, hoffentlich das von Dominik und mir nicht durcheinander gebracht. Ich glaube, das war für dich. Ich sehe eine Flasche Bier. Oh, ein schräger Vogel. Dann kannst du auch noch drauf lesen, was auf meiner steht. Stolzer Hahn. Ja, ich glaube, das war für mich gemacht. Und für Philipp ist extra hier die kleinere Flasche. Ah, Limonade. Süße Krabbler. Ich fühle mich getroffen. Leckere Fassbrause. Ich fühle mich getroffen. Das gute Landsberger Bier. Himbeergeschmack. Das, hat anscheinend eine lustige Marketingabteilung, weil hier haben die Biersorten so lustige Namen wie Schräger Vogel oder Stolzer Hahn. Und hinten sind die Texte auch recht witzig. Ja, Stille auf dem Land. Der stolze Hahn kuschelt mit seiner Henne. Nur Heidi schwingt fröhlich die Wäscheleine. Es ist Zeit für deine heimliche Liebe. Ein Landsberger Pilsener. 100% Land, total regional und grenzenloser Geschmack. Genuss. Und das liest du jetzt mit so einem Elan vor. 744. Die Stunden Herstellung nicht. Schmeckt besonders gut zu Schnitzel, gebratenem Fisch, Steak und auch Käse. Und jetzt, wo du sagst, habe ich hier ein Schnitzel. Ja, ich muss sagen, zu Stracciatella, Halorenkugeln, da müssen wir nochmal ein bisschen an der geschmacklichen Feinabstimmung nachjustieren. Echt? Ich finde die gar nicht schlecht. Zusammen mit Bier? Ach so, meinst du jetzt? Ich habe hier den süßen Krabbler, der steht drauf. Geschichten vom Land. Also. Ja, Moment, das ist ja bei ganz Bayern. Das ist auf jeden Fall extrem cool. Maria hat ständig neue Ideen. Ihre neueste, spritzig-pinke Brause aus eigener Herstellung. Denn der Drops mit Omas Pudding ist längst gelutscht. Ist das jetzt ein Diss gegen Pudding? Vor allem der Drops mit Pudding, wie geil das wäre, wenn du einfach so ein Ding hast, wo drin Pudding ist. Hergestellt von Schwestern in der zweiten Generation. Ich muss sagen, ich mag Bonbons mit so Füllung, die so matscht gar nicht so gerne. Aber die Idee, einen ordentlichen Pudding-Bonbon herzustellen, finde ich eine schöne Idee. So ein freches Früchtchen. Und süß noch dazu. Landsberger Fassbrause, 100% Land und endlose Natur machen erfinderisch. Also wir werden jetzt hier nicht gesponsert. Ich lese den Kram hier nur vor. Ja, aber hier... Limonade, sage ich doch nicht nein. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt muss der Dominik erstmal noch zum Zuge kommen, dass wir auch wissen, an wen wir unseren Dank adressieren müssen. Hallo Philipp. Servus Jürgen, Ihre Lordschaft Dominik. Ich kann kaum zum Ausdruck bringen, mit wie viel Freude ihr mir euren Podcast bereitet. Wie oft ich jede einzelne Achtfolge schon gehört habe. Keine Ahnung. Hashtag gute Nacht, Josh. Mit eurem Format kam ich überhaupt erst zum Podcast hören. Damit ihr auch bei eurer nächsten Aufnahme keine trockenen Kehlen bekommt und ihr nicht unterzuckert, lege ich euch ein paar Verköstigungen aus der Region ins Paket. Lasst es euch schmecken. Ich wünsche mir mindestens 100 weitere 8 Folgen, die sich jeweils über mindestens 2,5 Stunden erstrecken. Jede Minute 8 ist ein absoluter Hörgenuss. Vielen Dank und macht weiter so. Euer Florian. Also Prost auf den Florian. Zum Wohle. Cheerio. Diese Trinkgeräusche werden jetzt ausnahmsweise immer nicht ausgeblendet, wie sonst immer. Nee. Vielen, vielen Dank, Florian. Das macht mir eine sehr große Freude, dieses Paket. Ja, ich glaub, wir nehmen ja heute am Tag der Deutschen Einheit auf und es ist tatsächlich erst 9.30 Uhr. Da kann man mal ein Bier trinken. Oder eine Limo. Ich bin ja eh schon wieder auf 180, weil gerade irgendwie die ganze Straße vom Bahnhof gesperrt war und ich jetzt einmal um die ganze Stadt außen rumfahren musste, um hierher zu kommen. Und warum? Ja, warum? Ich habe ja gedacht, es ist wenigstens irgendwie eine Demo oder irgendwas, aber nein, es ist ein Lauf, ein Sportcheck-Lauf. Also dafür habe ich echt mal kein Verständnis. Ich schon. Für Verständnis sorgt bei mir ein neuer Podcast, den ich für mich entdeckt habe. Der heißt Ein Wolf liest Märchen und kann ich nur jeder Mann und jeder Frau empfehlen. Insbesondere diejenigen, die sich mal die Grimms Märchen in Original anhören wollen. Also Original heißt halt nicht irgendwie Disney überarbeitete Versionen. Und sagen wir so, der Podcast hat nicht ganz ohne Grund einen Explicit Tag, weil die Märchen doch ja in ihrer Originalfassung einfach schon recht verstörend sind. Und Johannes macht es einfach ganz großartig. Ich habe ein totales Déjà-vu und ich habe jetzt überlegt, wann du mir das erzählt hast. Und da ist mir eingefallen, dass du das erzählt hast, als wir uns neulich abends mal mit dem Dominik getroffen haben. Genau. Und der Dominik ist tatsächlich auch ein Hörer, den ich an dieser Stelle... Grüße. Grüße. Gegrüßt. Da fällt mir ein, wir haben noch eine Mail bekommen. Ah, gerade heute kam noch eine Mail von... Ihr Konto hat unzureichende Deckung. Marek. Marek hat uns nämlich erklärt, wie das mit den 4 Monden aus der letzten A-Folge funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Erinnern? Nein. Galileo Galilei. Ja. 4 Monde nach ihm benannt und wir haben uns gefragt, wie das funktioniert. I have literally no clue what you're talking about. Hörst du dir manchmal selber zu beim Wann Reden, beim Podcasten? Nein, jetzt mal ohne Witz, ich habe gerade... In der gestern oder vorgestern veröffentlichten Kurzfolge ging es um Galileo, jetzt habe ich es verraten. Naja, egal. Und da ging es darum, dass 4 Monde nach ihm benannt sind. Und wir haben uns gefragt, wie geht das? Heißt einer Galilei, einer Galileo und die anderen beiden, keine Ahnung. Und ich habe spekuliert, ob durchnummeriert wurde. Ja, es heißt ganz einfach, die 4 galileischen Monde. Also sozusagen als Sammelbegriff heißen die so? Ja. Und wie bezeichnet man die einzelnen? Das steht hier nicht. Ah, okay. Also wir sind unwesentlich weitergekommen. Ja, aber Marek unterschreibt auch seine E-Mail noch mit Gute Nacht. Und sie kam, nein, tatsächlich, sie kam heute Nacht um 12:30. Ja. Das ist so schön irgendwie. Ich habe jetzt gedacht, das bezieht sich wieder auf den Josh. Habe ich jetzt auch im ersten Moment gedacht, aber nee, die kam tatsächlich in der Nacht. Beim Thema nachts um 12:30, wenn ich etwas trainiger unterwegs bin, dann liegt es daran, dass ich seit 4 wach bin. Also das könnte tatsächlich dann sein, dass ich jetzt mittendrin diesen gewissen, kennt ihr das, diesen Flash, wenn ihr dann irgendwie eine gewisse Müdigkeit überschritten habt? Also das ist die Hoffnung. Du dir nicht gewünscht, dass wir extra mal morgens aufnehmen, dass du nicht immer so müde bist? Ja, aber da wusste ich ja dass noch. Dass du nicht immer so müde bist beim Podcast. Da wusste ich auch noch nicht, dass ich nicht mehr schlafen kann nachts. Wie gut, alle gut lediert, sehr gut. Perfekte Start in dem Podcast. Also ich habe auch einen schönen Podcast neulich für mich entdeckt, den ich jetzt hier mal an der Stelle erwähnen muss, obwohl es eine sparkassenfinanzierte Produktion des Radios ist. Was? Aber Reden ist Geld. Ist eine echt sympathische Produktion, wo sie über ja einfach über Geldthemen sprechen. Unter anderem mit so schönen Persönlichkeiten wie dem Lotto King Karl in der ersten Folge oder Arno Funke, Dagobert, Kaufhauserpresse in der zweiten Folge. Sehr schön. Da kann man echt ein komplettes Buch drüber schreiben, wie man mit Menschen umgehen sollte, die sich etwas zu Schulden kommen haben lassen. Das habe ich euch nie erzählt, ne? Aber ich hatte eigentlich eine Folge über... Ich bin ein Superverbrecher. Ich wollte gerade sagen, jetzt hätte ich auch vermutet, dass jetzt irgendein Gesetzeskonflikt aus deiner Jugend rauskommt. Also ich habe die Biografie, genau heute verehe, die Biografie von Arno Funke schon gelesen und ich habe mir das tatsächlich als Thema für diese Folge vorgenommen und ich habe ihn kontaktiert, um ihn einzuladen für diese Folge, weil er lebt ja noch. Und er hat abgesagt. Ich habe nie eine Antwort gekriegt. Mhm. Ja, aber ich glaube, dass der zu... Ich bin ja nicht das Radio. Ja. Also, ich glaube, dass er die Anfrage nicht gekriegt hat. Ich habe es ihm per E-Mail geschickt. Also ich glaube einfach schlicht, dass der die Anfrage nicht gelesen hat, weil ich glaube, das ist ein Typ, der würde das machen. Okay. Ich schätze dein Selbstbewusstsein manchmal. Also der hat es sicherlich nicht bekommen. Außerdem haben wir ja mittlerweile mehr Hörer als das Radio, von daher. Shots fired. Du kommst das Radio an. Welche Sender war denn? Also mein Radio hat maximal 3 oder 4 Hörer, je nachdem, wie viel gerade zu Hause sind. Der war erstaunlich gut. Ja, schon, ne? Dickes Danke geht noch raus an all unsere monatlichen Spender, zum Beispiel Benjamin, Gero, wobei ich annehme, dass es da Anja und Gero sind. Dann noch Ulrike, Henning und Dirk und ein ganz, ganz dickes Danke auch an Thorsten, der hat uns eine sehr, sehr großzügige Spende überwiesen. Und ein auch außerordentlich dickes Danke noch an Dominik, Oliver und Udo. Oh, danke schön, alle miteinander. Ja? Ja. Bedankst du dich bitte auch, Dominik? Ein bisschen mehr Anstand. Wie sagt man? Danke. Ich bin ein großer Fan von Udo. Der Udo arbeitet bei uns in der Firma tatsächlich, wenn ich das mal verraten darf. Und du weißt, dass es der Udo ist? Das ist der Udo. Garantiert. Es gibt nur einen Udo. Es gibt nur einen Udo. Ja, there's only one Udo. Mein Nachbar ist Udo und ich kenne noch einen anderen Udo. Also ich kenne schon zwei. Aber was mit Udo Jürgens? Kenne ich nicht, nie gehört. Okay. Ich habe die Tage Marius Müller-Westernhagen mal wieder gehört. Mal wieder getroffen. Das war absolut fantastisch. Ich frag mich, wie alt der unterdessen ist. Das ist wie... naja, gut, wir schweifen mal wieder maßlos ab. An dieser Stelle die Kapitelmarken. Wenn wir das ganze Gesubbel überspringen. Schön auch, dass das jetzt am Ende des vermeintlichen Gesubbels stattfindet, der Hinweis auf die Kapitelmarken. Ich finde eigentlich, es geht noch. Ja. Habt ihr noch was ihr loswerden wollt? Ansonsten würde ich euch an der Stelle noch erzählen, dass ich über das aktuelle Thema mal wieder in einer Dollop-Folge gestolpert bin. Mhm. Aha. Das heißt, wir machen nicht das Thema, das du gerade erwähnt hattest. Doch. Okay. Doch, es ist einfach zu schön. Es ist einfach zu schön und zu deutsch und ich habe es selber nochmal komplett nachrecherchiert. Aber die Inspiration, ich lege meine Quellen gerne offen. Ich bin sehr transparent in dem, was ich tue. Dollop. Hört alle den Dollop. Das ist ein deutsches Thema? Ja. Das der Dollop aufgebracht hat? Ja. Ach, ihr werdet dann verstehen, warum, glaube ich. Also. Levi Strauss wurde geboren. Am 26. Februar 1906 wird in Remscheid Hans Karl Bertram geboren. Es ist der Rosenmontag in der Werkzeugstadt. Boah, das klingt mega dramatisch. Ja, schon, ne? Oder wie ein guter Anfang für ein Buch. Wusstet ihr, dass Remscheid die Werkzeugstadt ist? Ich wollte es gerade fragen, was für Werkzeug wurde hergestellt? Ich habe keine Ahnung. Das stand auf Wikipedia oder irgendwo. Ich habe hier, warte mal, ich gucke. Schwabach ist die Goldschlägerstadt. Ich habe hier Fußnoten. Es stand. Aber da gibt es ja auch ein braunes Schild. Es stand bei RP Online, um genau zu sein. Ja, dann muss es stimmen. Dann muss es stimmen. Aber ich finde es schön, dass du gleich erstmal sagst, ich bin total transparent mit meinen Quellen und der nächste Satz ist was ich vorher echt weiß. Ja, aber ich habe eine Fußnote, aber wo ich es nachschlagen kann. Ja. Ja, und Dominik trägt immer ganz fleißig all meine Fußnoten dann später zu dem Beitrag mit. Ich finde es schön, dass bei dir auch so bei so einem Beitrag einfach unten in der Ecke stehen würde, Quelle, Doppelpunkt, Internet. Was weiß ich. Nee, was weiß ich einfach. Aber sich auch die Mühe machen, Quelle, Doppelpunkt hinzuschreiben. Hat mir mal jemand erzählt. Ja, auch gut. Allgemeinwissen. Heißt man halt. Jetzt bin ich gerade an. Mir war nicht klar, dass dieser Verlag mit diesen, wie heißt diesen Bücher? Diese Wissenschaftsbücher für Kinder, was ist was? Genau, danke. Tesla. Dass der in Nürnberg ist. Ja. Da bin ich gerade vorbeigefahren, weil die Straße um den Bahnhof gesperrt war. Siehst du, da hast du ja doch was davon. Ja, und ich habe. Geil ist, dass ich schon wieder vergessen habe, wie überhaupt der Verlag heißt und die Bücher. So bis hierher. Ja gut, aber ich meine, was ist was, Bücher, wenn du recherchierst, hast du es ja gleich. Ja, aber wer recherchiert das denn? Du in Google einmal kurz eingeben. Okay. oder in Bing oder in, nein, okay, ist mir ernsthaft, niemand benutzt ich Bing. Ich war neulich, war ich zu Besuch, weil es ist gerade Rugby-WM und der Sean, den ihr auch kennt, ist ja Südafrikaner und wir haben gemeinsam ein Spiel bei ihm zu Hause angeschaut und der hat ein Büchlein gehabt, so Lesen lernen, was sich halt an Kinder richtet, die halt gerade eben das Lesen lernen auf Englisch. Und wisst ihr, was da quasi die Story war? Mama macht, also Mama springt Bungee. Okay. Das war quasi das Ganze, dass halt nur die Mutti halt irgendwie sich in ein Herz fasst und einen Bungee-Sprung macht. Das war die gesamte Finde ich gut. Ja. Ich hätte gedacht, dass Peter, Paul und Maria in der Küche sitzen. Peter, Paul und Mary. Mary is sitting in the kitchen. Also Remscheid. Papa Bertram. Papa Bertram ist Gastwirt. Und ob aus dem Sohn nichts wird oder auch wird, das darf an dieser Stelle getrost bezweifelt werden. Wow. Über seine Jugend kann ich euch gar nicht allzu viel berichten. Sie war entweder komplett ereignislos oder Wikipedia unwürdig oder ich war einfach zu faul, das eingehender zu recherchieren. Quelle, Doppelpunkt, zu faul. Das könnt ihr euch aussuchen. Aber im Jahr 1926 legt unser Berti sein Abitur ab und dann geht er für ein halbes Jahr in die Lehre in eine Werft in Hamburg. Ist ja, wie weit weg? Wie weit weg? Remscheid, Hamburg? Das kannst du selber nachschauen, das kann ich dir nicht sagen. Quelle? Keine Ahnung. Sein Interesse lag aber nicht, oder zumindest nicht nur, auf dem Wasser, sondern hauptsächlich in der Luft. Parallel zu seiner Ausbildung im Schiffsbau beginnt er in der nahen Fliegerschule seinen Flugschein A. Das ist insofern witzig, als dass ich auch gerade meinen Flugschein A mache. Wirklich? Ja. Was ist A? Was darfst du damit? So Segler? Oder? Das ist eine andere, ganz andere Kategorie, aber das heißt zufällig halt auch A. So. Also ich darf mit meinem Flugschein A dann irgendwann mal mit einem Gleitschirm von einem Berg bis zu dem zugewiesenen Landeplatz fliegen. Alleine. Ach, da braucht es einen Schein dafür? Da braucht es einen Schein dafür. Wusste ich gar nicht. Ja, du brauchst auch einen zugelassenen Startplatz. Du darfst auch nicht irgendwo einfach runterspringen. Das, wir sind das hier immer noch in Deutschland. Wiederum, ja, aber das wiederum hätte ich geglaubt sofort, dass du das zwingend brauchst. Aber okay. Dass du dann, du, nee, das ist schon wichtig, dass du da. Das ist ein typischer Behörden-Sketch. So Monty Python in Deutschland, du darfst hier nicht irgendwo runterspringen. Naja. Du hast Selbstmord gelegen. Naja. Das ist wieder kein Witz, den man machen sollte, ich weiß. So. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein Ding, ne? Dass du Golden Gate und so, was da sehr beliebt ist, dass es da starke Strafen gibt, das nicht zu tun. Also sozusagen, wenn du da das What? Dir versuchst, das Leben Strafen. Zu nehmen, dass du da finanzielle Strafen kriegst. Aber was stört dich denn die finanzielle Strafe, wenn du dir das Leben nimmst? Das ist manchmal so ein bisschen das Bizarre, dass du halt, also einerseits, damit du halt, also keine Ahnung, damit du halt, vielleicht ist der Gedanke dahinter, dass du deinen Polizeieinsatz finanzierst, wenn du die Person noch aufhalten kannst. Ja, das ist schon klar. Aber was schreckt mich denn als Selbstmörder eine finanzielle Strafe? Ich glaube, dass es ganz viele gibt, die ja nur so halb sich selbst morden wollen. Aber das Ding ist, glaube mit Brückensprung ist es nicht die gängige Schlaftablette. Ich möchte nur halbtot sein. Naja, ich glaube sozusagen mit reinem Ratio kommst du an der Stelle nicht mehr weiter. Und ich glaube, dass dann manchmal so absurde Sachen vielleicht sogar irgendwas helfen könnten. Ich glaub, aber ich keine glaub, Ahnung. Das Meer hilft wahrscheinlich diese ganz großen Netze, die überall unter der Golden Gate Bridge gespannt sind, aber ich, die Leute aufzufangen. Ja, aber ich glaube, wie lustig wäre das? So weit dürften wir erstmal gar nicht kommen. Das ist doch genauso wie bei Foxconn, wo sich so viele Leute in der Firma umgebracht haben, dass wir halt gesagt haben, dann spannen wir halt Netze auf, anstatt die Arbeitsbedingungen zu verbessern. Ich finde es auch aber echt einigermaßen episch, wenn du wirklich so nachweisen könntest, dass eine Strafandrohung halt die Selbstmordrate einfach drastisch reduzieren würde. Weil eben aus diesen Gründen, die der Jürgen gesagt hat, dass das einfach totaler Schwachsinn ist, so. Ja, ja. Aber das fände ich super, das wäre sehr herrlich. Aber das ist jetzt so ein bisschen das, ich hoffe, jetzt gleitet mir hier nicht zu sehr ab, aber das ist ja so ein bisschen das Bittere, wenn Leute für sich den Entschluss der Selbsttötung gefasst haben, dann geht es ihnen ja besser. Das ist ja so ein bisschen das Fiese an der Sache, dass wenn du dich mit Leuten unterhältst sozusagen und dann geht es plötzlich besser und sagst, Mensch, denen geht es viel besser und am Tag drauf, weil sie ja für sich einen Ausweg gefunden haben, den vermeintlichen. Und dann sagen sie, aber scheiße, das ist zu hart bestraft, das, ich kann es nicht machen, ich naja, bringe es nicht aber, fertig. Vielleicht tatsächlich, dass dann sozusagen sowas so ein, oh, dann müssen meine Hinterbliebenen das noch zahlen, oh, das ist ja scheiße. Ich kann es dir nicht sagen. Wahrscheinlich ist es totaler Quatsch, den ich gerade vor mich hin formuliere. Ja, es ist natürlich schwierig. Es gibt natürlich so, wir hatten es ja auch schon, so Aufmerksamkeits-Selbstmordversuche, ja, die dann sicherlich an der Stelle vielleicht ein bisschen abgeschreckt werden davon. Aber im Großen und Ganzen ist der, glaube ich, vielen das wurscht, weil sonst würden sie sich auch nicht auf Gleise stellen. Genau, ja. Aber auch an dieser Stelle, wie immer, Selbstmord ist total kacke, ihr tut den Menschen im Umfeld schreckliche Dinge an und wann immer ihr Hilfe braucht, just reach out. Schön hätte ich es nicht sagen können. Jetzt habe ich gedacht, du versuchst jetzt hier wieder zur Eile anzutreiben. Nein, gar nicht. Gar nicht, weil heute haben wir ja mal entspannt hier morgens Zeit. Nee, ich muss halt noch nachher zum Lauf. Echt, du läufst da mit? Ich bin da schon mitgelaufen. Du bist einer von denen, wegen denen ich um diese ganze Stadt fahren musste. Naja, also, ey, keine Ahnung. Also, du weißt, ich halte echt viel von dir, aber ich glaube, dass das Leben, wenn du der Führer wärst, echt weniger spaßig wäre. Ja, für euch. Keine Fußballspiele mehr, keine Läufe mehr. Für euch. Ja. Läufe finde ich tatsächlich, also keine Läufe finde ich tatsächlich blöder als kein Fußball mehr, aber. Ja, aber was sollen sie denn machen? Es ist einmal im Jahr aber, der Halbmarathon. Du, die können schon Fußball gucken, wenn sie mich damit in Ruhe lassen. Genau. Das ist ja nicht das Ding. Lass dem Pöbel doch seinen Sport. Das ist doch, sonst. Ja, aber dann muss halt mal was gesperrt werden. Sonst kommt auf dumme Ideen. Keine Ahnung. Das ist doch die Strecke. Doch nicht, wenn ich da jetzt durchfahre. Die können doch auch woanders laufen. Die können in irgendeinen See laufen oder sonst wo. Aber doch nicht mitten durch die Stadt. Über Schwasse. Keine Ahnung, aber dein Jürgen Klon hat vielleicht Podcast-Aufnahme genau da, wo man an dem See vorbeifahren muss. Mein Jürgen Klon hat Podcast. Ja, dann der Alternativ-Jürgen in der Alternativdimension, der fühlt sich gestört, weil dann um den See gelaufen wird. Du bist nicht rational an der Stelle. Der Fluglehrer von unserem Hans Karl, der heißt Paul Bäumer. Das ist ein hochdekorierter Veteran des Ersten Weltkriegs. Ja, 30 Abschüsse, Spitzname, der Eiserne Adler. Schräger Vogel aus Landsberg. Schräger Vogel. Ich finde es schön, wenn hochdekoriert einfach heißt, dass er einfach viele Gegenstände in seinem Raum hat, die fast bis zur Decke reichen und sehr hübsch sind. Lauter so Schleifchen dran. Ja. Und man muss auch sagen, dass der Papa von unserem Hans auch ganz gut dabei ist. Also der unterstützt seinen Sohn finanziell bei diesem Fliegertraum. Das haben wir ja oft auch anders, ne? Dass Leute von ihren Eltern nicht so unterstützt werden in ihren Lebenswegen. Das wäre jetzt auch vielleicht meine längste Frage gewesen, weil wie kannst du dir denn da als Anfänger deines Metiers das leisten zu der damaligen Zeit? Das hatten wir aber auch schon. In der damaligen Zeit waren komplett gesponsert, jetzt wollte ich schon sagen, sanktioniert, subventioniert. Mhm. Ja, also es gab irgendwelche Fluglinien oder sonst wen. Und auf der anderen Seite, wenn du dir anguckst, was damals ein Führerschein gekostet hat oder auch ein Führerschein zur Zeit noch meiner Elterngeneration, also so, sprich so 1950 rum geboren, das ist einfach absurd wenig im Vergleich zu heute. Wenig? Ja. Also das hat sich ja innerhalb der letzten 10 Jahre auch schon drastisch nochmal gesteigert. Nein, ich bin schon älter, 15 Jahre. Vor allen Dingen, es gibt, wusstet ihr, dass du dich entscheiden musst, ob du Automatik oder Gangschaltung lernst und dass jede Fahrschule Automatik anbieten muss unterdessen? Ja, das wusste ich. Aber es ist nicht so, dass du dich so entscheidest, sondern so, du kannst im Grunde eine Automatikprüfung machen, darfst dann aber halt nur Automatik fahren. Aber mit einer, ja, das ist doch wahnwitzig. Einer Schaltung mit Gangschaltung. Also in Deutschland ist es doch, also das ist doch Wahnsinn, dass du nur automatischen Führerschein hast. Ja, ich kann dir aber genau erzählen von einer Freundin, die genau das braucht. Und zwar hat die als Kind eine Verletzung gehabt und muss seitdem so eine Art, also schaut ein bisschen aus wie so ein Gipsfuß oder eher wie ein Skischuh, muss sie einfach tragen. Ja, ja. Das die kann halt einfach nur sozusagen, die kann halt nicht vernünftig kuppeln. Von daher braucht die halt einen Automatikführerschein. Ja, also. Oder braucht eine Automatik auch? Ich war auf alle, das ist ja in Ordnung, so, keine Ahnung, so Sonderausnahmen gibt es ja immer. So, und das ist ja auch vollkommen legitim. Aber ich war einfach maßlos überrascht, dass du heutzutage nicht mehr Gangschaltung lernen musst, weil ich behaupten würde, dass die Vielzahl der Kfz da draußen halt nach wie vor einfach ganggeschaltet werden. Naja. Ich finde es auch immer so erstaunlich, wenn es in den USA sowas gibt wie eine, Stick Shift Challenge, so ein Fahr einmal eine Nicht-Automatik. Und für wie viele Leute das was sehr exotisch ist, einen Nicht-Automatik-Auto zu haben. Ich habe tatsächlich eine Frage noch und dann können wir weitermachen. Nein, oh, macht nur, ich habe Zeit. Es gibt doch manchmal so kleine Furzautos, wo hinten ganz groß draufsteht 25 km/h. Ja. Ja. Unter welchen Bedingungen darfst du sowas fahren? Ich glaube, da brauchst du keinen Führerschein. Ich glaube, die sind so ein bisschen wie so ein Roller. Ja, ich glaube, du brauchst schon so eine Art Straßenzulassung. Aber das ist, glaube ich, so ähnlich wie bei den, jetzt überlege ich gerade. Aber welche Menschen fahren sowas? Ich behaupte, ohne das jetzt hundertprozentig zu wissen, aber ich behaupte, das ist die Kategorie wie Mofa. Du brauchst keinen Führerschein, aber du brauchst eine Prüfbescheinigung und es darf auch dann dementsprechend nur, ich glaube, 50 Kubik haben und nicht schneller als 25 fahren. Also aber unter welchen Umständen fahre ich denn so etwas? Wenn ich nicht tauglich bin, den richtigen Führerschein zu machen, wenn ich nicht gescheit sehe oder keine Ahnung. Oder wenn aber ich es nicht gescheit sehe, sollte ich doch auch nicht am Verkehr teilnehmen. Ja, gut, also aber ich kann dir jetzt von der Bewerbung her sagen, etwas, was ich als Kind geliebt habe, ist so die Beilagen Fernsehzeitschrift meiner Eltern durchzublättern. Zwar nicht wegen dem Fernsehprogramm, sondern wegen den absurden Werbungen, die da geschaltet waren. Von irgendwelchen komischen Münzsammler. Dann auch sehr beliebt Ringe bestellen, weil da war dann auch immer gleich so ein Kartonage dabei, wo du deine Finger durchstecken konntest, um zu gucken, wie groß die Ringe sein müssten, die du da bestellen kannst. Okay, und da konnte man solche Autos auch bestellen? Und da konntest du solche Autos bestellen. Ach, und das war direkt neben, immer gerne in der Nachbarschaft von Werbung für Treppenlifte. Okay. Und auch die ganze Zeitschrift war sehr darauf ausgelegt, eher auf eine sehr ältere Zielgruppe. Von okay. daher. Also ernst gemeinter Aufruf an die Hörer und Hörerinnen da draußen, wenn ihr oder jemand in eurem Umfeld ein solches Kfz navigiert, bitte lasst es mich wissen. Ich bin höchst interessiert. Ich dachte, du sagst, bitte lasst es bleiben. Bei mir die Straße runterfährt jemand so ein Vehikel. Also ich glaube eher, dass es Bereich Menschen mit Einschränkungen und alte Menschen ist. Alles klar. Vielen Dank. Ja, wenn ich jetzt weiter denke in meine ursprüngliche Theorie, dann würde das sogar aber auch noch junge Menschen mit einschließen. Ich glaube, dann musst du vielleicht auch nicht das Mindestalter von 18 haben. Dünnes Eis. Es wird jedenfalls in den Werbungen immer sehr dafür geworben, Auto ohne Führerschein. Okay. Ja, ja, aber du fährst ja auch Mofa ohne Führerschein, aber du brauchst ja, trotzdem eine Prüfbescheinigung. Also du musst ja irgendwie die grundlegenden Verkehrsregeln schon mal beherrschen. So, das, glaube ich, ist auch da der Fall. Es ist ein Werbetext, von daher, dass das dann nicht da drauf steht, wäre ja auch naheliegend. Also, in der Zeit, wo er in dieser Flugschule ist, lernt er auch den Chinesen Wen Lin Chen kennen, der ein Offizier von Chiang Kai-shek ist. Ich weiß nicht, kennt ihr Chiang Kai-shek? Nein. Das ist, nein. Der kämpft im chinesischen Bürgerkrieg später gegen Mao Zedong. Und noch später gründet er die Provisorische Republik China, die, wie ihr ganz bestimmt wisst, dann zu Taiwan wird. Mhm. Ja. Nein. Also Taiwan ist eigentlich die Republik China. Ja. Aber der war quasi der Anführer einer Opposition oder hat der wirklich so Kung-Fu-Style-mäßig gegen Mao Zedong das Ganze ausgebattelt? Ja, es war schon so ein kleiner Diktator halt. Okay. Ja, also der hat, so Rebellführer. Das hätte ich jetzt ein bisschen cool gefunden. Und also er hebt später auch in höchst diktatorischer Weise Anspruch auf ganz China. Also nur, dass ihr mal so grob den einordnen könnt. Ich bin gerade wieder mega auf dem Wu-Tang-Clan-Trip. Habt ihr jeweils Wu-Tang gehört? Nee, das ist absolut fantastisch, nicht. Weil die immer so Samples machen aus so alten chinesischen Filmen und manchmal machen sie genau in der alten, in der Art und Weise, wie das halt damals so war, machen sie dann ihre eigenen Sample. Ja, aber Sekunde, das ist total geil. Wirklich aus chinesischen Filmen oder aus so China-Action-Filmen? Naja, weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob da überhaupt was Authentisches dabei ist oder ob das alles nur in der Art nachproduziert ist. So, da müsste ich mich tatsächlich mal einarbeiten. Ich habe tatsächlich jetzt gestern angefangen, Skylines zu gucken auf Netflix. Über Frankfurt? Ja, ich habe gedacht, das ist so eine ganz schlimme Produktion zum Fremdschämen und kann man gar nicht und Hip-Hop und ist ja eh scheiße und so, aber es ist echt gut gemacht. Da hat der Etienne von Game One, jetzt Game Two, der kommt ja aus Frankfurt und ist ja irgendwie Botschafter für Eintracht Frankfurt auch ganz viel. So, ist ja sehr publik, dass er da herkommt und er hat gemeint, für die einen ist es ein Gangsterfilm, für die anderen ist es mein Zuhause, mein Weg zur Schule, so ungefähr. Oh Gott, Grüße gehen raus, falls du mich hörst, an einen Bekannten, an die Liebe meines Lebens. Falls du mich hörst, klang jetzt irgendwie so. Nee, ganz großes Kino. Ich war mit der Person gleichzeitig bei einer Firma als Werkstudent in Frankfurt. Crytek. Wir waren da regelmäßig im Kino in der Sneak Preview. Und das war, glaube ich, eines der lustigsten Kinoerlebnisse, die ich je hatte, weil die dort total abgefeiert haben. Du bist da in den Film reingegangen, du wusstest nicht, was es ist. Das haben Sneak Previews so an sich. Genau, Film geht los, der kleine Nick, alle sitzen dann und genießen den Film. Also es war auch wirklich nett, dass Leute gegangen sind. Die Leute sind drin geblieben und haben Trashfilme abgefeiert, gute Filme sich gefreut und einfach so mitgenommen, was gekommen ist. Das war echt sehr nett. Und ein Film spielte dann so im Gangster-Rap-Milieu Würzburgs. Okay. Und der Typ kam aus Würzburg und hat sich einfach den halben Film beömmelt und halt auch mal öfter laute Kommentare gesagt, sowas wie, das ist gar kein Gerichtssaal, das ist meine alte Schule und irgendwie hat damit den Saal natürlich sehr begeistert. Ich habe mal ein halbes Jahr bei einer TV-Produktionsfirma gearbeitet und habe da ja für Cinema TV damals noch Interviews geführt mit diversen TV-Persönlichkeiten. Und unter anderem habe ich auch Til Schweiger mal interviewen sollen und habe dazu den neuesten Film von Til Schweiger in der Preview sehen sollen vorher. So. Mein Beileid. Und normal hast du halt so Pressevorführungen, so keine Ahnung, waren wir halt dann in Berlin im Sony Center und hast halt irgendwie dann halt, keine Ahnung, mit anderen Journalisten halt irgendwie den Film gesehen. Und was aber da der Fall war, weil das war irgendwie eine kleinere Produktion, dass die einfach gesagt haben, ja, der wird in dem Kino in München, wird der in der Sneak Preview kommen, geh halt dahin. So. Auf jeden Fall, keine Ahnung, kam halt irgendwie, die Hoffnung an so Sneak Previews ist ja immer, dass irgendwie was Geiles kommt. So, keine Ahnung, logischerweise, dass du halt ja, einen klar. Monat vorher irgendwas Geiles ist. Und stattdessen kommt halt irgendwie der neue deutsche Film mit unbekanntem Regisseur von Till Schweiger. Mhm. Und es war so ein geiles Gefühl, weil ich wusste, dass das so kommen würde. Und einfach diese bittere Enttäuschung im Raum. Und da sind tatsächlich Leute, also als das Wort Till Schweiger, also der Name Till Schweiger kam, sind tatsächlich direkt okay. aufgestanden gegangen. Und das ist ein Film, der zu Recht völlig in Vergessenheit geraten ist. Da ist die Prämisse im Wesentlichen, dass eine Frau sich einen Umschnall-Dildo umschnallt und ihren Vergewaltiger vergewaltigt. So, der war tatsächlich einer ganz tollen Prämisse. Etwas dubios, der Film. Okay, vielen Dank. Welcher Käse passt auf Herrn Schweiger auf? Keine Ahnung. Der Tilsitter. Ah. Das ist mein Favorite Fact aus der Neon. So, ohne zu wissen, Till Schweiger hat eine Schauspielschule besucht. Ich könnte mir vorstellen, dass er eine gegründet hat sogar, aber das ist alles schon. Also wir sind noch auf Seite 1, ne? Das wollte ich an der Stelle nur einwerfen. Alles klar. Wie heißt der Chinese, den ich euch gerade vorgestellt habe? Nicht Mao Zedong, sondern der epische Gegenspieler. Ja, aber um den geht es ja gar nicht, sondern um den seinen Offizier. Ja, also du erwartest ja jetzt wohl hoffentlich nicht, dass ich mir chinesische Namen merke. Warum nicht? Wen Lin Chen. Wen Lin Chen. Der wird ebenfalls, also der ist offiziell dahin geschickt worden, um quasi von der deutschen Flugelite ausgebildet zu werden. So, ja. War Deutschland damals dicke mit China? Das habe ich mich auch gefragt, aber also das war zwischen den beiden Weltkriegen so. Da war zumindest irgendwie das relativ üblich, dass Deutsche scheinbar auch mit China zusammengearbeitet haben und andersrum. Okay. Okay. Deutschland und China waren nie dick. Oder? Gab es jemals in der Geschichte eine Zeit, wo Deutschland und China dick waren? Was ist die Definition von dick? Das ist eine berechtigte Frage. Ja. Aber da wir beide ja eine Universität, eine Fachhochschule besucht haben, die in offizieller Freundschaft mit welcher chinesischen Stadt steht? Ich habe es vergessen. Chirp, chirp. Sind wir das ja gewohnt? Ach so, chirp, chirp. Ich weiß nur, dass unser ehemaliger... Der ehemalige Präsident der Hochschule hatte eine seine Professur honoris causa aus China. Ja, das hat zu Nachfragen geführt. Also, nach der Werft geht es für Hansi dann an die Technische Hochschule in München, wo er auch während seines Studiums fleißig weiterfliegen lernt. Unter anderem legt er auch eine Kunstflugprüfung ab und den B-Schein für Land und Wasser. Jetzt darf er sowohl auf Land als auch auf Wasser fliegen. Bei seinem 6. Alleinflug in einem Doppeldecker aus dem Weltkrieg geht einmal kurz nach dem Start sein Motor und auch große Teile der Flügel urplötzlich in Flammen auf. Ich wollte jetzt sagen, ich habe jetzt sowas erwartet, wie der Motor geht aus und er macht es wieder an oder sowas, aber geht in Flammen auf? Nee, also da war irgendwo war wohl, ich glaube, ein Ventil undicht und hat erstmal so alles richtig schön mit Benzin getränkt. Hat einer heimlich geraucht. Und dann, nee, ich glaube in dem Fall nicht, aber dann ist halt irgendwo der Motor heiß geworden und es hat sich entzündet und dann macht es einmal wusch und dann hast du quasi keine Flüge mehr. Also keine Flüge stimmt jetzt auch nicht, aber. Ja, ich wollte sagen, die sind halt nicht mehr bespannt dann in dem Moment. Genau. Was irgendwie ziemlich ähnlich ist, er hat keine mehr. Also er kann die Maschine in einem abenteuerlichen Manöver irgendwie auf den Boden bringen und sich beim Landen so ein bisschen rausfallen lassen, ja. Also er macht dann so ein paar Puzzlebäume und die Maschine kracht halt irgendwie runter und explodiert. Er macht noch so einen sauberen Abgang. Tada! Tada! Und ja, er rappelt sich dann auf mit dem brennenden Ledermantel. Ja. Ja. So, steht nur so in Flammen. Und geht einfach weiter, nicht zurückgucken. Immer nie die Explosionen angucken. Aber Leder brennt doch gar nicht so leicht, oder? Das, ja, aber wer weiß, was das Getränk ist. Wenn es mit Benzin getränkt ist, glaube ich, brennt es schon. Und der Weitergehen ist ein gutes Stichwort. Es dauert keine 7 Minuten, bis er mit dem nächsten Doppeldecker wieder in der Luft ist. Natürlich. Boah, das ist aber echt badass. Ja, es ist mehr seinem Fluglehrer geschuldet, der ist wirklich badass, aber der quasi so nach dem Motto zurück aufs Pferd, gibt der ihm, rechnet, ja, ja. Der rechnet ja, ja. Pro Stunde ab, gibt ihm sofort das nächste Flugzeug in die Hand und er fliegt quasi in der Luft noch um sein brennendes Wrack. Das erinnert mich wie der eine Typ, der mit seinem Motorboot ein anderes brennendes Boot löscht, der fährt halt so eine enge Kurve in so einer Bucht. Und macht dann Wellen oder macht, also Spritzer. Macht so eine Spritzwelle und löscht damit ein anderes Fahrzeug und sowas stelle ich mir jetzt auch gerade vor, dass er dann irgendwo so drüber fliegt, dass das Feuer nochmal, naja, wobei da wahrscheinlich noch mehr anfacht, damit es wenigstens gescheit verbrennt. Naja, zwischen 1928 und 1934 ist Hans Kalle als Berater und Organisator, was auch immer das genau heißt, bei der Marineluftwaffe. Wie viele Spitznamen hat er denn noch? Der hat noch einige, aber aus Hans, Karl und Bertram kann man halt relativ viel machen, finde ich. Ja, Herr Kabel. zum Beispiel, nicht zum Beispiel. Also er ist bei der Marineluftwaffe, aber nicht in Deutschland, sondern eben bei jenem chinesischen Präsidenten. Aber? Also dieser Flugschüler, den er da kennengelernt hat, der kam irgendwann mal wieder zurück nach Deutschland und hat ihn gefragt, ob er nicht als Berater und, wie gesagt, heute würde man wahrscheinlich sagen Projektmanager, in China beim Militär anfangen will. Austauschstudent. Irgendwie schafft er es dort, in relativ kurzer Zeit verantwortlich zu sein für die Flugzeugeinkäufe des chinesischen Militärs. Was für die gesamten? Ja, irgendwie so, ich weiß nicht genau, aber er ist irgendwie, er wird eingestellt als deutscher Flugexperte und er verantwortet dann so die Einkäufe von Flugzeugen. Okay. Und dementsprechend fliegt er auch relativ häufig dann in der Weltgeschichte herum, wobei er... Aber das klingt für mich einfach nach einer eigentlich super doofen Idee, sich jemand von außen reinzuholen. Die Expertise zu haben, gute Idee, schlechte Idee, einen Einkäufer von außen in dein Unternehmen zu holen. Überleg mal, du bist ein Unternehmen, keine Ahnung, du produzierst, sagen wir, irgendwie so Frühstücksflocken und du kaufst dir einen Typ ein, der für eine spezielle Marke Getreide produziert hat bisher die ganze Zeit und stellst den dann als Chefeinkäufer ein. Wo wird der wohl einkaufen? Ja, aber ich befürchte, genau so läuft's. Ja, und du hast du gerade wirklich das Militär mit Kelloggs quasi gleichgesetzt? Hast du gerade Frühstücksflocken mit Kelloggs gleichgesetzt? Nee, ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Produktnamen genannt, aber ja, ich will einfach nur also dann mit, zeigen. Also mit Seidenbacher? Ja, viel besser. Also, take it, ja, es ist so. Er ist in China hat er ziemlich viel mitzureden, was Flugzeugeinkäufe angeht. Dementsprechend fliegt er auch viel in der Weltgeschichte herum, wo er dann auch immer wieder bei den Auslandschinesen, die halt über den ganzen Erdball verteilt sind, Spenden einsammelt für das Militär des Heimatchinesen. So, ja. Also er ist so ein bisschen inkognito, in geheimer Mission muss er um die Welt fliegen und Gelder einsammeln, um in China Flugzeuge zu kaufen. Okay. Und man kann schon sagen, dass Hans Kalle mit Leib und Seele Flieger ist. Ne? Während seiner Zeit in China versucht er mal alleine, mal gemeinsam mit seinem Bordmechaniker Adolf Klausmann, versucht er diverse Fliegerrekorde aufzustellen oder zu brechen. Wikipedia nennt es Extremflüge und die sind in Wirklichkeit so extrem, dass ihm auch schon mal eine Maschine direkt im Wasser absäuft. Also Wasserlandung untergeht, so kommt durchaus mal vor. So geschehen, ich glaube es war 1931, bei einem China-Flug mit der Junkers Yu, die den Spitznamen Freiheit trägt. Sie müssen zwischenlanden in der Nähe von Indien, wo sie von einem Monsun überrascht werden. Also der war eigentlich schon weitergezogen, kommt aber irgendwie nochmal zurück und das ist natürlich in so einem Flugzeug relativ scheiße, wenn du relativ heftiges Regenwetter hast. Ja, bitte Dominik? Es ist dramatisch wichtig, dass du den Satz beendest. Dann ist eh schon zu spät. Das kannst du dann hinterher beurteilen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich Marius Müller-Westernhagen gehört habe. Du musst die auch gerade. Und eins der bekanntesten Lieder, und du hast mir gerade den Ohrwurm wieder zurückgeholt, ist Freiheit. Hi. Und ich habe mal eine kurze Frage an die Runde. Wie wichtig sind euch sinnvolle Texte in euren Liedern? Weil den Text von Freiheit zum Beispiel, wie viele andere Lieder von Marius Müller-Westernhagen, es macht eigentlich gar keinen Sinn, was der Pfefferminz singt. Pfefferminz bin ich dein Prinz. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. So. Freiheit ist die einzige, die fehlt und so. Wo du denkst, so, das ist eine Freiheitshymne und letztendlich sagt er, die Freiheit fehlt. So. Das ist ja nur ein exemplarisches Beispiel. So. Ich persönlich finde es total geil, wenn ein Stück einfach eine Stimmung rüberbringt. Aber fällt euch sowas auf? Ist das was, was ihr braucht? Ich stehe dir zu ja. Sinn in Texten. Ich glaube, ich liebe die zwei Extreme. Entweder es muss wirklich eine geile Story erzählen. Dann sind wir halt wieder, ne, so Element of Crime, Decemberists und so lyrische Texte. Tenacious D. Zum Beispiel, ja, Greatest selbst Song das, in the World. Aber selbst das mag ich gerne. Ja, voll. Also, dass da so eine Story erzählt wird dabei. Oder auch Ninja Sex Party. Irgendwie what? So. Ninja Sex Party? Ja, die sind sehr lustig. Das ist eine Comedy-Band. Also, das sind natürlich irgendwie Quatschgeschichten oder sowas, aber auch die sind halt stringent. Das mag ich. Oder es ist einfach alles völlig egal, und es ist halt sowas wie der Wengerbus. Dann ist aber halt auch, ja, ist auch schon wurscht. Aber wenn es irgendwo dazwischen ist, und da bin ich total bei dir, wenn du dir bei einem Text immer denkst so, ja, und was soll das jetzt? Hä? Dann habe ich auch damit meine Schwierigkeiten. Also das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir oft stelle, weil ich meine, der deutsche Musikmarkt, der ist ja international quasi nicht relevant, bis auf einige wenige Ausnahmen. Scorpions, Rammstein. Aber ich stelle mir das oft die Frage im Hinblick auf englische Texte und Amerika und englische Zielgruppen, da gibt es ja noch viel bescheuertere Stücke. Und How much is the fish? Und zum Beispiel, Und wo wir halt irgendwie mittrellern, weil wir sowieso nur einzelne Wörter verstehen und so weiter und uns das überhaupt nicht stört. Und wenn man sich das aber genau anschaut, das einfach komplette Bullshit-Texte sind. Und wenn du solche Sachen auf Deutsch hören würdest, bei einer Schlagerparade, denkst du dir, oh Gott, was genau, ist das für Texte? Dann würdest du dir nur an die Stirn klatschen und sagen, Alter. Ja. Und die Amis feiern das aber voll ab. Ja. So, das darf, denke ich, oft tatsächlich drüber nach. Aber um deine Frage konkret zu beantworten, ich würde sie gerne beantworten mit, es ist mir total wichtig, aber eigentlich ist es mir scheißegal. Ist doch auch schön. Ich empfehle dann noch die Dokumentation über die Typen, die den Song Blue geschrieben haben. Die Blue Man Group? Nein, I'm Blue, da bei Dieter Partei. Wisst ihr, gibt es eine Doku? Da gibt es so eine kurze Doku auf YouTube. Ach, glaube ich, ist die sehr lustig. So. Danke, das ist ein Thema, was mich lange Zeit beschäftigt. Verstehe ich, sehr gut. Bin sehr, sehr froh, dass ihr eure Expertise mit mir geteilt habt. Mir sind Texte nicht wichtig. Also mir sind Texte wichtig, aber es muss keinen Sinn ergeben. So, tatsächlich ist Marius Müller-Westernhagen für mich ein offenkundiges Beispiel gewesen, dass mir es wichtig ist, einfach eine geile Stimmung rüberzubringen. Ah ja. Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Hymne einen Wunsch, also so ein Call to Action ist. Also so ein, wir müssen Dinge tun, damit wir Freiheit erlangen. Also das ist wahrscheinlich genau das gleiche wie ein Antikriegsfilm, oder? Jetzt interpretieren wir echt ganz schön viel rein. Die Story of Blue, das ist tatsächlich von Wise. Eiffel 65. Kann sein, das werde ich mir anschauen. Vielen Dank, Philipp. Gerne. Dann macht man 6 Minuten ohne mich jetzt. Ich steck mal kurz meine Kopfhörer aus und wie kriege ich jetzt meinen Satz zu Ende? Einfach im Hintergrund weiterlaufen lassen. Ich würde einfach den weiterlesen. Das ist auch überhaupt nicht nervig. Das funktioniert nicht, weil ich habe ihn, glaube ich, frei formuliert. Also Sie müssen jedenfalls in einem aufkeimenden Monsun mit einem Monsun. Ich gehe durch den Monsun. Ich hatte die Welt. Siehst du, haben wir wieder das Beispiel. Ich wollte es nichts sagen. Sie müssen mit einem Wasserflugzeug in einem Monsun bei sehr hohem Wellengang landen. Sie kommen, aber ist ja schon mal das passende Flugzeug. Sie kommen aber nicht mehr in den Hafen, also du brauchst sehr, sehr glattes Wasser. Die hätten ein Monsunflugzeug gebraucht, dann hätte es geklappt. Ich weiß nicht. Sowas? Ja, die können aber wieder nicht auf Wasser landen normal. Die können nur im Monsun landen und fliegen. Das gibt's nicht wirklich, oder? Ich glaube nicht. Leute. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist, was du für Bedingungen brauchst, um überhaupt mit einem Wasserflugzeug. Ich meine, das klingt so praktisch, ne? Da fliegst halt einfach. Vermute einfach, du musst ein Flugzeug fliegen können. Wenn du dir mal. Und brauchst du Luft? Ja. Und du brauchst auch Wasser. Ja. Und es darf halt nicht zu viel Luft auf zu viel Wasser sein. Wenn du dir mal überlegst, was so ein normales Flugzeug für eine Start- und Landebahn braucht. Ja, die werden ja dann auch so regelmäßig nach Schrauben und allem Möglichen abgesucht, dass die auch wirklich da nichts irgendwie die in die Quere kommt. Und ungefähr sowas, solche Wasserverhältnisse brauchen die, um sicher landen zu können, eigentlich. Ich bilde mir ein, dass, also es gibt zwei Wasserflugzeuge, die mir sehr präsent ist. Einmal in Indiana Jones im ersten Teil. Oh, nee, tatsächlich aus, oh, wie heißt denn das? Tailspin, wie heißt das auf Deutsch? Dieses Captain Baloo? DuckTales? Nein. Nee, eben dieses Spin-off, wo Captain Baloo und einen Quack. Der Bruchpilot. Quack. Nein, wo Baloo ein Pilot ist. Captain Baloo und seine tollkühne Crew. Heißt das so auf Deutsch? Ja. Okay. Und das andere ist, und vielleicht kennt es auch noch jemand. Spencer und Terence Hill. Es lief in den späten 80ern, Anfang 90er Jahre eine australische Wissenssendung namens The Curiosity Show. Und die hatten so einen geilen Jingle am Anfang von so einem Frauenchor gesungen. The Curiosity Show. Das war so der Schluss. Immer. Das war ein geiler Jingle. Was hat das genau jetzt mit Wasserflugzeugen zu tun? Da war immer ein Wasserflugzeug zu sehen am Anfang oder am Ende. Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls im Rahmen dieser Sendung. Ja, da muss ich später nochmal drauf zurückkommen, glaube ich. Die Curiosity Show? Nein, auf diesen Moment hier. Ah, okay. Also sie können quasi nicht richtig landen, das wollte ich damit sagen. Das kommt deutlich raus. Was sie jetzt versuchen, weil ihnen echt nichts anderes übrig bleibt, sie sehen einen großen Tanker und sie versuchen irgendwie so im Lee von diesem Tanker zu landen. Im was? Im Lee. Was ist denn ein Lee? Man könnte salopp sagen, der Windschatten. Das Problem ist aber, ein Lee. Der Wind dreht? Nee. Ein Lee kannst du dir nicht vorstellen, wie da ist überhaupt kein Wind, sondern ein Lee kannst du dir vorstellen, wie so ein Stein in einem Bach, wo das Wasser vorbeispült. Ja? Der Bereich dahinter ist das Lee, aber der ist ja nicht ruhig, sondern das ist der, wo es eigentlich so ganz verwirbelt. Also das ist so wie der Windschatten, wenn du an so einem LKW mit einem kleinen Auto vorbeifährst und plötzlich machst du Fump und du bist so gefühlt einen halben Meter weiter drüben. Genau, du spürst aber hauptsächlich eben den Übergang oder diesen toten Bereich, aber es ist eigentlich ein höchst turbulenter Wind, so das ist jetzt mit dem Wasserflugzeug vielleicht nicht so schlimm wie zum Beispiel mit dem Gleitschirm. Musst du höllisch aufpassen, dass du nirgends in ein Lee kommst, weil du nicht vorhersagen kannst, was dann passiert. Mhm. So, und da müssen die jetzt runter, was natürlich ein geiler Plan ist. So, aber was ist die Alternative? Ja, genau, es gibt keine. Also, sie kommen runter, das Flugzeug säuft ab, die eigentlich dreiköpfige Bordcrew kann sich gerade noch so mit Schwimmwesten und irgendwie einem langen Seil zusammenbinden, bevor das Flugzeug blubbernd im Meer verschwindet. Und jetzt haben sie schweinemäßig Glück, denn sie werden von der Besatzung des Frachters dann in dem Beiboot relativ schnell gefunden, was bei gewissem Wellengang eigentlich auch, also es ist eine, woher sehen die? Das ja, ist ja eine Stecknadel im Heuhaufen. Also die haben saumäßig Glück, dass die dann von diesem Beiboot aus dem Wasser gefischt werden. Dagegen ist Nemo ein Kindergeburtstag. In der Fliegerwelt kennt man bald Hans Karl Bertram und seine waghalsigen Aktionen. Aus diesem Grund ist er auch der Pilot der Wahl, wenn es bei Junkers darum geht, zu beweisen, wie gut neue Flugzeugtypen sind. Aha. 1932 soll er deshalb im Auftrag von Junkers mit einer W-33, Kosename Atlantis, nach China fliegen. Atlantis ist insofern witzig, weil wenn man weiß, was mit seinem letzten Flugzeug passiert ist. Okay, vielleicht finde auch nur ich das witzig. Ja doch, finde ich schon gut. Inoffiziell ist er unterwegs, um ja wieder einmal Finanzmittel für die chinesische Luftwaffe einzusammeln. Die U-33 ist ein Wasserflugzeug, also die hat Schwimmer statt Räder, was jetzt nicht zu verwechseln ist mit einem Amphibienflugzeug, das sowohl auf dem Wasser als auch auf dem Land landen kann. Gibt's auch. Ja, ah, aber das kann nur Wasser. Genau, die Schwimmer sind fest, das ist aber halt in Sachen Flexibilität ziemlich kacke, weil du halt, wie wir gerade schon gesagt haben, wahnsinnig ruhiges Wasser brauchst. Aber was machst du, wenn du bei diesen Amphibiendingern landest? Wirfst du die dann ab? Ich glaube, dass da irgendwie noch Räder dann nochmal irgendwie drunter sind, die sonst halt dann einfach im Wasser sind. Ich bin mir nicht 100% sicher. Das scheint mir die überlegene Methode zu sein. Ja, es wird wahrscheinlich kostet es mehr. Ist halt komplizierter, ja. Oder vielleicht ist es sogar mit dem Fahrwerk, das dann irgendwie rauf und runter, also was halt noch komplizierter ist, ne? Kann schon auch sein. Also du brauchst ruhiges Gewässer, um mit dem Hobel runterzugehen. Wasserflugzeuge sind in der Zeit aber ein ganz großes Ding. Heute haben sie praktisch nur noch Relevanz als Buschflieger zwischen irgendwelchen Inseln oder sehr abgelegenen Regionen wie in Alaska oder Kanada. Weil heute überall zementierte Straßen oder Flughäfen. Du hast ja überall, hast du eine Piste, ja. Es gibt heute zwei Wasserflughäfen, die an den internationalen Flugverkehr angebunden sind. Zwei noch. Also früher waren es, glaube ich, mehr. Wo sind die? Auf den Malediven ist einer und in Vancouver ist der andere. In Vancouver? Ja. Ach, das ist jetzt bitter. Da war ich schon zweimal, habe es nicht gewusst. Das wäre garantiert interessant zu sehen. Ich weiß ja nicht, ob da den ganzen Tag dann Wasserflugzeuge starten und landen. Ich glaube, ehrlich gesagt, zweimal so, keine Ahnung. Kommen halt wahrscheinlich zwei im Tag runter oder so. Ja gut, ich meine, von da aus werden die wahrscheinlich sicherlich in die Einöde nach Alaska und so weiter fliegen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ah, okay. Ich habe mir gerade schon gedacht, warum denn eigentlich dort? Aber klar. Wie startet eigentlich ein Wasserflugzeug? Auf dem Wasser. Aber die haben dann Turbinen quasi wie so ein U-Boot. Nein, Propeller. Die stehen ja mit den Füßen sozusagen einfach auf dem Wasser und benutzen das Wasser wie halt eine Piste. Ja. Was war jetzt dein Überlegen? Dass die im Wasserantrieb generieren müssen, Vorschub. Ja, aber geil, aber das würde natürlich Schwachsinn. Wenn der Propeller unter dem Ding wäre und dann, das wäre wirklich lustig. Ja, das wäre so ein James-Bond-Fahrzeug, finde ich. Also Junkers schickt Hans und Adi nach China, also hier ist ein Bordmechaniker, Adolf, und spontan überlegen sie, einen Abstecher nach Australien zu machen, was natürlich jetzt nicht spontan ist, sondern auch wieder hier halt im Auftrag der Chinesen. Hat er seine Spaghetti dabei? Seine Spaghetti hat er, glaube ich, nicht dabei, da können wir gerade dann später auch noch drüber reden. Das wird zum Verhängnis. Sie heben 1932 vom Rhein ab und fliegen Richtung Südosten. Ein Funkgerät haben sie auch nicht dabei, weil einfach das sauschwer wäre, so ein Funkgerät an Bord. Okay. Und in Asien hast du im Grunde keine Fluginfrastruktur, also keine nennenswerte. Das heißt, du in den meisten bringt eh nichts. Über die meisten Strecken bringt dir ein Funkgerät nichts, weil du niemanden erreichst. Wie viel kann er eigentlich von der Sprache vor Ort? In Australien? Der Adolf. Nee, ich meine jetzt in China. Der Chinese kann Chinesisch. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht explizit, aber ich nehme an, dass der wahrscheinlich ein paar Brocken schon lernt und dass die sich sonst auf Englisch unterhalten. Okay. Das stand tatsächlich nirgends. Eine interessante Frage. Also Welle, interessant. Sie nehmen jetzt statt dem Funkgerät einfach noch ein bisschen mehr Sprit mit, also bauen sich halt noch irgendwie einen Zusatztank ein. Das ist sehr viel wertvoller als halt so ein Funkgerät, mit dem du eh nichts anfangen kannst. Nach knapp 80 Tagen ohne besondere Vorkommnisse liegen Adolf und Hansi irgendwo bei Osttimor in einer kleinen beschaulichen Bucht auf den Schwimmern ihrer U und lassen sich die Sonne auf den eh schon braun schwarz gebrannten Körper scheinen. Osttimor, Dominik, du kennst dich doch in der Gegend aus. Wo ist das ungefähr? Dort. Im Dreieck zwischen Australien, Indonesien und Papua-Neuguinea. Ah. Also sie sind unmittelbar vor der Nordküste Australiens. Da liegen sie und plötzlich taucht ein Boot auf und stört ihren kleinen Mittagsschlaf. Es ist der 13. des Monats, was heißt, dass auf keinen Fall weitergeflogen werden kann. Ja, 13. geht gar nicht. Es war übrigens auch der 13., wo sie mit dem Schiff abgesoffen sind. Mhm. Ja, da. Aber glaube ich, ist ein großes Ding bei Fliegern. Jetzt Fliegern dann? Extrem. Ich meine, okay. auch bei Matrosen und so, ne? Aber bei Fliegern auch. Und mitten in diesen Ruhetag rein taucht jetzt plötzlich ein Deutscher mit dem Boot auf und hat auch noch ein paar Krapfen dabei, um irgendwie Kaffeeklatsch irgendwie zu machen. Ja, so Berliner. Und halt, also er freut sich halt, dass jemand aus der Heimat kommt. Ja. Und aber wo um alles in der Welt hat er jetzt Krapfen her? Ja, die hat er da gebacken. Naja, nicht selber. Da brauchst du nur Teig und Fett. Teig und Fett. Na, freu dich. Und also ist für ihn halt der Anlass, ein bisschen was über die deutsche Heimat zu erfahren. Ne? Also klar. Ja. Und wisst ihr was? Wenn man einfach den gleichen Teig in die Pfanne schmeißt und ein wenig Milch dazu tut, dann kriegt man Dampfnudeln. Auch nur Hefeteig. Da, über Dampfnudeln führen wir tatsächlich regelmäßig Diskussionen zu Hause. Ja. Ich liebe Dampfnudeln. Warum? Ja, meinst du auch wirklich Dampfnudeln oder meinst du Rohrnudeln? Ich meine einen Hefeteig, den du dann in eine Pfanne packst, ja, und mit Milch, Banausen nehmen manchmal auch Wasser, darin Gas. Also das, mit Vanillesoße, so einen weißen, wabbeligen Knödel gibt? Genau. Genau, ja. Was man in Österreich dann auch als Germknödel gibt. Genau, genau. Aber also ich habe lange Jahre, und da muss ich meiner Mama ankreiden, ich habe in meiner Erziehung, ich wurde lange fehlgeleitet, ich habe Rohrnudeln als Dampfnudeln verkauft bekommen. Ah. Ich habe noch nie Rohrnudeln gehört. Ist das der gleiche Teig? Ja, das ist so ein Hefeteig aus dem Ofen. Ich schau jetzt mal Rohrnudeln. Und das kannst du sehr gut dann, das ist dann so ein weicher, fluffiger Teig mit schön weichem Inneren und außen ein bisschen Kruste. Und das kannst du sehr geil mit Johannisbeeren und Vanillesoße essen, weil das dann so ein bisschen sauer und süß so zusammenbringt. Ja. Und finde ich mega. Ja. Und meine Tochter hasst das. Es ist für mich immer ein nicht schlecht, aber es sind halt keine Dampfnudeln. Und du hättest das im gleichen Tag Dampfnudeln machen können. Und ich verstehe, es ist viel praktischer, ne, weil man muss bloß in den Ofen schieben und so. Aber für mich sind die halt immer so ein... Ich kenne das als Buchtel. Ja, Buchtel ist ein anderer Name dafür, genau. Ich weiß gar nicht, wir haben es dann meiner Tochter mal als Hefezopf oder was verkauft, glaube ich. Ja, und dann hat sie die weggespachtelt. Natürlich. Ja. Das darf die nie hören, das kreidet sie mir bestimmt an. Wenn ich das erzähle. Das Trauma. Vielleicht ist jetzt gerade so 12 Jahre später von dieser Aufnahme und sie ist beim Therapeuten und spielt es gerade ab. Ich glaube auch. Ich konnte es nur Vater. Also, ich meine, zwischen den Zeilen von Hans' Biografie herausgelesen zu haben, dass ihnen dieser Deutsche ziemlich auf die Nüsse geht. Aber nicht auf die Dampfnudeln. Nicht auf die Dampfnüsse. Er setzt ihnen aber auch so ein bisschen Floh ins Ohr. Und zwar erzählt er ihnen, dass hier am Timosee... Dampfnudeln sind viel besser als Krapfen. Dass hier die Nächte unbeschreiblich schön seien und dass man gerade von dem Flugzeug aus doch wunderbar so eine Nacht sehen kann. Jetzt hat noch nie jemand ever in der Nacht den Timosee überquert, ja, von Osttimor nach Australien. Mhm. Und da denken sie sich, ist eigentlich ein geiler Plan. Ja. Aber und warum? Warum das noch keiner gemacht hat? Weil es total bescheuert ist. Naja, es gibt zum Beispiel in der Zeit, es gibt da auch noch keine etablierte Flugstrecke von Europa nach Australien. So, das ist alles noch so ein bisschen Abenteuer. Also es gibt noch nicht so viel. Aber das ist so ein typischer Rekord, den sie brechen. Das ist so genau Ding, was sie Bock haben. Right up the alley. Ja, das hat noch niemand gemacht. Klar, machen wir das. Läuft. Aber das ist kein, irgendwie, das sind schlimme Turbulenzen oder irgendwelche blöden Verhältnisse, deswegen macht es keiner. Oder irgendwie, der spuken die Geister und deswegen macht man das nicht oder sowas. Sondern es hat einfach noch keiner gemacht. Ich schüttel jetzt einfach mal den Kopf, auch wenn ich weiß, dass es jetzt gleich anders kommt. Aber Quelle Vermutung. Nein, das ist schon, also es ist einfach nur, es kam keiner auf die Idee, weil es tendenziell unsicher ist. Ja, du musst nach Instrumenten fliegen. Quelle, was, blöde Idee. Was halt immer unsicherer ist, aber bei gutem Wetter spricht überhaupt nichts dagegen, nachts zu fliegen. Ja. So. Und als die am nächsten Tag dann auch, also sie ruhen dann noch ein bisschen und planen dann quasi, also nee, Quatsch, sie fliegen am nächsten Tag weiter, planen dann aber die nächste Route, die wirklich dann nach Australien rübergeht, in die Nacht zu legen. Ja. Einfach weil sie es können. Ja. Ja. Und als sie um 12 Uhr starten, ist das Wetter auch super. Also keine Wolke am Himmel, alles traumhaft, alles schön. Aber nicht mehr lang. Ja, es dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ja, dann, dann haben sie schon mit den ersten tiefhängenden Wolken zu tun. Ja, und so einen kleinen aufziehenden Sturm, was jetzt schon so ein bisschen ist. Ja. Den Wolken auszuweichen ist nämlich scheiße, ja. Also, weil sie einmal versuchen, dann die Wolken nach oben zu durchbrechen, um quasi über den Wolken zu kommen. Jetzt müsstet ihr aber so eine U mal vor Augen haben. Die hat nämlich kein Dach über dem Cockpit. Mhm. Was du in der Gegend, in der Jahreszeit tendenziell nicht brauchst, wenn du halt nicht gerade nachts auf 4000 Metern Höhe fliegen willst. Ja. Aber so, ich wollte gerade sagen, aber da musst du mir schon dein Helmchen auftragen, dass kein Hitzeschlag im Kopf kriegt. Genau, dein Fliegerkäppchen, so, na, das hast du schon auf. Und deine Brille. Aber ja, sie sind auch grundsätzlich, sie sitzen da in kurzen Hosen, sie sind auf warme Temperaturen eingestellt. Ja. Ja. Und das ist natürlich schwierig, dann so diese Wolken einmal zu durchfliegen. Ist auch kalt und feucht. Hatten die wirklich kurze Hosen an? Ich glaube schon, ja. Das finde ich ein unglaublich lustiges Bild, dass ein Pilot in kurzen Hosen irgendwo drin sitzt. Das ist very Australian. Und also nach oben ist scheiße. Sie versuchen es, aber sie müssen dann eigentlich relativ schnell auch wieder runtergehen und sind dann halt mitten in einer wolkigen, bögen Wetterlage, was halt echt kacke ist. Also der Co-Pilot, der Adolf, der kann dann mal nach hinten gehen, kann sich zumindest seinen Bademantel irgendwie anziehen. Aber Bademantel. Und sein Handtuch hat er auch dabei. Immer exzentrischer. Aber der Hans kann das Steuer für keine Sekunde aus der Hand geben. Also der kann noch nicht mal sich irgendwie schnell was anders anziehen. Sie müssen jetzt wieder tiefer. Sie kommen aber auch nach unten nicht aus den Wolken heraus. Ja, ist einfach, die gehen fast bis ans Meer. Sie kommen in keiner Richtung um diese Wolken rum. Was bedeutet, dass sie jetzt im Blindflug nur mit Hilfe ihrer Instrumente fliegen müssen. Was auch insofern ein Problem ist, als dass der Höhenmesser ja nach Druck die Höhe misst. Und der sagt natürlich, hui. Genau, und in dem Sturm, kannst du dir vorstellen, ändern sich die Druckverhältnisse relativ unvorhersehbar. Das heißt, du kannst dich auf deine Instrumente eigentlich auch nur bedingt verlassen. Das wusste ich auch nicht. Ja? Wusstest du dir das vorher? Jetzt weißt du es. Nee. Naja, ich glaube, dass moderne Geräte das vielleicht irgendwie anderweitig ausgleichen, dass das irgendwie über Satelliten, keine Ahnung, sonst was geht. Ich wollte gerade sagen, wenn du... Google Maps. Aber grundsätzlich ein barometrischer Höhenmesser geht mit Luftdruckveränderungen. Und dass sich das bei Wetter ändern kann, ist klar. Aber ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwie dieser Trick mit der Triangulation zu den Satelliten von GPS. Wenn du ein paar hast, dann kannst du deinen Standort bestimmen. Wenn du noch einen mehr hast, kannst du auch noch die Höhe bestimmen. Ja, das ist dann, genau, das ist aber dann kein barometrischer Höhenmesser mehr. Ja, das ist halt dann irgendwie eine Hilfstechnik halt. Ja. Genau, aber wir hatten es ja gerade über moderne Mittel. Genau. Und sowas, da kombinierst du halt beides miteinander. Sowas gibt es da nicht. Also, um deine Frage zu beantworten, ja, das war mir klar. Das war mir klar. Ich musste mich aber auch in letzter Zeit sehr viel mit Wetter und Fliegen beschäftigen, von daher habe ich das schon mal gehört. Aufgrund deiner privaten Sprenzchen. Gegen... Achso, nee. Also sie fliegen jetzt dann quasi, ihr könnt euch die Suppe vorstellen, ja, was zwar aufregend ist irgendwie, weil es halt irgendwie rumschüttelt und sonst was, aber es ist halt auch saumäßig eintönig, du siehst nichts, ja, du hast die ganze Zeit diese monotonen Motorgeräusche. Es fällt ihnen echt schwer, nicht einfach nachts da wegzupennen. Und umso mehr freuen sie sich, als gegen 5.20 Uhr so langsam die Morgendämmerung einsetzt und das Wetter damit auch ein bisschen freundlicher wird. Ja. Boah, stell dir mal vor, du bist jemand, der so einschläft auf so monotone Brummgeräusche oder so. Ja. Wir hatten es ja auch schon mal bei unserem Maurice. Ist der nicht auch auf einer Etappe mal kurz eingeschlafen? Der Fahrradfahrer? Nee, der Kilimanjaro, wollte ich schon sagen, der Mount Everest Bergsteiger. Ich glaube, der ist auch auf einer seiner Etappen mal kurz weggepennt. Aber geflogen ist. Ja. Also, 5.20 Uhr, die Sonne geht langsam auf und mit der Sonne kommt auch der Schrecken. Sie müssten laut Instrumenten ungefähr 300 Meter über dem Meer sein, stellen aber fest, dass es maximal 50 sind. Hoppala. Also ein Absacken, was halt auch bei mal passieren kann. Sturm und so durchaus mal irgendwie sein kann, hätte gereicht, also dann wären die auf dem Meer einfach zerschellt. Mhm. So. Ja. Puh. Schwein gehabt. Hattet ihr schon mal richtig Turbulenzen in einem Passagierflugzeug? Ja. Yeah. So, dass die Leute neben mir gebetet haben. Wow, okay. Na gut, das war eine Maschine von Air Balkan. Das war so ein uralte, mehr Klischees bitte. Ja, das war wirklich ein Klischee. Das war so ein uraltes Ding, wo, also wir hatten, das war nicht voll besetzt und beim Landen, beim Bremsen sind die Sitze so vorgeklappt. So, ja, also das war so ein richtig schäbiges Ding. Und also Flug vor und zurückgeknallt. Ja, sind lauter so Dosen an den Füßen irgendwie durchgerollt und so. Also eine schwarze Katze lief vorbei. Es war ein richtig schäbiges Ding und hinten durfte es rauchen. Und die Flugzahl 13, Moment, ja. Wann war das? Das nächste Mal, wenn ich... 2000 oder 2001. Das nächste Mal, wenn ich... Wow. Das nächste Mal, wenn ich fliege, werde ich auch einfach beten, so ganz laute. Also das war einfach nur, um meinen Nachbarn auch zu freaken. Das war wirklich so, dass die anderen da teilweise haben sich wirklich Leute, Rosenkranz und... Ist ein Priester da? Rosenkranz und Güldenstern? Aber... Es ist ja jetzt mit denen alles nochmal gut gegangen, ja? Ich stelle mir gerade so den typischen Mallorca-Pauschalurlauber vor, wo überhaupt gar keine Gefahr ist, aber du so versteckte Kamera mäßig einfach anfängst und hier den Rosenkranz betest und dir irgendwie eine Salbung geben lässt und so und einfach die Reaktion von den Leuten in deinem Umfeld, aber, das wäre garantiert. Aber so panisch super. Schnell, ne? Nicht so meditativ. Ja, also wenn es jetzt wirklich jede Sekunde so weit wäre, dass es sofort zerfällt. Also ich würde da schon nicht ausflippen, einfach weil ich mir dann vorstellen würde, dass sich alle anderen Passagiere dann in so einer Schlange aufstellen, um mir eine runterzuhauen. Was? Kennt ihr die Szene nicht aus Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug? Doch, stimmt. Muss es sich alle anstellen, um der einen, die durchdreht irgendwie. Ja. Und da hatten wir es doch auch drum, dass eine der absurdesten Lokalisierungen in Filmen, dass einfach zwei Typen, People of Color, die halt so ein ganz harten Slang genau. sprechen im Original, dass die einfach im Deutschen Bayerisch sprechen, damit man klar macht, ja, die versteht halt keine. Roger, Roger, wir haben Clearance, Clarence. So gut. Also, es ist nochmal alles gut gegangen, jetzt wo sie Tageslicht haben und weniger Sturm, kann Hansi auch so den Windversatz mal schätzen, weil er kann jetzt auch endlich an den Wellen ablesen, aus welcher Richtung der Wind überhaupt kommt. Was ist Windversatz? Naja, sie so wurden... um wie viel du abgedriftet bist? Genau. Ich meine, sie sind irgendwie, klar, in ihre, sie haben einen Kompass, sie sind irgendwie in eine Richtung geflogen, aber sie können unmöglich sagen, in der Nacht im Dunkeln, wie sie der Wind seitlich verschiebt. Abgedrückt hat. Genau. Ja. Und jetzt, wo er sieht, aus welcher Richtung der Wind kommt, kann er grob sich irgendwie anhand der Windstärke, so, ich meine, ein bisschen Erfahrung hat er ja, kann er einschätzen, okay, sie sind so und so weit abgedriftet und er muss seinen Kurs entsprechend korrigieren, um, also Darwin ist das Ziel, quasi die Stadt ja. in Australien. Liebe Physiklehrer, liebe Mathelehrer, dies wäre der perfekte Einschub, dieses Segment gerade zu nehmen, um Vektoren und Kräfte aufeinander einzuwirken, ja. zu erklären, warum man das braucht. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Windversatz, ob das ein offizieller Begriff ist oder ob ich das hier hingeschrieben habe. Aber die, ja, what Philip said. Also nach seinen Berechnungen müssten sie jetzt quasi über die Melville-Inseln kommen. Das ist so eine kleine Inselgruppe, glaube ich, kurz vor der Küste. Was jetzt nicht so schlecht ist, weil ihr Sprit maximal noch für eine Stunde Flug reicht. Aber das rettende Ufer kommt nicht. Es kommt nicht und kommt nicht. Sie haben noch 30 Minuten Sprit, sie haben noch 20 Minuten Sprit, sie haben noch 10 Minuten Sprit. Ei. Dann endlich Land in Sicht. Die beiden halten auf die just entdeckte Küste im Süden zu und gehen dort in der windgeschützten Bucht sofort runter. Klar. Wow, was für ein Abenteuer. Ja, fast auf den letzten Tropfen Benzin, irgendwie da durch diesen nächtlichen Sturm zu kommen, ohne sich den Hals zu brechen, ist schon echt eine Leistung. Wo sie Benzin herkriegen, um weiterzufliegen oder was zu essen. Die haben nämlich, jetzt können wir nochmal drauf kommen. Plus der Beefy dabei. Der, ja, der Händler, mit dem sie eigentlich ausgemacht haben, dass er ihnen Essen bringt vor Abflug. Also sie lassen sich dann ja immer so nicht. Sprit liefern und so weiter. Sprit kam, aber es kam nichts zu essen. Und sie sind dann quasi ohne zu essen auf diesen Flug gestartet, weil sie dachten, na, am nächsten Morgen sind wir in Darwin, da können wir ausgiebig frühstücken. So, jetzt sind die aber sowieso erstmal platt. Also ja, sie gehen runter, sie spannen gerade noch ihre Hängematten auf und holen erstmal den Schlaf nach. Ich nehme mal an, sie haben dieses Abenteuer pazifische Nacht nicht ganz so genossen, wie sie es erwartet hatten. Mhm. Irgendwann, vermutlich am frühen Nachmittag, werden sie von einem, ich zitiere, Australneger geweckt. Australneger? Okay. Hansis Worte, nicht meine. Ja. Ich nehme an, er meint einen Aborigine. Ja. Der Typ ist ziemlich neugierig, also er steht dann hier irgendwie außen am Flügel und schaut durchs Fenster rein und sie laden ihn dann auch ins Flugzeug ein, können aber aufgrund sprachlicher Differenzen eigentlich nichts irgendwie von ihm in Erfahrung bringen. Sie würden gerne wissen, wo die nächste Siedlung ist, der nächste Hafen, das nächste Wasserloch, die nächsten Menschen, irgendwas, aber sie kommen nicht wirklich weiter. Da fällt mir was ein. Ja? Das, ich glaube, ich schiebe das ganz gern ein, weil du gesagt hast, so eher als sie verstehen den Aborigine nicht. Ist euch bewusst, was Känguru bedeutet? Oh, ich habe es irgendwann mal gewusst. Ist das irgendeine so ganz platte, bildhafte Ausdruck? Nee, gar nicht. Nicht? Nee, dann weiß ich es nicht. Warte mal, ganz kurz. Das ist, also ich weiß nicht, ob das tatsächlich so stimmt, deswegen werde ich das mal kurz nachrecherchieren. Das hat dich so beeindruckt, dass du es dir nicht gemerkt hast und es jetzt googeln musst. Ich bin gerade derbe auf dem Känguru-Chroniken-Trip wieder. Mhm. So, ich höre gerade die Hörbücher nach und ich beömmle mich. Schöne Grüße an Bruno an der Stelle. Genau, und angeblich hat wohl ein damaliger Kolonial-Pups-Kerl Pupskopf, den ortsansässigen Aborigine gefragt, was denn das für ein Tier wäre. Ja. Und er dann gemeint hat, so ungefähr, das wäre, also er weiß nicht, also irgendwie aus dem Kopf, ich weiß nicht, was du sagst oder irgendwie sowas, ja. Und dann hat er quasi verstanden, das wäre die Antwort, wie das Tier heißt. Das ist so wie diese Taschen mit arabischer Aufschrift, wo dann draufsteht, übersetzt, dieser Text steht hier nur, um andere Leute zu beunruhigen. Ja, so ungefähr. So, und jetzt, okay, du verifizierst es noch. Ja. Yeah. Ich kann ja weitermachen derweil, oder? Ja. Yeah. Also, der Typ ist ziemlich neugierig und sie laden ihn dann auch in ihr Flugzeug ein. Ich hab's. Nach einer weit verbreiteten Geschichte hätte Cook als erster Europäer diese Tiere gesichtet und der Name Känguru bedeutet in dieser Aborigine-Sprache, ich verstehe nicht, und soll den Briten auf ihre natürlich auf Englisch formulierten Frage, was ist das für ein Tier, geantwortet worden sein. Ja. Dass diese Geschichte nicht den Tatsachen entspricht, wurde erst in den 70ern von dem Linguisten bla bla bla bla bla herausgefunden. So, also Nonsens. Ja. Wie so vieles. Und das ist falsch. Aber die Story kannte ich auch. Und dafür hast du jetzt 5 Minuten hier der wertvollen Podcast-Zeit verbrannt. Absolut. Okay. Und damit verbrennt ihr gerade nochmal 30 Sekunden, um darüber zu diskutieren. Und ich auch? Ja. Also es kommt für die zwei deutschen Piloten noch schlimmer, denn mit dem Ureinwohner kommen auch die Mücken ins Flugzeug. Und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber australische Mücken, das kann Mücken, ich an der Stelle schon mal sagen, die sind anders als europäische Mücken. Oh ja. Die können weniger Kokosnüsse transportieren. Nein, Quatsch. Sie treten in dichten Geschwadern auf, ja, und die sind halt mega hartnäckig, ja. Und auch die westliche Haut und das westliche Gesicht hat dem quasi nichts entgegenzusetzen. Als ich in Neuseeland war, habe ich für 25 Euro eine Salbe gekauft, einfach nur, dass dieser Juckreiz aufhört. Ja. Also es ist wirklich something else. Nachdem ich mich halt blutig gekratzt hatte. Und ist das so Kategorie dir was wert? Ja. Also tatsächlich war das gut. Ja, also es ist so, dem Gast scheinen diese Viecher überhaupt nichts auszumachen, aber die anderen stehen im Flugzeug und fuchteln wild mit dem Arm und trotzdem setzen sich diese Viecher in Mundwinkeln und Augenwinkeln fest, in Nasen und also überall quasi. Mhm. Das ist wirklich schlimm. Und als sie dann nach draußen gehen, können sie sich auch nur noch quasi mit ihren Fliegerkappen und den Brillen und irgendwie so einem Tuch vor dem Mund irgendwie vor diesen Viechern schützen. Die beiden checken jetzt erstmal die Tanks, also der Australier, der geht dann wieder. Die beiden checken jetzt erstmal die Tanks und kalkulieren, dass sie mit dem letzten Tropfen Sprit, den sie noch haben, können sie vielleicht noch 10 Minuten fliegen. Das sollte aber auf diesen Melville-Inseln, wo sie gelandet sind, das ist eine, also die Hauptinsel hat 60 Kilometer Durchmesser, das sollte eigentlich reichen, um da zumindest eine Siedlung zu erreichen oder vielleicht den Hafen. 60 Kilometer ist jetzt nicht die Welt. Und eigentlich auch von da bis nach Port Darwin, also da, wo sie eigentlich hin wollten, auf dem australischen Festland, ist es eigentlich nur noch ein Katzensprung. Ja, Aber wäre es nicht sicherer zu laufen, anstatt dann nochmal abzuheben mit dem Tröpfchen Sprit, das sie noch haben? Nein. Aber sehen wir gleich. Ich meine, man weiß das auch alles nicht so genau, ne? Also, die haben zwar Karten, aber gerade der australische Norden, der ist so dünn besiedelt und so bruchstückhaft nur vermessen, dass das nicht viel mehr als grobe Skizzen sind. Also so, man kann schon auch nicht aufs Grad genau peilen, man kann nicht auf den Kilometer genau sagen, wo jetzt was ist. Und so kommt es jetzt dann auch, dass sie jetzt mit ihren schnell schwimmenden Benzinreserven ja auch nicht quer über die Insel fliegen, sondern einfach um sicherer zu sein an der Küste entlang und halt von da aus nach Zivilisation schauen. Clevere Idee, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob das nicht eine doofe Idee wäre, weil an der Küste kommst du zumindest ja immer einigermaßen runter. Ja. Genau. Also die sehr schnell schwindende Benzinreserven, wenn sie jetzt da an der Küste entlang fliegen, sind im Grunde im Nu, ist der Anzeiger schon auf Null, das heißt, sie können jetzt gerade noch irgendwie ein paar Minuten 50 vielleicht 50 Kilometer fliegen. Kannst du noch, wenn es rot ist. Ja, im Auto, ja, im Wasserflugzeug, weiß ich nicht, ob das so stimmt. Und also sie sitzen da sicherlich zitternd irgendwie in ihrem Flugzeug und versuchen irgendwie einen Landeplatz zu sehen oder ein Dorf oder eine Siedlung oder irgendwas. Kann man so ein Ding noch runter segeln? Ein Stück weit sicherlich, aber ob das dann so arg sicher irgendwie landet, ist die andere Frage. Mhm. Auf der steilen Küste von dieser Insel und der schweren Brandung ist es aber gar nicht so einfach eigentlich, hier überhaupt eine Stelle zu finden, wo du überhaupt runter kannst. Und plötzlich vorhin entdecken sie eine Bucht, die sich ganz weit vom Meer ins Hinterland zieht und am Ende auch einen kleinen Sandstrand hat. Und das ist im Grunde perfektes Gelände, um da irgendwie reinzulanden. Hans dreht ein und hält auf die Bucht zu. Der Motor stottert, die Maschine wehrt sich ächzend gegen den Wind. Und dann setzen die beiden auf. Und stellt euch ruhig vor, dass genau in diesem Moment der Motor erstirbt. Ja, also sie haben Schwein gehabt, erneut, sie sind auf den letzten Tropfen Treibstoff gerade noch in diese Bucht gekommen. Ich frage mich gerade ein bisschen, was aus dem Aborigine geworden ist. Der ist bestimmt zu seinem Kumpel zurück, so, hey, da steht so ein Ding, kommt mal mit, kommt zurück, alles weg. Hey, du Depp, was erzählst du uns? Ja, aber da waren zwei Typen. Ja, halt Geister. Geister. Also die Lage ist jetzt doof. Aber nichts aussichtslos. Bestimmt gibt es in der Nähe einen kleinen Bach, der in diese Bucht mündet. Und die zwei Deutschen marschieren erstmal so ein bisschen die Umgebung ab und suchen. Sie sind jetzt auch schon ein bisschen hungrig und durstig. Suchen nach Krapfen? Naja, sie suchen jetzt hauptsächlich nach Frischwasser. Also sie schleppen jetzt erstmal ihre zwei Kanister hier irgendwie ein bisschen durch die Pampa und suchen nach Wasser. Nach 2 Stunden herumwandern in der dürren australischen Ödnis. Sekunde, Benzinkanister oder Wasserkanister? Wasserkanister. Nach 2 Stunden herumwandern in der dürren australischen Ödnis sehen die beiden dann ihr erstes Känguru. Aber weit und breit kein Tropfen Wasser. Ich weiß nicht, ob es Adolf ist oder Hans Karl, der auf die Idee kommt, das Wasser aus dem Flugzeugkühler in Becher abzufüllen und zu trinken. Hä? Das ist keine gute Idee, oder? Nee. Und schnell spucken sie diese ölige, scheußliche Brühe auch wieder aus. Okay. Also es wundert mich, dass ein Pilot auf so eine schwachsinnige Idee kommt. Ja, ich sage, vielleicht war es auch der Co-Pilot. Na gut, aber ein Pilot ist ja nicht zwangsläufig ein Mechaniker. Natürlich zur damaligen Zeit vielleicht noch mehr, aber und in der Not. Naja gut, ich meine, das ist halt das Einzige, was irgendwie genau auch nur annähernd trinkbar ist. Das lässt für mich auf jeden Fall schließen, dass die Verzweiflung schon einigermaßen Ja, das ist für mich der Punkt, dass sie nach 2 Stunden schon so verzweifelt sind irgendwie. Voll die Verwöhnten. Naja, was heißt voll die Verwöhnten? Die haben ja schon diese üble Nacht hinter sich, dann irgendwie so durchgepennt und ja, sie sind nochmal den drauf. Flug. Also sie sind jetzt auch schon in so einem leichten Alarmzustand. DEFCON 3 vielleicht, würde ich mal sagen. Von? 5 ist ja Frieden und 1 ist die maximale. Okay. DEFCON ist ja ein bekannter Fun-Fact, dass in Filmen und so ist immer DEFCON 5 der schlimme Ausnahmezustand. Mhm. Aber DEFCON 5 ist eigentlich Frieden. Ah, so. Das war mir nicht bewusst. Es ist mal andersrum, okay, als man es eigentlich denkt, dass es ist. Ich habe dir das hier verlinkt. DEFCON? Weißt du, wofür DEFCON steht? Defense Condition. Mhm. Ah. So, jetzt habe ich auf. Nee, ich lese dir das jetzt nicht vor. Wahrscheinlich habe ich es euch jetzt genau falsch rum erzählt. Nee, aber es ist schon so. Jetzt muss ich meine Stelle wieder finden in meinem Aufzeichner. Sind wir immer noch Seite 1? Ja, nee. Das wäre voll geil. Die längste Seite der Welt. Aber ich wollte gerade sagen, wäre auch mal lustig, wenn Jürgen einfach so ein Papyrus dabei hätte. So, wir sind immer noch auf Seite 1. Das ist irgendwie schon 12 Meter lang. Endlos Papier. Ja. So, das wäre geil, wenn du eine Folge auf endlos Papier mitbringen würdest. Leichter Alarmzustand. Sie erkennen ihre Not und schätzen ab, dass sie ohne Essen und Trinken jetzt halt ein paar Tage hier überleben können. Ja. Wow. Tolle Schätzung. Geil, ne? Also packen sie schleunigst ein paar Sachen zusammen, lassen den Anker an ihre U zu Wasser und marschieren dann an der Küste entlang, um irgendwo ein 7-Eleven oder keine Ahnung, irgendwas in der Richtung halt zu finden. Ja. Irgendwie bilden sie sich auch ein, dass sie den Eingeborenen wiederfinden müssen, weil da wissen sie zumindest sicher, okay, irgendwo muss da ja Das ist jetzt schon los beim Dominik. Was? Ist doch alles gut? Den Typen wiederfinden. Nein, das bilden sie sich irgendwie ein, weil sie da zumindest wissen, okay, das sind Menschen, das heißt, aber da muss. Aber wie weit sind die geflogen? Naja, ich glaube 40 Kilometer schätzen sie ungefähr. Okay. Das kommt gleich noch. Das ist jetzt nicht unbedingt die rationalste Überlegung, aber das ist halt das, was sie gerade sich einbilden. Sie wissen, da ist sicher jemand, was Gescheiteres? Den haben sie zumindest schon mal getroffen. Genau, das ist ihr einziger Anhaltspunkt, den sie jetzt gerade haben und sie denken, okay, wir marschieren da jetzt einfach hin und alles ist gut. Ja, also sie marschieren in die Richtung, aus der sie gekommen sind, das will ich damit eigentlich sagen. Es ist schon Abend, als sie nach nur 200 Metern vor einer weiteren Bucht stehen bleiben müssen, die sich auch sehr weit ins Landesinnere zieht, ihnen also den Weg versperrt. Außenrum würde es Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern, also es ist eine wirklich lange Bucht, und deswegen nimmt Hansi dann das Gepäck auf den Kopf und ziehen sich so ein bisschen irgendwie aus und versuchen dann durch dieses Wasser zu warten. Kommt jetzt der Igel-Anwalt. Der Igel? Igel, nur Igel. Nee, also Adolf macht einen Schritt ins Wasser und mit einem Schrei kehrt er sofort wieder um. Schlamm und Morast machen das Durchwarten eigentlich unmöglich. Ja. Die beiden kommen zur Raison und im Schluss, dass sie sich lieber gut ausschlafen sollten, bevor sie irgendwelche weiteren Unternehmungen starten. Also gehen sie erstmal wieder zurück zu dem Flugzeug, spannen die Hängematten und ruhen sich aus. Bonne nuit. Sie erwachen im Morgengrauen, ohne Plan, ohne Frühstück, ohne einen Schluck genießbares Wasser. Sie fühlen sich trotzdem etwas von dem Ölkühlerzeug in ihren 9 Liter Leinensack. Das ist ein ganz cooles Teil, dieser Leinensack. Der ist nämlich bei Design quasi, lässt der so ein bisschen tropfenweise das Wasser nach außen durch, wo es dann verdunstet und damit das Wasser im Beutel kühlt. Ah. Das ist eigentlich ein ganz geiles Konzept. Die Wassertemperatur ist aber ihr geringstes Problem. Um den öligen Geschmack von diesem Wasser zu überdecken, kippen sie außerdem noch Mundwasser mit rein. Das sie vorher haben und warum mit sich rumtragen? Naja, das haben sie halt dabei. Ich meine, die sind ja auch irgendwie, die haben ja Gepäck und. Da schlappe ich Mundwasser rum. Ja. Die Verkaufszahlen für ein Mundwasser dieser Tage würde mich auch interessieren, weil ich glaube, das ist was auch massiv aus der Mode ist. Ein Thing of the Past. Wirklich? Also, ich glaube tatsächlich, dass so, wie hieß es, wie heißt der Markenname darüber? Hat das noch Listerin? Listerine. Weil Listerine sich in jedem Supermarkt, selbst so ein. Ja, aber wenn es so beliebt wäre, würdest du es da nicht sehen, weil dann hätte jemand leer gekauft. Ja, aber aber ich meine, so ein Aldi führt 3-4 Sorten von dem Zeug. Und wenn ein Aldi was führt, dann wird's gekauft. Glaubt ihr, dass manche Leute das einfach kaufen, um A, entweder morgens den Schnapsatem irgendwie zu übertünchen oder B, um sich das Zähneputzen zu sparen? Würde beides gehen? Wahrscheinlich nicht, aber also doch A, wahrscheinlich schon. Also ich finde tatsächlich, und ich benutze tatsächlich öfter mal Mundwasser noch, nach dem Zähneputzen zusätzlich. Naja, irgendwie, ich habe es ja öfter ein bisschen im Hals und so und dann irgendwie. Aber ist das nicht eher scharf und brennt dann noch mehr? kommt auf die Sorte an. Hm. Aber ich, also manche davon riechen echt komisch. Also manche, finde ich, danach hat man Atem wie so Hubba-Bubba. Ja, schlimm. Naja, aber ich meine, wenn du es schaffst, damit so ein bisschen den Ölgeschmack aus deinem Kühlerwasser zu bedecken, ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Ja. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass damals halt Buntwasser vor allem Alkohol und Minze war oder sowas. Von daher wahrscheinlich gar nicht so einen fiesen hatte wie heutiges Buntwasser. Ja. Also weil ein Scheißplan besser ist als kein Plan, machen Sie sich jetzt erneut auf den Weg, diesen einzigen Australier zu suchen, den Sie kennen. Und Sie stapfen wieder in Richtung dieser Bucht, aber gehen jetzt schon mal so ein bisschen schräg, damit Sie da irgendwie außen rum kommen. Jetzt kommen Sie gerade mal wenige Kilometer weit, bis Ihnen schon das erste Missgeschick passiert und Sie auf so einem scharfen Stein sich den Wassersack aufreißen und das Mundwasserölgemisch im Sand versickert. Das ist sehr, sehr bitter. Das ist sehr bitter. Es hat auch fast sehr theatralisch Filmhaftes. Also was Sie sonst so dabei haben, sind irgendwie eine Pistole, haben Sie. Sie haben Karten, Sie haben auch Zigaretten und Sie haben sich dann so selber ein Feuerzeug gebastelt aus dem, das kommt später erst. Also jetzt haben Sie, glaube ich, Karten im Sinne von Spielkarten oder von Landkarten? Naja, von Landkarten. Also diese, was ich dir vorhin erzählt habe, relativ ungenaue, grobe Landkarten. Also Kippen, Feuerzeug, Karten, Pistole, das ist so gerade Ihr Gepäck. Sag gerade was von, und was würdest du auf einer einzelnen Insel mitnehmen? Ich packe meinen Koffer. Eine Peitsche muss noch mit und ein Hut. Nicht? Lederhut. Auch ohne Wasser laufen sie jetzt den ganzen Tag weiter. Sie gehen, sie klettern, sie straucheln über schroffe Klippen, durch fiese Sümpfe, durch mannshohes Gras mit messerscharfen Kanten und immer in der sengenden Sonne. Also das jetzt dazu, wäre es nicht einfacher, einfach über diese Insel zu laufen. So, schwieriges Gelände, sag ich mal. Sie schätzen, dass der gesuchte Eingeborene 12 Flugminuten von Ihnen entfernt ist. Also das war die Strecke, die Sie ungefähr gemacht haben. Das sind um die 40 Kilometer. Das könnte zu Fuß schaffbar sein, aber nicht, wenn Sie weiter nur mit 6 Kilometern pro Tag vorwärts kommen. Das ist so die Geschwindigkeit. What the? Okay, das ist echt. Naja, das ist echt fieses Gelände. Wow. Das ist wirklich schlimmes Gelände. Sie rasten in der Nacht, können aber kaum Schlaf finden und am nächsten Tag geht es weiter mit mörderischem Durst. Ja, ich meine, immerhin überdeckt er den Hunger. Ja, das ist so das Positive der Lage, aber es ist jetzt schon brutaler Durst. Und der überdeckt wiederum die ganzen Stechen. Sie versuchen im seichten Wasser vor dem Strand zu warten, um vielleicht da etwas schneller voranzukommen, etwas mehr Strecke zu machen. Und auch das ist so medium erfolgreich, weil die Steine total glitschig sind und sie andauernd ins Meer schlittern. Der Tag vergeht, gefolgt von einer wieder kaum erholsamen Nacht. Aufstehen, weitergehen. Wie lange sind die jetzt schon unterwegs ohne Wasser? Naja, sie sind jetzt quasi einen Tag gelaufen, also sie sind gelandet, dann haben sie gerastet, dann sind sie einen Tag gelaufen, nochmal übernachtet und jetzt an dem nächsten Tag. Ja. Ah ja, genau. Und der vergeht jetzt sehr anstrengend, die Nacht ist auch wenig erholsam, dann stehen sie auf und gehen weiter. Sie kommen bald wieder an eine Bucht und wieder würde das einen stundenlangen Umweg bedeuten, ja, weit ins Landesinnere. Ich frage mich, wo diese ganzen Buchten waren, als sie da mit dem Flugzeug entlang geflogen sind. Ob sie die wahrscheinlich dann einfach, wir müssen ja eine Stadt suchen, ob sie da einfach drüber weggeflogen sind oder ob sie da schon irgendwie, keine Ahnung, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es war ja Nacht und sie haben es vielleicht auch nicht gesehen. Nee, als sie da an der Küste entlang geflogen sind, war nicht Nacht. Okay. Also der zweite Flugversuch. Dieser zweite, ist doch 10 Minuten los. Die beiden Durstenden wollen jetzt diesen langen Umweg nicht riskieren. Ja, also das, keine Ahnung, wie lange das dauern würde. Auch das könnte ein Umweg von Tagen sein, das wollen sie einfach nicht riskieren. Also bleibt ihnen nur Klamotten runter, zu einem Bündel verschnüren, Pistole unter den Hut und ab ins Wasser. Pistole unter den Hut ist ein schöner, eine schöne Ansage. Adolf schwimmt schneller als Hans, der sich einem Bauchgefühl folgend mehrmals nervös nach Haien umsieht. Aber ich meine, in so einer Bucht gibt es normalerweise keine Haie. Grüße an den Hai-Alarm-Podcast. Dafür aber natürlich was? Krokodile, Moränen. Ja, Krokodile. Zwiebeln. Erst eins, dann noch eins, dann drei, dann vier und noch viel dann mehr. Dann steht das Kroko vor der Tür. Und sie alle halten Kurs auf Hans, der nun aufhört, Krokodile zu zählen und seinen Beutel fallen lässt und so schnell schwimmt. Ein Krokodil, zwei Krokodile, drei, ach du Scheiße. Genau, so ungefähr. Und er lässt jetzt also quasi alles fallen an Ballast und versucht so schnell zu schwimmen, wie er kann. Und seine Pistole unter dem Hut ist weg. Ja, die hat er noch. Also den Hut reißt er sich nicht runter. Aber es sind noch etwa 40 Meter bis zum Strand und Klausmann ist vor ihm am Ufer, der rennt aber nicht etwa weg, sondern ganz der getreue Kamerad wartet er, bis auch Hans ans Ufer geschwommen ist, hilft ihm noch aus dem Wasser und die beiden rennen erstmal, um schnellstmöglich möglichst viel Abstand zwischen sich und die Krokodile zu bringen. Geschafft. Sie bleiben erschöpft im Sand liegen, bestimmt eine halbe Stunde lang unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Aber für was haben wir denn eine Waffe dabei, wenn man nicht mal einen Schuss in Richtung Krokodil abgibt? Ich glaube, ein Krokodil lacht sich kaputt, wenn du da anfängst. Wenn du schwimmend versuchst, fünf oder noch mehr Krokodile abzuschießen. Wenn du so einen Lärm machst, wird doch ein Tier abgeschreckt. Krokodil bin ich mir nicht so sicher. Weiß ich auch nicht. Haben die überhaupt Ohren? Wir Krokodil, falls wir, das ist ein extrem valider Punkt tatsächlich. Das Standard-Krokodil-Ort sieht auf jeden Fall anders aus. Und ich meine, die Pistolen, ich meine, so eine Pistole aus der Zeit, das ist für so ein Krokodil wahrscheinlich wie so ein Pfitscherpfahl. Wie ein was? Ein Pfitscherpfahl. Was ist das? Kennst du nicht einen Pfitscherpfahl? Ja. Das sind diese Gummipfeile, die sich so Saugnapfpfeile. Kennt den Begriff auch nicht. Ich dachte, das wäre mittelfränkisch. Vielleicht ist nur die Döfnerisch. Wir haben uns auf Arbeit einen Nerfgun gekauft, die es nur in den USA gibt. Weil du hast ja so Standard-Nerfgun. Ja. Das sind ja das die mit dem Kopiergeschützten. Wie Super Soaker, nur mit quasi Munition? Festem Projektil ohne Wasser. Und in Deutschland gibt es nur Pfeile. Und was du in den USA kriegst, sind Kugeln. Du hast quasi so kleine gelbe oder rote Kugeln und die werden mit einer wesentlich höheren Geschwindigkeit rausgefeuert. Was super nervig ist. Ich habe bloß gelesen, dass es jetzt eine Nerfgun gibt, die die Projektile im Lauf überspringt, wenn die nicht die originalen sind. Die hat praktisch vier Schutz drin, im physikalischen. Das ist ja echt krass. Das ist absurd. Okay. Die halt auch gesagt haben, irgendwie wie viel, also ich müsste jetzt den genauen Artikel raussuchen, aber sozusagen so 12 Pfeile kosten mir die halt irgendwie $50. Oder halt echt viel Geld. Und das, da wollen sie halt nicht, dass Leute Nachbauten benutzen und dann. Das ist das Drucker-Tinte-Geschäftsmodell, genau, oder? Genau. Ich habe auf jeden Fall eins meiner Lieblingsfotos des Jahres 2018, 19, ich weiß gar nicht, wann das war. Es war dieses Jahr. Wir haben uns das quasi vom amerikanischen Kollegen importieren lassen und er hat ein Foto damals geschickt, wie seine Mutter, die irgendwie Mitte 60 ist, halt diese riesige Nerfkanone in den Händen hält. Also ihr müsst euch das wirklich hier, keine Ahnung, Stopp, oder meine Mama schießt, groß vorstellen, wie dann diese nette amerikanische Lady irgendwie dasteht und dieses Gewehr präsentiert. Es war eine very, very American Picture. Genau, aber das gemeine Krokodil hat schlechtes Gehör, also und hat auch keine Angst vor Pistolen. Kam auch nicht auf die Idee. Ja? Alles also klar. Sie rennen weg. Schwimmen und rennen. Ja, jetzt liegen sie da, nackt, einsam und durstig. Und auf einmal überkommt sie ein lüsterner Gedanke. What the fuck? Ne, was denn? Auf einmal überkommt sie ein plötzliches Geräusch. Ein Känguru. Gib bitte. Ah, direkt vor ihnen. Ein kommunistisches Känguru. Ein Känguru bedeutet Blut. Und damit Flüssigkeit. Jetzt sind wir wieder bei dem lustigen Thema. Und da zückt er jetzt tatsächlich seine Pistole. Ja, weil er schon, schießt das Känguru? Weil er schon ein bisschen schwächlich ist, muss er sich die noch so auf dem Arm ablegen. Er zielt und er schießt daneben. Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und es kommt noch schlimmer. Und stirbt, Punkt. Der ist etwas entkräftet und deswegen schlägt ihm auch die Knarre mit voller Wucht ins Gesicht und verursacht eine tiefe, klaffende Wunde direkt unterm Auge. Ja, aber dann hat er ja was er trinken kann. Was ja doppelt, durch den doppelt scheiße sein eigenes Blut. Genau. Also er hat die sich da, wenn so, das muss man sich hier wenn so komisch vorstellen, ne, so wie ein Gewehr angelegt und dann sich aufs Auge gehauen. Ja, doof. Adolf und Hans wechseln Blicke, starren auf die Pistole, wechseln nochmal Blicke. Und Hans malt sich jetzt den Gedanken aus, was passieren wird, wenn sie noch ein bisschen verzweifelter werden. Und dann wirft er die Pistole einfach ins Wasser. Mhm. Vielleicht die bessere Idee. Schauen wir mal. Sehe ich nicht so. Schauen wir mal. Ja, ja, natürlich nicht. Er hat ein bisschen Angst vor sich selbst in dem Moment und vielleicht auch vor seinem Kameraden und er schmeißt das Ding kurzerhand ins Wasser. Also sie hatten nur eine Pistole. Sie haben noch eine, im Flugzeug ist glaube ich noch eine Leuchtfeuerknarre, aber sie haben nur diese eine Pistole. Langsam wird den Deutschen die Aussichtslosigkeit ihres kleinen Ausflugs klar. Es bleibt eigentlich nur eines. Zurück zum Flugzeug. Den ADAC anrufen. Zurück zum Flugzeug und damit zum Kühlerwasser. Also sie Wasser ist halt ihr größtes Problem. Und sie checken jetzt, dass das jetzt irgendwie so ein Marsch ins Ungewisse echt jetzt unbedingt nicht der beste Plan ist. Ich frage mich aber auch, wie geil die Idee ist, da jetzt wieder zurückzugehen, nachdem sie jetzt diese Krokodilsbucht gerade so hinter sich gebracht haben. Das ist eigentlich auch, da würde ich jetzt halt wahrscheinlich einfach stumpf weiterlaufen. Aber egal, also sie drehen um, sie umlaufen diese Bucht, was halt insofern jetzt doof ist, weil sie keine Klamotten mehr haben und wirklich nackt und ohne Schuhe durch diese Pampa stapfen. Gott, vor allem australische Hitze und so, hui. Wie heiß ist es denn da? Welche Jahreszeit sind wir denn hier am Start? Ich habe es vorhin gesagt, warte mal, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, wir sind kurz vorm australischen Winter. Also es ist warm. Oder der australische Winter, dann ist ja kühl. vergleichsweise. Ich überlege gerade. Weil dann ist er ja gar nicht so heiß. Jetzt muss ich wieder scrollen. Ich habe es gar nicht aufgeschrieben. Quelle? Keine Ahnung. Ah, super. Ich habe nur aufgeschrieben, dass sie vom Rhein abheben, aber nicht wann. Ich glaube, sie sind kurz vor der Regenzeit. Was das jetzt genau bedeutet, kann ich dir nicht sagen. Alles klar. Aber also ist ja eigentlich fast. Es ist so oder so warm und unangenehm. Ja, aber der Mangel von Flüssigkeit ist auch bei niedrigen Temperaturen problematisch. Ja, und das Hauptproblem ist jetzt auch tatsächlich gerade nicht die Hitze. Also klar, sie verbrennen irgendwie ohne Sonnenschutz, aber das ist nicht ihr Hauptproblem. So, jetzt. Das Kapitel heißt übrigens keine Schuhe, keine Hoffnung. Ist das nicht keine Schuhe, keine Also so ganz ohne Schuhe ist der Weg viel beschwerlicher. Bald schmerzen ihnen die Füße, bald bilden sich eitrige Blasen, bald sind sie am gesamten Körper mit Schnitten, Schrammen und noch Schlimmerem übersät. Das könnte übrigens so ein Johnny Cash-Songtitel sein. Jeder Schritt bedeutet Höllenqualen und was ganz besonders schlimm ist, ohne Klamotten sind die Mücken. Es ist jetzt noch viel extremer und noch schlimmer als die Mücken sind die Moskitos, die in der Nacht kommen. Mhm. Die beiden werden schier wahnsinnig. Sie buddeln sich jetzt nachts im Sand ein und decken ihren Hut über den Kopf, sodass eigentlich nur noch ein Arm rausguckt, der den Moskitos ausgeliefert ist. Und selbst das verursacht schlimmste Qualen. Kein Zweifel. Sie kommen jetzt zu dem Schluss, dass es reicht, wenn nur einer gequält ist. Also buddelt jetzt Bertram den Klausmann ein, komplett, und dann sich, sodass nur noch ein Arm von vieren rausschaut. Das war für die Erfindung von wir graben Papa im Sand ein. Alter. Das ist echt, also das mag ich mir gar nicht ausmalen, was das für eine Nacht ist. Ja, aber auch wie gruselig das ist, dass du da drin liegst und denkst, ich will nur Wasser. Und du dir irgendwann denkst, was ist, wenn der andere Typ mich nicht wieder sauber ausgräbt? Ja, gerade auch in Australien weißt du ja nicht, was sich so da im Sand tummelt oder sonst wo. Ja, ja, oder überleg mal, da kommt irgendein Käfer und fängt dann auf, fängt zu krabbeln oder so und du kannst dann nicht. Naja, oder halt so ein Marder. Naja gut, also ich glaube, es ist schon, sie sind glaube ich relativ flach. Gemeine Meermade. Sie sind relativ flach eingebuddelt. Ja. Es ist glaube ich nicht so, weißt, dass die stehend in einem Erdloch und nicht mehr von selber rauskommen. Ich finde die Vorstellung viel lustiger. Stimmt. That's fucking Brüderlichkeit. Die Tage verstreichen qualvoll, die Nächte ebenso. 7 Tage, nachdem die Atlantis hier am Ende der Welt aufgesetzt ist, stehen die Gestrandeten wieder vor ihrem Flugzeug. Und das bedeutet Schutz vor den Mücken, Klamotten, Öl, Kühler, Wasser, Mundwasser, super. Ist doch Wasser da. Das ist quasi das Paradies. Es ist noch Wasser im Kühler. Zur Feier des Tages gönnen sie sich eine Zigarre und gleich 2 Zigaretten. Und gleichzeitig. Das Feuerzeug, das jetzt, genau, das habe ich vorhin falsch gesagt. Also, sie hatten tatsächlich ein Feuerzeug, das ist aber mit ihren Klamotten in dem Tümpel mit den Krokodilen zurückgeblieben. Und jetzt bauen sie sich aus dem Flugzeuganlasser eine Flasche mit Watte drin und einem ihrer letzten Tropfen Benzin, den sie noch irgendwie aus dem Tank kratzen können, bauen sie sich jetzt ein Feuerzeug. Ja. Damit sie rauchen können. Finde ich auch schön. Not macht erfinderisch. Mit etwas Wasser auf den geschwollenen Zunge denkt es sich dann auch gleich wieder viel besser. Das heißt, sie haben jetzt... Moment, ich habe meine Sachen gelassen. Hör wieder zurück. Sie fassen jetzt einen neuen Plan. Sie gehen davon aus, dass ihr Ausbleiben am Zielflughafen mittlerweile wahrscheinlich auch bemerkt wurde. Und tatsächlich vermuten die Leute, dass sie in dem Sturm auf der Timorsee abgestürzt sind. Mhm. Und deswegen schicken sie jetzt Flugzeuge und Boote halt da los auf dem Meer da irgendwo zu suchen, in der Gegend an ihrer Flugstrecke. Aber es ist halt nicht in der Stelle, wo sie runtergekommen sind. Bertram ist immer noch davon überzeugt, dass sie an der Nordküste von Melville gelandet sind. Sie müssten also nur irgendwie 60 Kilometer Durchmesser überwinden. Und tada, da muss schon eine Siedlung an der Küste sein. Aber eine solche Strecke durch den Busch mit den zerschundenen Körpern, eigentlich keine Chance. Stattdessen schrauben sie sich jetzt den Schwimmer von ihrem Flugzeug ab. Also sie bauen erst so ein Gestell, um das Flugzeug abzustützen, schrauben dann den Schwimmer ab und bauen aus ihren Bademänteln einen Segel. 3 Tage lang schrauben, nähen und basteln sie, bis das Bötchen fertig ist. Bitte spielt die 80-Musik dazu ein. Jetzt, wo Durst unter Kontrolle ist, wird langsam dann auch der Hunger schlimmer. Aber sie können sich irgendwie zumindest mit der Arbeit ein bisschen ablenken, was sie jetzt auch so gut ein bisschen beschäftigt und auf den Beinen hält. Durst unter Kontrolle, weil sie jetzt halt einfach aus dem Flugzeug die Reste raussaufen. Genau. Aber die sind auch nicht so ganz gesund, wie wir schon drauf gekommen sind. Das ist jetzt die langfristigen Sorgen, tun wir jetzt mal aus. Gesünder als kein Wasser. Ah, alles klar. Sagte er und genoss sein Bier. Klausmann entdeckt im Werkzeugkasten einen Angelhaken und kann auch am selben Tag einen Fisch fangen. Heureka! Das ist aber wirklich Adventure-Logik Nummer 1, oh, ein Haken. Naja, entweder ich angel irgendwie einen alten Stiefel, den ich brauche, eine Flasche oder tatsächlich einen Fisch. Benutze Haken mit Meer. Ja. Der Fisch ist zwar klein, wird aber sorgfältig in der Kühlwasserbrühe zu einer Fischsuppe verkocht. Wow! Ein Festmahl. Dann der Downer. Vor lauter Aufregung über den Fang verliert Klausmann den Angelhaken. Nein, und nein, auch, oh. Und auch nach stundenlangem Suchen im Sand fördert er ihn nicht wieder zu Tage. Nein, oh. Langsam schlägt jetzt das Wetter um. Schwarze Wolken ziehen auf. Die beiden Robinsons befestigen ein Blech an den Tragflächen ihrer U, quasi als Regenrinne, und schaffen es tatsächlich beim nachfolgenden kurzen Regenschauer 12 Liter Frischwasser zu sammeln. Wow. Du guckst mir doch ein paar Tage mit. Genau, so wie sie jetzt das Kühlwasser auch schon rationiert hatten, kommen sie schätzungsweise 20 Tage mit diesem Wasser durch. Das sollte eigentlich reichen. Ui, sie trinken aber nicht viel. Nee, sie trinken nicht viel. Naja. Ich glaube, so eine Tasse oder eine halbe Tasse morgens und eine halbe Tasse abends oder so. Mhm. Nach 3 Tagen ist dieses Segelboot, wie gesagt, fertig. Die See ist aber jetzt gerade zu unruhig, um damit irgendwie irgendwas Sinnvolles anstellen zu können. Also fangen sie jetzt mal an, das Boot so ein bisschen zu beladen und zu packen. Sie verstauen ihre Schätze drin, darunter auch eine Leuchtpistole, das Frischwasser und rund 30 Kilo Sand, den sie in die einzelnen Kammern dieses Schwimmers füllen, damit dieses Boot ruhiger im Wasser liegt. Ah, weil du musst ja gar nicht so viel hochdrücken wie ein ganzes Flugzeug. Hast. Genau. Und ich meine, genau, wenn du zu viel Auftrieb hast, dann wird das viel zu wackelig. So, und wenn du halt tiefer liegst, dann liegst du eigentlich ruhiger. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Und in der Bucht probieren sie jetzt das mit diesem Bademantel Behelfssegel. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Als sie dann aber, als sich das Wetter ein bisschen beruhigt hat, die Bucht verlassen und aufs Meer hinausfahren, zeigt die unbarmherzige australische See, wie dumm dieser Plan ist. Die Brandung drückt sie sofort zurück in Richtung Land. Aber nicht besser als andersrum. Ja, aber nicht in die Bucht rein, sondern an diese scharfkantigen Felsklippen. Oh. Die den Schwimmer halt sofort zerstören würden, wenn der daran dotzen würde. Mhm. Und jetzt sind wir, um mit dem Thema Adventures drin zu bleiben, jetzt sind wir eher in so einem King's Quest, so ein Bam, du zerschellst deinen Schellen, bist tot. Nee, sie müssen alles geben, das zu verhindern. Also springen sie aus dem Boot, stemmen sich mit aller Kraft zwischen Felsen und Brandung. Also sie decken mit ihrem Körper quasi, halten sich das Boot von dem Felsen fern. Und sie kämpfen 4 oder 5 Stunden lang gegen die See, bis sie auf diesem Weg das Boot irgendwie wieder zurück in die Bucht schieben können. Oh Gott. Also absurd. Eine unglaubliche Leistung, ja, die ihnen reichlich Kraft abverlangt, was in deren ausgezehrten Körpern eigentlich nicht mehr drin ist. Mangelware ist. Ja, ja. Sie sind jetzt schon 13 Tage hier gestrandet. Die Suchaktion nach ihnen wird heute offiziell beendet. Was sie nicht wissen, ein australischer Postflieger ist einmal nach Darwin geflogen, hat von dort aus einmal die Melville-Insel umrundet, ohne ein Lebenszeichen von Adolf und Hans zu finden. Naja, wir auch, ne? Ja, wir auch. Also was sollst du da groß sehen? Naja, das Flugzeug zum Beispiel. Aber das muss dann halt auch so liegen, dass du es von dem Winkel, wo du die Insel überfliegst, sehen kannst und die Wetterverhältnisse dazu passen. Genau. Also, davon wissen die aber jetzt ja alles nichts. Sie fassen in der Nacht einen erneuten, noch tollkühneren Plan. Das mit dem Segeln hat ja so gut funktioniert, das sollten sie unbedingt nochmal ausprobieren. Machen wir nochmal. Sie müssen sich ja nur von der Küste fernhalten. Und so legen sie am nächsten Tag erneut ab in Richtung offenes Meer mit dem Plan, jetzt so 10-12 Kilometer vor der Küste zu segeln. Ach so, ich habe jetzt gedacht, die Idee ist, oh, wir fahren nach Griechenland und wenn es da schön ist, dann beide nach Deutschland. Aber kleiner Spoiler, es ist eine ausgesprochen dumme Idee. Hast du bessere? Nee. Eine 60s? Der Anfang geht noch halbwegs. Ja. Sie kommen mit dem Boot raus auf die See, geht gut. Es ist immer noch ein bisschen unruhig, aber sie sind jetzt nicht mehr so gefährlich nah an der Insel. Es gibt ein Problem und zwar hat dieses Boot ein Mannsloch, so eine Wartungsöffnung quasi. Also dieser Schwimmer ist ja eigentlich kein Boot. Ne? Also und da schwappt das Wasser rein. Das heißt, die müssen sich jetzt da immer so ein bisschen mit dem Oberkörper drauflegen, damit da nicht zu viel Seewasser in die Kammern kommt und sie absaufen. Mhm. Denn sie liegen eh schon ziemlich tief. Das macht das Ganze jetzt sau unbequem, aber das ist eh schon sau unbequem, weil sie da in diesem engen Schwimmer nur in so einem eingequetschten Schneidersitz sitzen können. Also sie können sich irgendwie überhaupt nicht rühren, sitzen in einer sau unbequemen Position und müssen auch noch eine Öffnung oben auf diesem Schwimmer mit ihrem Körper abdecken. Okay, klingt fantastisch. Klingt scheiße, ne? Auf die Nacht zu wird die See dann etwas ruhiger. Und sie beschließen, dass sie sich an der Insel jetzt eine Bucht suchen und anlanden. Also sie haben schon ein bisschen nicht nur in Richtung Meer, sondern auch in die andere Richtung ein bisschen Fahrt gemacht. Und sie wollen jetzt wieder zur Insel zurück und dort irgendwo anlanden. Aber das Meer und die Gezeiten haben andere Pläne. So sehr sie sich ja auch bemühen, die Deutschen kommen nicht gegen den Strom an, der sie weiter gute Zeiten, schlechte Gezeiten. Und weiter aufs Meer hinauszieht. Der war gut. Nein. Dann bricht in dem schweren Seegang auch noch das Behelfsruder hinten und sie sind steuerlos und verzweifelt. Steuerlos. Okay, das war jetzt absolut klar. Sie können noch nicht mal von dem Süßwasser trinken, das sie in die Kammern gefüllt haben, weil die Gefahr zu groß ist, dass wenn sie jetzt den Tank öffnen, unstabil werden. Nee, dass Seewasser reinkommt. Ah, okay. Und damit das ganze Wasser verunreinigt. Also Durst wird langsam wieder zum Problem. Und ich auch. Ja, auch nach Australien. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht da die ganze Zeit Schiss vor irgendwelchen Spinnen hätte. Wenn wir mal Lotto gewinnen, wollen wir dann mal sämtliche Orte unserer Geschichten bereisen? Nein. Sicher nicht. Ich komme mit. Sealand. Ja, ich bin bei vielen dabei. Guck mal, aber Mount Everest. Mal ins Basislager kann man da schon auch. Ja. Aber tatsächlich würde mich das auch am wenigsten reizen von den Orten. Ja, oder auch irgendwie für wie viele Tage auf offener See? Ja, aber mal unserem Golf Maurice hinterher, das wäre doch auch mal so. Da wäre ich dabei. In diesem Golfclub, wo es, glaube ich, heute noch die Maurice Flitcroft Challenge gibt, so da einfach mal mitspielen. Ja. Yeah. Bei so einem Spaßturnier, das wäre cool. Schon schön. Da wäre ich auch dabei. Da müsste ich aber Lotto spielen, das ist irgendwie auch blöd. Ich spiele ja nicht. Können wir uns das nicht irgendwie mit Arbeit arbeiten? Ich habe neulich irgendwie dreimal in Folge Lotto gewonnen. Was? Und das erzählst du mir nicht? Dreimal 649. Deswegen hast du den Kaffee springen lassen. Mir war nicht bewusst, dass die DDR auch ein Lottosystem hatte, was aber ein anderes Ziehungssystem hatte. Und deswegen wurde immer die Anzahl der gezogenen Zahlen aus der Anzahl der möglichen Ziffern immer explizit genannt. Das habe ich nicht verstanden. Kannst du das nochmal sagen? Ne, das Lotto heißt doch, wie viel ist es? Wie viele Kugeln werden gezogen? 6 aus 49. Ne? Genau. Und in der DDR gab es ein anderes Lottosystem, das war halt eine andere Zahl aus einer anderen Zahl. Und deswegen wurde immer so sehr betont, wie viel aus wie viel das Lotto ist. Und ich glaube sozusagen, um das auch deutlich zu sagen, um nicht zu sagen, im Westlotto wurde gezogen, sondern halt. Ich glaube tatsächlich, dass sich da die Modi auch über die Jahre verändert haben, vielleicht sogar. Könnte ich mir vorstellen. Die Zahl kam ja auch irgendwann erst später dazu. Ja, dass sowas und dass man das deswegen betont, hätte ich jetzt angenommen. Aber ich meine, es gibt ja auch diesen Euro-Checkpot, da ist ja, keine Ahnung, sind ja noch mehr Zahlen. Im Endeffekt alles Statistik. Ja, und wer in Statistik aufgepasst hat, wie heißt es so schön, wer in Statistik aufgepasst hat, der spielt kein Lotto. Bekannter von mir spielt und sagt auch immer, das ist seine Steuer, dass er nicht ordentlich in Statistik aufgepasst hat. Ja, das ist die Deppensteuer, ja. Also, den unbequemen Schneidersitz habe ich ja jetzt gerade schon ausführlich erläutert. Das wird langsam zum Problem, denn die Beine schwellen an. Und keiner von beiden ist Schneider. Die Beine schwellen stark an, während auch der Wasserspiegel im Boot mehr und mehr steigt. Es muss so ungefähr 3 Uhr nachts rum sein, als die See sich dann langsam wieder etwas beruhigt. Und da entdeckt Hansi plötzlich Rauch am Horizont. Ein Dampfer. Klausmann springt aus seinem Schneidersitz, stellt sich mit einem weißen Stofffetzen an den Mast, während Hans das Boot ausbalanciert und die Leuchtpistole rauskramt. Um wie viel Uhr? Ja, mitten in der Nacht. Also, aber wie sehen die das noch? Ist da Mond oder? Ja, so ein bisschen Licht kommt ja immer irgendwo her. Und sie sehen dann halt, der Dampfer ist ja, der hat ja auch irgendwie Lichter wahrscheinlich dran irgendwo. Ja, ja. Und sie warten jetzt, bis der wirklich nahe kommt, so auf 1,5 Kilometer. Und dann feuert Hansi alle 4 Patronen seiner Leuchtpistole ab. Und das Schiff kommt so nahe, dass sie sogar den Namen lesen können. Das ist die Kulinda. Andererseits, wahrscheinlich würden wir hier nicht sitzen, ne, wenn die jetzt einfach gerettet werden würden. Also ich finde es aber schon einigermaßen spektakulär bisher. Also so ganz Ich wollte gerade sagen, von Spannungsbogen her wird es schon für die Story reichen. Der Jürgen hat voll die Ansprüche. Ich habe mehr für euch. Ich habe noch viel mehr für euch. Oh yeah. Ich mache es kurz. Keiner ist auf Deck. Niemand sieht die Leuchtkugeln. Der Dampfer fährt einfach weiter. Oh, nein. Bitte. Es erinnert mich ein bisschen an diesen blöden Simpsons-Gag, wo sie auf offener See gestanden sind und dann die Leuchtkugel nach oben abschießen, dabei ein Flugzeug abschießen, der Typ fällt raus aus dem Flugzeug, der Pilot, segelt mit so einem Fallschirm langsam runter und alle so, ja, aber wenn der abstürzt, dann sehen das ja alle und holen ihn wieder und dann fliegt einfach andere Flieger vorbei und fängt den Piloten noch im Flug auf und fliegt einfach weg, sodass es keiner gesehen hat. In jenem Moment sieht Bertram in seinem Freund etwas zerbrechen. Also ich tippe auf den Lebenswillen. Adolf Klausmann klettert zurück in seinen Sitz und weint bitterlich. Zitat Bertram, Klausmann hat an diesem 15. Tag die Nerven verloren. Von dieser Stunde an ist mein Kamerad krank. Jetzt bin ich allein. Hans Karl betet. Puh. Hans findet jetzt im Glauben zumindest mal für den Moment neue Stärke und als die See sich noch weiter beruhigt, packt er die Notfallruder aus, verstaut das Segel und beginnt zu paddeln. Auch Klausmann steigt mit ein, paddelt mit und 4 Tage und 4 Nächte lang paddeln die beiden jetzt. Ach du Lieber. Mehr oder weniger durchgehend. Für jemanden, der keinen Lebenswillen mehr hat, das ist aber eine ziemliche Leistung. Absoluter Wahnsinn. 4 Tage, 4 Nächte lang. Die Beine zu nutzlosen, formlosen, großen Klumpen verschwollen. Wenn sie zum Trinkwasser nach vorne wollen, müssen sie sich mit den Armen ziehen. Außerdem Wasserablagerungen, die mit der Zeit aufplatzen und in der Meerwassergischt aufs Herrlichste brennen. Oh. Nach 2 Tagen auf See sind beide von der Hüfte ab mit eitrigen Geschwüren überwuchert. Sie paddeln und paddeln. Seit 18 Tagen haben sie außer der Fischsuppe nichts mehr gegessen. Die Fische, die sich im Schatten ihres Bootes tummeln, so nah und doch so unerreichbar, scheinen sie zu verhöhnen. Ich habe keine Ahnung, wo die diese Kraft hernehmen. Sie rudern weiter. Also, ich glaube, rudern kann man es nicht nennen, paddeln. Das Meer ist jetzt komplett still, sonst hätten sie mit ihren lächerlichen Behelfspaddeln auch überhaupt gar keine Chance, irgendwas auszurichten. Die Küste wird am Horizont immer größer und größer. In der letzten Nacht auf See gehen ihnen die Trinkwasservorräte aus. Das mit den 20 Tagen war wohl doch eine sehr optimistische Schätzung. Naja, und wer weiß, wie viel ihnen jetzt verloren gegangen ist. Ne? Sie reden seit Tagen schon nicht mehr miteinander. Adolf fantasiert vom Metzger und vom Bäcker in der Heimat. Und dann endlich Krapfen. Nee, Sand unterm Schwimmer. Die beiden wälzen sich irgendwie an Land und brechen kraftlos am Strand zusammen. Nach 5 Tagen auf dem Meer haben sie nun endlich wieder Land unter den Füßen, wobei Füßen hier nicht passt. Er unter dem geschwollenen Etwas, das nutzlos unten an ihren Körpern herumbaumelt. Land heißt aber auch Mücken. Sie mummen sich jetzt wieder mit ihrer Fliegerkappe, dem Halstuch, den Fliegerbrillen ein, sodass nirgendwo auch nur ein Stückchen Haus herausschaut. Die Hände sind zurückgezogen in Pulloverärmeln, was ausnahmsweise mal eine ziemlich gute Idee ist. Warum, sage ich euch später. Malaria? Oder ja, was kommt jetzt? Oder eine Krankheit? Sie sagen es später. Ich sage es später. Mhm. Sie beten. 20 Tage sind die beiden nun schon verschollen. In mal stiller, in mal tränendurchdrängter Dankbarkeit dem Meer entkommen zu sein, versuchen sich Hans und Adolf zu orientieren. Trotz der groben Australienkarte, die sie haben, fehlt ihnen im Grunde jegliche Ahnung, wo sie sind oder wie stark sie jetzt das Meer abgetrieben hat. Oder wie ist ja auch nicht, dass sie einen Sextant einstecken haben oder irgendwas. Genau. Nach reiflichem Studium der Karten stellt Hans fest, dass sie nicht mehr als 10 Kilometer landeinwärts gehen müssen, um an der Siedlung an der Südküste von Melville anzukommen. Das schaffen wir. Das müsste doch zu schaffen sein, selbst ohne Beine. Etwas Ähnliches wie Optimismus macht sich in Hans breit. Er versucht aufzustehen. Und es klappt, wenn er so ein bisschen mit den Händen an so einem Fels sich hochzieht. Dann aber wird ihm gleich schwindelig und schwarz vor Augen. Sie müssen dringend was essen, wenn sie das wagen wollen. Irgendwas. Sie versuchen es mit Blättern von einem nahen Baum. Wieder so eine ausgesprochen dumme Idee. Ja, aber vor allem in einem Land wie Australien. Ja, aber was ist deine Alternative? Ich frage dich immer bei diesen dummen Ideen vermeintlich, ja, was ist die Alternative? Ich glaube, da ist Rinde ist nahrhafter noch als Blätter. So, aber ja, aber wenn du so schwach bist, kriegst du halt kaum nicht mehr ordentlich hin. Dann ist halt vielleicht auch Rinde ein bisschen. Also sie ruhen etwas hart in dem Wasser, bevor sie wieder, also bevor sie dann los ins Landesinnere kriechen. Und als sie dann loskriechen, schaffen sie kaum 100 Meter in der Stunde. Ja. Trotzdem erreichen sie dann urplötzlich einen Wassertümpel, was eine Riesenfreude und ein Riesenglück ist. Sie setzen sich in das kühle Nass und trinken so viel sie können. Das tut den geschundenen Körpern so gut, dass sie bald wieder aufrecht stehen können und mit ein paar wackeligen Schritten sogar laufen. Du kannst sagen, wenn der Kreislauf vom Dehydrieren so kaputt ist, geht ja gar nichts mehr. Ja, und dann deine Beine noch total zerschwollen. So, ne? Also sie kehren jetzt dann, nachdem sie sich da ausgiebig erholt haben, noch einmal zu ihrem Behelfsboot zurück, verankern und verstauen das ordentlich, packen ihre Besitztümer gut ein und so, dass sie es einfach in ein paar Tagen hier wieder abholen können und dann mitnehmen zum Flugzeug. Mhm. Ganz kurz. Ich frage mich, ob die Geschichte dann so aufgehört, dass sie irgendwie so total fertig mit der Welt, mit den allerletzten Kräften an irgendeinem Ort ankommen. Da ist schon sein alter Fluglehrer und meint, ab ins Flugzeug, du musst gleich wieder losfliegen und zwar nachts. Am nächsten Morgen, der Durst ist verschwunden, er wurde abgelöst von einem fiesen Ziehen in der Magengegend. Stellt sich raus, der menschliche Körper kann mit Blättern überhaupt nichts anfangen. Magenkrämpfe erschweren also ihren Marsch ins Landesinnere. Und auch die mit Wasser gefüllte Regenjacke, die will sorgsam und sehr langsam transportiert werden. Also sie haben jetzt so eine Regenjacke, Ärmel irgendwie zusammengebunden und da Wasser rein und das tragen sie jetzt so Okay. Ein Bündel, ne? Das verschärft mir ein wenig Erfolgsversprechen. Ja, aber der Wassersack ist halt auch nicht mehr da. Ne? Mit Hilfe eines Kompass geht's nach Südwesten. Doch der Weg ist im eigentlichen Sinne des Wortes steinig. Sie müssen teils 10 Meter hohe Felsen überklettern, nur um dann auf der Rückseite durch dichtestes Gebüsch irgendwie zu krabbeln. Am Mittag des dritten Tages erklimmen sie einen Felsen und erblicken das Meer. Sie tanzen und jubeln vor Freude, bis sie feststellen, dass die Hitze sie getäuscht hat und vor ihnen eigentlich nur ödes Buschland liegt. Hä? Ach, ja, so ein flirrendes genau. Hitze okay. Wahrscheinlich, oder? Ja. Oh, und natürlich halt auch tagelang Sonne auf dem Hirn. So, ja, ne? Ja, gut, aber dass beide gleichzeitig ja, vor der gleichen Sache fantasieren, halte ich jetzt eher für unwahrscheinlich. Ist es ist einfach wüstenmäßig und es ist Hitzeflirren und sieht aus wie Ozean. Jetzt wird Hans mit einem Schlag alles klar. Er ist mit dem Flugzeug in jener Nacht nicht in Richtung Melville abgetrieben worden, sondern in genau die entgegengesetzte Richtung. Sie blicken also hier nicht auf das Meer, sondern auf das öde australische Festland bei den Kimberleys. Da, ganz im Norden, wo nichts ist, nichts wächst und niemand hin will. Über 1000 Meilen Wüste trennen sie auf diesem Weg von der Zivilisation. Okay. Nicht umsonst nennt man das Gebiet hier auch salopp die Hölle. Und jetzt geht die Geschichte eigentlich erst los. Also was passiert ist, die haben sich zwar dann, als sie da in der Nacht durchgeflogen sind, am Morgen dann die Windrichtung auf den Wellen angeguckt, aber sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass der Wind oben anders sein könnte als der Wind direkt über dem Meer. Okay. Und sie wurden quasi von dem Wind weiter oben in genau die andere Richtung getrieben, als weiter unten die Wellen von dem Meer. Ah. So, also könnte tatsächlich jedem passieren. Ich wollte sagen, ey, was für eine schöne Mathe-Aufgabe könnten wir jetzt daraus machen, so mit Vektoren und Verschiebung und Winkel. Wenn der und Zug mit 30 km/h in die eine. Ja, das war jetzt die einfache Variante von dem, was du meintest. Nee. 23 Tage nach der Notlandung ist ihre Lage immer wieder vollkommen aussichtslos. Den gestrandeten Piloten bleibt nichts anderes übrig, als umzukehren. An jenem Tag erscheint in der Remscheider Zeitung ein Nachruf auf Hans Karl Bertram. Klausmann ist jetzt komplett am Ende. Er weigert sich, weiterzugehen. Auch Bertram hat keine Energie mehr, keinen Willen, findet keinen Trost im Gebet. Das Einzige, was er noch irgendwie hat, was ihm hilft, ist sein Halstuch, das ihm seine Mutter geschenkt hat. Das umklammert er und es ist das Einzige, was ihm noch irgendwie Kraft gibt. Das ist echt total lieb. Immerhin finden sie auf dem zähen, mehrtägigen Rückweg etwas Verpflegung, 2 Eidechsen. Ja, damit. Zum Auszuzeln. Ja, oh, roh natürlich. Klar. Aber mit süßem Senf. Sie erreichen nach schier endloser Schinderei wieder die Küste, wissen aber jetzt nicht mehr, ob ihr Wasserloch und der Schwimmer östlich oder westlich von ihnen liegen. Und sie entscheiden sich einmal mehr für genau die falsche Richtung. Nach einem halben Tag bemerken sie ihren Irrtum und kehren erneut um. An Tag 27 kann Klausmann nicht mehr. Er bleibt einfach liegen und Bertram geht alleine weiter. Er findet nach kurzer Zeit die Bucht, in der er alles noch so ist, wie sie es zurückgelassen hatten. Er kämpft sich nochmal zu Klausmann zurück und schleppt ihn mit guten Worten und tatkräftiger Hilfe zurück zur Bucht. Wow. Es fühlt sich tatsächlich so ein bisschen an wie nach Hause kommen. In ihrer Bucht ist die See mittlerweile ziemlich rau geworden. Der Schwimmer wurde aus der Verankerung gezerrt und auf einen Felsen geschoben. Das Ding leckt jetzt und ist damit als Boot relativ unbrauchbar. Und damit ist eigentlich die einzige Chance dahin, die nächste Küstensiedlung rund 200 Kilometer östlich zu erreichen. 200 Kilometer? Naja, jetzt wo sie wissen, wo sie sind, wissen sie auch, wo die nächste Siedlung ist. Also Boot leckt, genauer gesagt, 5 der 9 Kammern im Schwimmer lecken. Also bleiben ja nicht alle. Bleiben ja noch 4. Und zu dem Schluss kommen auch unsere erfinderischen Piloten, die glücklicherweise ihre Metallsäge aus dem Flugzeugwerkzeugkasten dabei haben und das Boot jetzt einfach in 2 sägen. What? Ja, sie haben ja noch 4 Kammern. Okay. Vielleicht kann man damit ja nochmal aufs Meer rausfahren. War ja auch ein Riesenerfolg beim letzten Mal. Okay, das muss man, glaube ich, sehen, weil also so ein halbes Boot erscheint mir jetzt nicht fahrtüchtig. Sie sägen eine Nacht lang und einen Tag lang durch, bis die Nussschale endlich fertig ist. Für den Mast ist das jetzt nur noch 1,50 Meter lange Ding viel zu klein, also bleibt nur rudern. Und ja, es bleibt eigentlich auch nur ein letzter verzweifelter Versuch an Tag Nummer 28. Aber, um mich zu wiederholen, was machst du sonst? Was magst du sagen? Ich glaube, die sind immer froh, wenn sie wieder eine Aufgabe finden, ne, für sich. Ich glaube auch, das ist was zutiefst Menschliches, was auch durchaus im Militärbereich eingesetzt wird, dass du du kriegst eine Aufgabe, dass das eine gewisse Befriedung selbst in der Katastrophensituation findet, ne? Ja, ich habe neulich in irgendeinem Podcast ein Gespräch mit so einem Trauerbegleiter irgendwie gehört und der hat auch gesagt, also das, oh, ein Boot. Ja, das, was er macht, ist den Leuten so diese ganz normalen Tätigkeiten irgendwie, Aufgaben, so, er geht mit denen Eis essen, ja, um zu sagen, okay, hier, jetzt habt ihr was, auf das ihr euch konzentrieren könnt, das ist das Normalste von der Welt und das geht auch immer noch, obwohl man trauert, so. Ja, aber ich glaube auch, dass das in der Situation einfach weiterhilft. Mhm. Genau, also sie sägen jetzt quasi einen kompletten Tag lang und versuchen dann nochmal in einer Nacht ein bisschen Ruhe zu finden, sich ein bisschen Kraft zu tanken. Sie finden auch noch ein paar Bären an einem nahen Strauch als Frühstück. Und dann soll es losgehen. Aber der Magen, was ist denn nun mit dem Magen? Waren die Bären etwa giftig? Natürlich, ich meine, was auch sonst. Ey, wie einfach Australien zu der Hard-Mode ist. Ja, dann kommen die Spinnen auch demnächst wahrscheinlich. In den nächsten, also die nächsten Stunden stehen tatsächlich hauptsächlich im Zeichen von Erbrechen und dann kommt auch noch Fieber hinzu. Okay. Die Stunde des Erbrechens. Aber man fragt sich schon langsam, wie man das echt noch überleben kann. Also ich meine, das ist ja wirklich schon so. Seit 10 Tagen. Ja, aber und was der menschliche Körper ist auch. Weil spätestens, wenn jetzt Erbrechen hinzukommt, sie ziehen es noch durch. Okay, krass. Ja, und auch die Psyche überhaupt, ne? Dass der nicht irgendwann sagt so, ist aus oder ich flippe aus oder ich habe meinen Kopf gegen Stein. Also oder meine These ist auch, ich meine, die sind in ihren Mitzwanzigern. 10 Jahre später oder 20 Jahre später hätten die das auch nicht mehr. So, in dem Alter geht es vielleicht noch. In unserem Alter wird es nicht mehr. Trotz Erbrechen, trotz Fieber stechen sie an jenem Tag später noch in See. Sie wollen unbedingt weg aus dieser lebensfeindlichen Bucht, aber die See ist zu rau. Also drehen sie nach kürzester Zeit wieder rum, weil ihnen einfach nichts anderes übrig bleibt und legen sich dann nochmal zur Rast halt in ihre Bucht. Mhm. Am nächsten Tag entdecken die beiden einen Feuerschein am Horizont. Spoiler, es ist nur ein Buschfeuer. Aber Hansi macht sich sofort auf den Weg dorthin, in der Hoffnung, dort Menschen zu finden. Weil naja, wo Rauch ist, ne? Feuer, Menschen. Hm. Er kann streckenweise sogar rennen, ja, weil die Hoffnung ihm so viel Kraft verleiht. Und als er ankommt und um die Erkenntnis reicher ist, dass das Feuer eine ganz natürliche Ursache hat, kann er sich nur noch mit Mühe davon abhalten, einfach weiterzulaufen und stumpf in dem Feuer seinem Leben und seinem Leiden ein Ende zu setzen. Kriecht er zurück zu Klausmann in die Bucht. In der Nacht auf Tag 30 rudern die, das war nicht für mich. Rudern, war für den Nachbarn, war Machet. Rudern die beiden noch einmal los. Sie kommen aber nur 2 Kilometer weit bis zur nächsten größeren Einbuchtung, wo sie aufgrund der Strömung mit ihrer Nussschale die Bucht nicht durchqueren können. Versteht ihr? Also da geht jetzt quasi Wasser ins Landesinnere und sie können aber nicht einfach gerade durchfahren und sie können auch nicht innen entlang fahren, weil da einfach Steilküste ist und sie dann da irgendwie hingedrückt werden. Das ist viel zu gefährlich. Sie finden jetzt so eine kleine sandige Stelle an dieser Steilküste, wo sie mal zumindest anlanden können und erschöpft etwas Kraft tanken, ja, und sich irgendwie mal ablegen. Aber sie sind da im Grunde umschlossen von Felsen. So, sie kommen da nicht wirklich weiter. Ungefähr zu jener Zeit geht eine Telegrammnachricht von der Bush-Mission nach Windham und dann weiter nach Melbourne. Offenbar haben ein paar Einheimische 2 Spuren gefunden, die ins Landesinnere führen. Außerdem ein Taschentuch und ein Zigarettenetui mit den Initialen HB sowie einigen eingeritzten Worten auf Deutsch. Gott, ich liebe es, wenn du diese Einschübe machst, die sich anfühlen wie bei so einem Adventure. Oh, du bist weitergekommen, jetzt kommt eine kleine Cutscene, was währenddessen woanders passiert. Währenddessen? Ja. Die Spuren verlieren sich aber im felsigen Gelände. Trotzdem sind die Einheimischen angehalten, die beiden vermissten Deutschen zu suchen. Was man da zu dem Thema Einheimischen jetzt vielleicht noch sagen muss, verzeiht mir meine drastische Wortwahl, man muss aber die Einheimischen gliedern in freundlich zivilisierte Eingeborene oder man kann es auch missionierte Eingeborene nennen, ja, die halt oft zwangsüberführt wurden in den christlichen Glauben. Mhm. Und auf der anderen Seite, die kenne ich dich nicht, sperre ich dich, unzivilisierten Eingeborenen, ja. Die kenne ich nicht, ich was? Ich sperre dich. Ich sperre dich. Also, das Verb von sperr. Also äquivalent zu den Schranken. Ich spieße dich auf, ja. Genau. So, das sind so die 2 Gruppen an Eingeborenen, die man prinzipiell da treffen kann. Mhm. Und man muss dann immer schon auch unterscheiden, ob man gerade einen Guten oder einen Bösen vor sich hat. Mhm. Ich hätte jetzt fast das Wort Buschmann gesagt, weil das auch in der Quelle relativ häufig verwendet wird, aber sowas würde ich natürlich niemals sagen. Selbstverständlich. Sowas Respektloses. Die West Australia schreibt, Missing Airman, Search by Plane, No Traces Found, Danger from Natives. Mhm. Also, Piloten werden vermisst, die Suche mit dem Flugzeug, keine Spuren gefunden und es besteht Gefahr durch Eingeborene. Im Sinne von für sie. Für die, ja. Ja, nicht für die Zeitung, sondern für die verschollenen. Naja. Zeitweise werden 9 Aborigines verhaftet, weil das Gerücht kursiert, sie hätten 2 Weiße im Busch erschlagen. Wie sich später herausstellt, wäre vermutlich genau das passiert, wenn die Eingeborenen sich nicht so schrecklich, also wenn die nicht so schrecklich Angst gehabt hätten vor diesen vermummten Deutschen. Die haben die schon gesehen in dieser Bucht Ja. Aber weil die ihre Fliegerkappe und ihre Brille und so aufhatten, haben die die für irgendwelche bösartigen Teufel gehalten und sind auf Abstand geblieben. Und außerdem ein Typ, der da hingegangen ist? Oder später? Naja, der Typ, der da hingegangen ist, das war ja ganz am Anfang noch. Ja. Da waren die ja im Flugzeug, da waren die noch nicht vermummt oder irgendwas. Ja, ja. Aber als die dann später vermummt da am Ufer saßen, wurden die natürlich von Eingeborenen entdeckt, aber die haben sich ganz weit ferngehalten. Und man weiß aber auch nicht, ob das gut oder schlecht gewesen wäre, wenn die sich nicht ferngehalten hätten. Mhm. Wahrscheinlich wäre es ziemlich dumm ausgegangen. Okay. Aber die dachten, okay, das sind irgendwelche Devils. Es gab irgendein Wort, das finde ich, Jimmy Devil, glaube ich, war der Begriff. Okay, nun nicht. Also irgendwelche ganz fiesen Teufel. Mhm. Constable Marshall aus Windham berechnet, dass er 14 Tage bis zu der Stelle brauchen wird, wo man das Etui gefunden hat. Hin, zurück, etwas Suche dazwischen, so kann so eine Rettungsaktion hier am Arsch der Heide schon mal durchaus 6 Wochen verschlingen. Und das, wo eigentlich niemand ernsthaft dran glaubt, dass die beiden noch leben. Eben. Schon allein, weil man den bösen Eingeborenen alles zutraut. Haha, an Tag 31 fliegt ein Flugzeug direkt über die Köpfe der beiden hinweg. Und sie haben aber keine Pistole mehr. Na, natürlich nimmt es keine Notiz für ihn, weil wenn ein Flugzeug direkt über dich hinwegfliegt, sieht sie nichts. Der kann ja nicht nach unten gucken. Oh. Wie brutal dieser Moment der Hoffnung sein muss, wenn du am Horizont ein Flugzeug, also du hörst es womöglich, bevor du siehst, und dann rauscht es genau über dich hinweg und es fliegt einfach weiter. Ich bin nicht sicher, ob das Flugzeug Zufall war oder ob das der Pilot war, den man tatsächlich zeitweise auf die Suche nach diesem Piloten geschickt hat. Mhm. Also es hat ja auch bei diesen Melville-Inseln schon jemand gesucht. Weiß ich jetzt an der Stelle nicht, ob das der war. Jedenfalls fliegt er einfach weiter. In der Nacht auf Tag 32 werden die beiden Strandschläfer von der Flut überrascht. Ich glaube, sie haben kurz darüber nachgedacht, einfach liegen zu bleiben. So, sich einfach nicht mehr zu wehren. Gute Nacht. Aber ja, sie müssen sich jetzt halt von ihrem Windschutz unter dem Felsen irgendwie entfernen. Und jetzt sind sie auch nicht mehr nur schwach, sondern nass und schwach, was halt irgendwie doppelt scheiße ist. Und sind jetzt da irgendwie relativ schutzlos dem Wetter und den Gezeiten ausgeliefert, weil sie da nicht wegkommen. An dem Strand, wo sie sich aufhalten, sind sie so eingeschlossen, dass es irgendwie keinen Ausweg, also sie könnten wahrscheinlich wegklettern, aber sie sind viel zu schwach. Sie sind dem Regen und dem Wind ausgeliefert. Klar, dass Hans daraufhin krank wird und erneut Fieber bekommt. Und dabei hat er eh schon Probleme mit einem schmerzenden Backenzahn seit kurzer Zeit. Das macht das Ganze nicht leichter. Wie einfach alles doch dazukommt, hey. In den nächsten Tagen regnet es. Also jetzt fängt die Regenzeit an. Aber jetzt, also, das kann man doch nicht. Also was heißt denn in den nächsten Tagen? Also ich meine, das ist ja unfassbar. Ja. Also das, wann haben die jetzt was gegessen? Die Eidechsen. So, also gefühlt haben sie einmal die Fischsuppe gegessen und 2 Eidechsen in den letzten 33 Tage. Jo. Das kann doch nicht sein. Das fragt man sich, wie das sein kann. Nee, aber das kann doch nicht stimmen. Also das kann doch nicht sein. Und wenn du dann noch Fieber kriegst. Aber ich, also es fängt an, dass ich wirklich das hinterfrage, ob das sein kann. Na. So, echt? Ja. Nein. Aber andersrum, also, wüssten wir irgendwas Gegenteiliges? Weil sie haben's ja, also mindestens einer hat ja offensichtlich überlebt und das ist also du, ein Ausmaß an Ausschmückung, wo ich das was anzweifle, dass das sein kann. Was du nicht richtig einschätzen kannst, ist, was ein menschlicher Körper aushalten kann, wenn man ihn an die Grenze bringt. Ja, offenkundig nicht. Also, keine Ahnung, so es war ein kleiner Fisch in der Suppe für 2 Mann. Ja. Und jetzt 2 Eidechsen, das heißt eine Eidechse pro Mann. Und das ist ja jetzt auch nicht gerade so ein Commodore-Waran gewesen wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. So, und dann gehen wir davon aus, dass die jetzt mehrfach Fieber hatten, dass sie extrem abgehungert sind, dass sie körperlichst am arschigsten sind, schlimmer als irgendjemand quasi bisher. Wir haben ja damals unsere Schiffwrackigen, die hier kannibalisch unterwegs waren, waren ja schon so verzweifelt, dass sie quasi einen Kameraden verspeist haben. Aber bei denen hattest du übrigens das Gefühl, sozusagen, die sitzen da nur auf ihrem blöden Boot rum, ne? Genau, was die latschen jetzt noch. Was die nicht hatten, war ein Plan, so. Das ist nochmal. Das stimmt natürlich, ja. Deswegen sind die, glaube ich, nochmal anders zerbrochen, geistig. Aber ist das jetzt aber mindestens einer deiner Protagonisten hat ja die Lebenshoffnung mindestens zwischendurch auch schon aufgegeben. Das heißt, der eine muss ja für den auch noch Überzeugungsarbeit leisten. Mhm. Also, ich glaub's nicht. Du glaubst es nicht? Nee, ich glaube einfach die Quellen zweifle ich an. So, weil offensichtlich überlebt es ja mindestens einer. So, und derjenige, glaube ich, hat ordentlich an seiner Vita geschraubt noch. Andersrum. Weil sie können ja nicht beweisen, dass es so war. Ja, aber so, vielleicht haben die ja unterdessen. Ja, aber das glaube ich nicht. Was meinst du, was noch 3 Kängurus irgendwie im Schlaf erwürgt und sonst wie? Aber also, das würde mich einfach mal so Nahrungsforschung und dergleichen würde mich mal interessieren, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man das überleben kann. Andersrum gefragt, wissen wir denn, dass sie, oder steht da explizit, laut deren Zeugenaussagen, dass sie gar nichts gegessen haben? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass sie halt doch irgendwann, blöd gesagt, unter der Rinde guckst ja, und da vielleicht ein paar Käfe isst oder irgendwas. Nee, also ja, das wird explizit thematisiert. Es wird immer mal wieder zusammengefasst, wie viel sie bis zu diesem Zeitpunkt XY gegessen haben. Okay, machen wir es anders. So, du, kein Zweifel, dass das in den Quellen so drin steht, aber ich würde jetzt tatsächlich gerne mal die Ärzte und Ernährungsforscher da draußen anfragen, ob das im Bereich ist. Also ich meine, ich gebe dir ja oft Gelegenheit, die Quellen anzuzweifeln, ja, weil man muss schon, du hast recht, man muss immer gerne auf die Quellen gucken. In dem Fall zweifle ich nicht an der Quelle, auch wenn sie von ihm selber die verfasste Biografie dem zugrunde liegt. Okay, also du hast vollkommen recht, wahrscheinlich schätze ich es falsch ein, aber ich bin an dem Punkt, wo ich sage, das ist unvorstellbar. Ja, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes kann ich mir nicht mehr vorstellen, genau, dass man das überleben kann. Du kannst dir das nicht vorstellen. Ja, ich mir auch nicht. Okay, so, please proceed. Und jetzt wird es erst richtig schlimm. Genau. Ja, sie sind jetzt auch noch nass, was halt irgendwie auch nicht geil ist. Ja? Sie haben Wasser, okay, immer ein Pluspunkt, aber sie sind relativ schutzlos jetzt hier dem Regen ausgeliefert. Klausmann, dem geht es jetzt vergleichsweise besser als dem Bertram. Und er schafft es dann sogar, als die Flut weg ist, den Strand nach Muscheln abzusuchen. Und er kehrt mit 6 Wasserschnecken zu seinem Freund zurück. Hm. Aber das ist ja zum Beispiel was, das haben sie ja vielleicht doch vorher auch schon machen können. Ja, weißt du? Ja, nee, so Kleinsttiere essen. Ich glaube aber glaub nicht, dass sie das gemacht haben. Okay, alles klar. Also ich glaube nicht, dass sie was gefunden haben. Es macht keinen Spaß, wenn du meine Geschichte anzweifelst. Nein, ist doch in Ordnung. Sie haben jetzt ein Festmahl, ja? In dem Moment, wo du sagst, okay, das kann der menschliche Körper nicht länger aushalten, ab dem Moment haben sie wieder was zu essen. Ist doch super. Ja. Irgendwann kommt der Punkt, wo so ein Magen ja auch gegen Inhalt rebelliert. Ja, kommt auch noch. Hatten wir doch auch schon, dass sie da gespien haben. Ein Glück. Ja, aber das war ja wegen hier giftig. Ein Glück, dass die Geschmacksnerven auch längst unbrauchbar geworden sind, ne? Also sonst wären so Wasserschnecken roh, sind wahrscheinlich auch nicht so geil. Ja, Essen ist gut, aber Fieber und Zahnschmerzen sind nicht gut. Bertram hat jetzt immer an Castaway denken, wie sehr am Schluss die Figur, gespielt von Tom Hanks, dann einfach am Schluss da sitzt und einfach so Eiswürfel anguckt und so einen, einfach so die ganze Zeit diesen Eiswürfel bewundert. Das ist sozusagen am Schluss, wo er gerettet ist. Zivilisation wieder da ist. Genau, ist er wieder in der Zivilisation und sitzt du da mit so, also mit Du merkst ihm so, ich habe ein Getränk und da sind sogar Eiswürfel drin und irgendwie, wie krass können wir uns leisten, hier einfach was nur zum persönlichen Vergnügen von uns runterzukühlen und wie krass ist das einfach. Ja. Ja. Hat jetzt nichts mit Zahnschmerzen zu tun, aber. Nein, das war noch zu den Schnecken und dem Geschmack und. Mit Zahnschmerzen meine ich auch, dass ihm eigentlich der komplette Unterkiefer wie die Hölle brennt. Naja. Ja. Es ist, geht jetzt so weit, dass er wirklich auch sagt, er hält es nicht mehr aus und jetzt muss mindestens mal dieser eine schmerzende Zahn raus. Nee. Aber Klausmann zögert. Aber sie stellen fest, dass sie eigentlich keine Wahl haben. Klausmann holt jetzt eine Zange aus ihrem Behelfsboot und packt den faulen Zahn einfach an und zieht mit der Zange. Es ist natürlich jetzt auch keine so richtige Zahnzange, ne? Also es ist ein behelfsmäßiges Werkzeug. Dementsprechend rutscht er auch ab, bricht ein Stück von dem Zahn ab. Das wie, also das, die heutige Folge ist das Äquivalent von so einem Torture-Porn. Und also bei Hans ist jetzt auch so, dass der Schüttelfrost langsam einsetzt. Er ist komplett wehrlos. Ja. Und in den nächsten Minuten, in der er diese Wurzelzahnbehandlung von seinem Kumpel kriegt, driftet er auch mehrmals zwischen Ohnmacht und Wachsein hin und her. Ist vielleicht besser so. Der Klaus-Mann, Adolf heißt er. Klaus steht hier. Adolf bröselt Stück für Stück vom Zahn weg, bis er mit der Zange nichts mehr packen kann. Aber dann ist ja noch immer die Wurzel da drin und die muss eigentlich raus, um dem Eiter in dem Kiefer Platz zu schaffen, damit das irgendwie überhaupt was bringt, diese ganze OP. Jetzt holt aber nicht einen Bohrer oder sowas. Nö, eine Sicherheitsnadel. Ah ja. Oh Gott. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, eine Sicherheitsnadel in eine Zahnwurzel zu treiben. Oh Gott. Das ist nicht so einfach. Also schlägt er hinten mit der Zange auf diese Nadel drauf, um die dem anderen in die Zahnwurzel zu treiben. Ist das von Eli Roth verfilmt worden? Warum Eli Roth? Ne, das ist der hier Hostel. Ah, okay. Bisschen. Und also er hämmert die da so rein, ja, müsst ihr euch vorstellen, wie Nagel zieht die dann wieder raus. Nee, ich will mir das nicht vorstellen. Und es kommt sogar ein Stückchen Wurzel mit dabei raus. Yeah. Also der Erfolg gibt ihm recht. Jetzt biegt er die Nadel vorne an der Spitze um, popelt in das Stück rein, das er schon ein wenig rausgebrochen hat und popelt halt so lange rum, bis er irgendwie stückchenweise diese Zahnwurzel da rauskriegt. Das Kind wird mal Zahnarzt. keine Ahnung, wie lange. Ist der Moment, wo ich gerade Nasenbluten anfange? Keine Ahnung, wie oft und wie du lange. Erregt bist? Ja, nein, weil mein ich bin einfach so. Aber das müssen jetzt ein paar ganz, ganz aufregende Minuten gewesen sein. Am Ende liegen beide erschöpft im nassen Sand und warten auf die Blutvergiftung. Aber die kommt und kommt nicht. Dafür geht der Zahnschmerz. Wow. Hey. Bertram schreibt in seiner Aufzeichnung: Klausmann war ein ausgezeichneter Monteur, aber ich muss sagen, dass er ein sehr schlechter Zahnarzt war. Der macht eine Aufzeichnung. Der führt Tagebuch. In dem Moment nicht mehr, aber später. Du hast vollkommen recht, er überlebt, sonst kann er seine Biografie nicht schreiben. Nein, also er hat nicht in dem Moment noch Tagebuch geführt. In dem Moment hat er, glaube ich, nicht mehr Tagebuch geführt. Am Anfang hat er, glaube ich, noch zeitweise mitgeschrieben, aber ich glaube, da hat er nicht mehr geschrieben. An jenem Tag entdeckt der Suchflieger die Atlantis. Von oben sieht er auch den Lagerplatz der Eingeborenen, der nur 30 Meter entfernt von diesem Flugzeug ist, was insofern witzig ist, als dass die ja eigentlich, Zivilisation kann man es nicht nennen, aber Menschen zumindest in unmittelbarer Nähe von diesem Flugzeug gelebt haben. Aber für ihn ist das kein gutes Zeichen, ne? Weil Eingeborene bedeuten unter Umständen halt auch, dass du mit dem Speer aufgespießt wirst. Mhm. Er wirft trotzdem Konserven, Tabak und den Wassersack ab, dreht dann bei und fliegt wieder zurück. Tabak, das ist auch so herrlich oldschool. Ganz wichtig. Na gut, ich glaube, Tabak ist ja auch sozusagen so ein Schmerzstiller und so ein gewisse Menge an Betäubung. Ja, aber es macht den Mund trocken. Ja, das würdest du trotzdem nicht mehr abwerfen heute. Nee. Das ist einfach oldschool. Na gut, aber heute wird es halt größere Menge an Schmerzmittel. Die haben früher auch Einläufe mit Tabak gemacht und so, also ja. Egal. Neue Vape-Idee? Er kann auf jeden Fall nicht, also er hat kein Wasserflugzeug, also das heißt, er dreht um, fliegt zurück. Und am selben Tag bereitet sich in Windham dann noch ein Suchtrupp auf dem Landweg vor. Und auch ein kleines Motorboot schicken sie noch am selben Tag los, um an der Küste entlang dahin zu fahren. An Tag 34 erreicht das Boot aus Windham die Bucht, in der die Atlantis steht. Von den Piloten fehlt aber jede Spur. Nein, es stimmt nicht. Also es gibt ganz viele Spuren in der Bucht, die sind aber relativ unbrauchbar. Aber in alle Richtungen. Die sind relativ unbrauchbar, ja, weil die ganzen Eingeborenen natürlich sich auch das Flugzeug genauer angeguckt haben. Sie finden dann aber eine Notiz am Flugzeug von den beiden Piloten, die gesagt haben, sind mal aufs Klo. Ja. Gleich wieder da. Nur 5 Minuten, würde ich ihn holen. In welche Richtung sie mit dem Boot weggefahren sind. Und dementsprechend ist auch klar, dass die dann, also sie übernachten noch in dieser Bucht und dann ist auch klar, dass sie dann mit dem Boot am nächsten Tag weiterfahren in genau diese Richtung. Sie fahren sogar am selben Tag noch weiter. Genau, sie fahren am selben Tag noch weiter, landen dann, als es Nacht wird, an und befinden sich jetzt wirklich in unmittelbarer Nähe. Das kann nicht mehr als irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Meter Luftlinie sein von dem Punkt, wo die anderen beiden liegen, aber halt in einer anderen Bucht. Und keiner weiß vom jeweils anderen. Am nächsten Tag wollen sie dann weiter in die Richtung fahren, also wo sie dann wirklich auch da auch vorbeikommen. Aber sie kommen nicht weiter, weil das Wetter sie zurückdrängt in die Bucht, wo das Flugzeug ist. Mhm. Also sie sind wirklich unmittelbar an dem Punkt und müssen dann aber umkehren. Der folgende Tag verstreicht ereignislos. Der eine Suchtrupp hockt in der Bucht fest, der andere muss auf Nachschub und ortskundige Bushmänner warten. Irgendwann in dieser Zeit ist nochmal eine kleine Eiterentfernungsoperation an dem Zahn notwendig, aber das ist ja schon fast nicht der Rede wert. Denn es gibt noch eine gute Neuigkeit. Nach 3 Tagen schutzlos dem Regen ausgeliefert, schaffen es die beiden endlich in so etwas wie eine kleine Höhle zu kriechen, wo sie gemeinsam ihren letzten Krümel Tabak aus einer Pfeife rauchen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt kommt irgendwas ironisch-sarkastisches von dir zu an. Jetzt kommt endlich das Fieber dazu. Nein. Das ironisch-sarkastische war, dass ich das im Subtext die Zahn-OP als eine gute Nachricht bezeichnet habe, aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Doch, doch. Man ist ja abgestumpft. Das Boot mit dem Trinkwasser hat in den vergangenen Schlechtwettertagen irgendwann mal Leck geschlagen. Also das wurde auch ins Ufer gedrückt und das ist irgendwie ausgelaufen. Aber solange es hier jetzt überall Regenpfützen gibt, ist Wasser jetzt tatsächlich nicht ihr Problem. Mhm. Mit etwas Treibholz, das hier angeschwemmt wurde, können sie in ihrem neuen Zuhause sogar ein kleines Feuer machen und die beiden sind quasi glücklich wie lange nicht mehr. Trotzdem kauern sie jetzt an diesem Feuer und sie wissen, dass sie eigentlich nur noch hier liegen und auf ihr Ende warten. An Tag 37 fährt der Bootsuchtrupp erneut los in Richtung Westen und schnurstracks an der Stelle vorbei, an der Klausmann und Bertram liegen. Mhm. Glück haben die ja echt nicht, ne? An Tag 38 fährt der Bootstrupp in der anderen Richtung wieder an den Gesuchten vorbei, ohne Notiz von ihm zu nehmen. Und noch am selben Tag fährt das Boot zurück nach Windham. Ja, das hat echt gerade sowas von so Charaktergenerierung in so einem Rollenspiel, so Intelligenz relativ hoch, Geschick, alles hoch, Glück 0, 2 von 10. derweil machen in der Mission, also das ist auch nochmal so in der Nähe, gibt es noch so eine kleine Mission, was dann auch nicht viel mehr ist als irgendwie ein, zwei Hütten im Busch und ein paar irgendwie Maultiere. Da machen sich jetzt welche von den zivilisierten Buschmännern, also die gehen in dieser Mission ein und aus und da machen jetzt so Gerüchte die Runde. Ja, dass, also auch, wie wir es vorhin schon hatten, dass die Weißen längst aufgespießt worden sind. Und auch sogar der Typ, der an dem ersten Tag an dem Flugzeug gestanden hat, erzählt irgendwas von ermordeten Weißen. Ja, also aus der sie selbst lebend gesehen hat, erzählt, dass die irgendwie umgebracht wurden. Und dort in der Mission werden die Verdächtigen alle erstmal festgehalten. Also die ganzen Eingeborenen werden erstmal hier irgendwie aufgehalten, bis das irgendwie näher untersucht werden kann. Und später werden sie dann für diese Landsuchaktion sogar zwangsrekrutiert. Mhm. 5 Australier und Mischlinge, 2 Spurensucher, 6 Boys als Läufer und 9 Eingeborene in Ketten verlassen an Tag 39 bei Sonnenschein Windham, um sich auf die Suche nach Hans und Adolf zu machen. Was sagst du, 6? Läufer, Boys als Läufer, ja, das sind halt junge Eingeborene, die halt da quasi, wie soll ich sagen, das ist das Äquivalent zum Briefträger. Ah ja. Okay. Oder zum Telefon. Das ist halt, das sind halt die du schnell durch den Busch schickst, die dann das Wort war Boys. Boys so okay. nennen. Aber die suchen die Leichen. Sie wissen nicht so recht. Ja, sie gehen von, meine, sie gehen von ja nach wie viel 38 Tagen? Ja, sie gehen jetzt von Leichen aus, ja. Aber sie nehmen trotzdem Lebensmittel für 6 Wochen, Arznei und Schnaps mit, falls man die beiden vielleicht doch noch irgendwie finden könnte. Also solange du halt keine Leichen gefunden hast, besteht ja immer noch eine theoretische Restchance. An jenem Tag erwachen die beiden Höhlenmenschen und finden ihr Feuer, das sie seit 3 Tagen durchgehend am Leben halten, fast erloschen. Sie haben so etwas wie eine stille Vereinbarung mit sich selbst, dass sie genau so lange leben wollen, solange auch das Feuer lebt. Und so langsam neigt es sich dem Ende entgegen. Sie halten es noch den Tag über am Leben und dann geht ihnen das Brennholz aus. Sie sind jetzt unendlich schwach, in einem fortlaufenden Dämmerzustand zwischen Leben und Tod. Aus diesem Grund nehmen sie auch die Gestalt gar nicht wahr, die am kommenden Morgen, dem 40. am Strand unmittelbar vor ihrer Höhle steht. Bertram möchte rufen, weil der Typ sie in der finsteren Höhle ohne das Feuer eigentlich gar nicht sehen kann, aber er hat keine Kraft mehr dazu. Morgen, hier im Club Aurora, kommen Sie runter. Es ist Frühsportprogramm. Klausmann holt noch einmal alles aus sich raus. Ein markerschütternder Schrei. Ein verzweifeltes Klammern an das letzte Stückchen Leben, das noch in dem ausgemergelten Körper steckt. Der Australneger fährt herum, schirmt mit einer Hand die Sonne ab, versucht etwas zu erkennen. Und stößt mit seinem Speer zu. Wow, das Ende. Das ist so geil. Dann kommt der Wieselflink in die Höhle gekrabbelt. Tatsächlich. Wieselflink macht auch ihr Wieselflink. Alter, was ist denn mit euch jetzt? Jetzt, wo es spannend wird, dreht er wieder voll am Rad hier. Tatsächlich, es ist wahrhaftig. Die beiden Deutschen werden nach 39 Tagen im australischen Busch gefunden. Alter Schwede. Naja, jetzt könnte man meinen, dass alles gut wird, ne? Und dann machen alle daheim die Australian Busch Challenge nach. Und aber es war tatsächlich jemand aus dem Suchtrupp, weil mein Speereinwand ist ja legitim. Ja, genau, der ist legitim. Nee, es war einer von den zivilisierten Eingeborenen, die auch zum Suchen losgeschickt wurden. Alles klar. Sie sind halt immer noch am Arsch der Heide und so ein Eingeborener hat jetzt nicht unbedingt einen ADAC-Rettungshubschrauber im Gepäck. Also, der Reihe nach. Der Schwarze kniet sich jetzt erstmal zu diesem mehr toten als lebendigen Deutschen runter, plappert in unverständlichem Kauderwelsch irgendwas hin und streckt ihnen einen Fisch entgegen. Hans schickt vor Freude. Einfach nur einen runden Fisch, ist auch ja nur ein Matjes. Hier, leck mal. Hans schickt vor Freude ein Gebet zum Himmel. Ich hab jetzt gedacht, nee, du, ich mag es machen. Mach kein Matjes. Hast du auch Lachs? Leute. Matjes ist jetzt nicht so meins. Nee. Ich warte einfach kurz. Und ohne Zwiebeln im Bratkörper erwähnt sich das gar nicht. Ich mache einfach die Augen zu und warte kurz, bis es vorbei ist. Es wird nicht besser. Ja? Ja. Hans schickt vor Freude ein Gebet zum Himmel. Der Schwarze steigt mit ein. Es muss also einer aus der nahen Mission sein, also einer von den Guten. Dann geht der Finder zum Schrecken der Deutschen wieder aus der Höhle, um dort ein Feuer zu machen und Rauchzeichen in Richtung Busch zu geben. Kurze Zeit später antworten in etwas Entfernung, antwortet ein zweites Rauchzeichen und nochmal ein paar Minuten später stehen 3 weitere Eingeborene in der kleinen Höhle. Einer hat einen Brief dabei. Bertram liest. Liebe Freunde, wenn euch dieser Brief lebend erreicht, so ist ein großes Wunder geschehen und wir haben in tiefer Ehrfurcht unserem Gottvater zu danken. Seit Wochen suchen wir euch. Wir haben die Schwarzen in Trupps unterteilt. Jeder Trupp hat eine Abschrift dieses Briefs, einige Pfund Mehl und Büchsenfleisch. Sollte euch dieser Brief lebend erreichen, so schickt sofort zwei Eingeborene mit der Freudenbotschaft zu uns und gebt genau den Ort an, wo ihr gefunden worden seid. Habt dann noch ein paar Tage Geduld. Wir werden euch zur Missionsstation holen. Habt keine Angst oder Abscheu vor den Eingeborenen. Sie sind Freunde und werden für euch sorgen. Wir beten zu unserem Herrn, dass euch dieses Schreiben lebend erreicht. Die Patres der Missionsstation Drysdale River. Das ist eigentlich voll die gute Methode, so aufteilen und Schriftstücke mitgeben. Ja, ja. Naja, du musst schon relativ clever sein, so wenn du da an diesem, ja, es ist halt ein lebensfeindliches Stück Welt da unten. Also, die unerwarteten Retter haben jetzt nicht nur den Brief, sondern auch das besagte Fleisch und das Mehl und das Büchsenfleisch dabei. Und die. Aber was, wie kann man denn Mehl einfach essen? Das ist jetzt ein bisschen wie diese Zimt-Challenge. Ja, andersrum, wenn du halt ein bisschen Wasser mit Mehl verpumpst und du bringst es in die Nähe von Feuer, hast du halt was Brotartiges. Ja, aber wenn Wasser halt so viel da wäre, also Wasser. Nein. Ja, mehr Wasser ist doch auch okay. Ja, aber da hat es doch geregnet. Da sind tatsächlich an diesen Felsen überall Pfützen. Ja, aber es war ja Wochen, Tage lang unser Problem, dass wir kein Wasser hatten. Ja, ja, aber seit sie in der Regenzeit sind, ist das jetzt nicht mehr so das Problem. Ah. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, selbst mit mehr Wasser kriegst du das hin. Okay, alles klar. Also, die Eingeborenen machen Feuer, holen Wasser. Klausmann öffnet das Dosenfleisch mit der Zange aus dem Werkzeugkoffer. In Windeseile richten die anderen einen Teig auf einem Stein an und legen ihn in die Glut zum Backen. Dann eilen auch schon immer noch von diesem Feuer, das ihr, wird das abgebrannt ist? Nee, sie haben jetzt Feuer gemacht. Neues gemacht. Okay, ja. Okay, weil das wäre jetzt fast schon poetisch, dann sozusagen so, wir brauchen noch genau eine Glut, wir leben nicht mehr lang und genau diese Glut, dass dann Brot gebacken werden würde. Das wäre cool, nee, aber es ist das Signalfeuer, das sie irgendwie vorher gemacht haben, glaube ich. Naja. Dann eilen auch zwei der Eingeborenen los in Richtung Mission. Und es kommen alsbald aber noch viele weitere Eingeborene, ja, die alle irgendwie da zum Suchen ausgeschickt wurden und die richten sich jetzt hier so ein kleines Lager ein. Und für das bauen sie sogar so Kopfkissen aus Gras für die Deutschen und so. Ne? Also die kümmern sich wirklich sehr, sehr gut um unsere beiden deutschen Piloten. Die insgesamt 5 Männer und 9 Frauen zünden noch ein größeres Signalfeuer, damit die Landzuchttruppe aus Windham die Stelle finden kann. Und dann fackelt sie die halbe Insel ab. Denn die können eigentlich überhaupt noch nichts davon wissen, ja, dass die auch wirklich hier mit ihrer Suche Erfolg haben werden. Die Deutschen sind jetzt aber viel zu schwach, um überhaupt richtig essen zu können. Vom Zustand des Kauapparats mal ganz zu schweigen. Und auch die Verdauung macht in so einem Zustand eigentlich nicht mehr so richtig mit. Sie kriegen so ein paar Brotinnereien irgendwie zusammengelutscht und auch der Fisch ist irgendwie weich genug, dass sie den irgendwie mit der Zunge zerdrücken und schlucken können. Aber es ist ein zäher Kampf und alles, was sie runterschlucken, kommt eigentlich dann auch fast wieder rauf, sodass sie es nochmal runterschlucken müssen. Das ist ja auch tatsächlich ein Problem von Leuten, die lange obdachlos sind. Wenn dann die Idee ist, nur, dann gibst du ihnen halt einfach was zu essen. Ja, das sozusagen macht schwierig. Der Verdauungsapparat, wenn du lange nichts gegessen hast oder so, dann auch oft nicht mit. Schwierig. Und bei denen kommt jetzt dazu, dass die wackeligen Zähne langsam irgendwie unbrauchbar geworden sind, was dann so richtig zum Problem wird, als nach wenigen Tagen das Büchsenfleisch leer ist und die Eingeborenen nach kurzer Jagd mit 2 erlegten Kängurus daherkommen. Mhm. Das zähe Fleisch weigert sich nämlich mit dem kaputten Kauapparat der geschundenen Weißen zu kooperieren. Ich wollte gerade sagen, Känguru ist ja so ähnlich wie Rind. Und wenn es dann nicht allzu junges Tier ist, ja. Genau. Also die Eingeborenen nehmen das Fleisch, also das sie ja auch irgendwie also im Feuer gebraten haben. Fleischstube draus kochen. Ganz halt wahrscheinlich wegen Vorkochen auf Kauen. Ja, sie legen es jetzt auf einen Stein und klopfen, das ist auch eine schöne Idee, aber sie nehmen jetzt einen Stein und klopfen mit dem Stein drauf rum und klopfen das halt weich, Schnitzelmethode. Aber selbst das ist noch zu zäh. Mhm. Und dann hat einer der Retter genau die gleiche Idee wie der Dominik und gerade. Und hat die Moulinette erfunden. Nee, genau, die Idee, die der Dominik auch hatte, die er sich wahrscheinlich von den Vögeln abgeschaut hat. Er nimmt einen Bissen in den Mund, kaut ihn sorgfältigst ganz, ganz weich, spuckt ihn sich in die Hand und reicht dann das Sand-Asche-Känguru-Fleischbrei-Ding an die deutschen Piloten. Auch die anderen Eingeborenen helfen fleißig mit. Und sogleich sitzen 5 Aborigines im Kreis um die 2 Weißen und kauen Fleisch vor, sodass dies nur noch schlucken Das wäre ein schönes Bild. Wenn man das als Episodenfolge also ich finde Cover haben. Das ist so das Schönste, der schönste Teil der Geschichte irgendwie. Ja, aber dann bräuchte, also wenn du es wirklich überdrehen willst, dann müsstest du ja eine Person zeichnen, die so vogelmäßig über der anderen hängt und aus dem Schnabel sozusagen so. Also wenn ein paar Zeichner da draußen zuhören. Oh Gott. Es ist ein Festschmaus, der sich über Stunden hinwegzieht. In der Nacht, vollgefuttert und halbwegs glücklich, schreckt Bertram hoch, weil Klausmann in die Höhle zu ihm rübergekrochen kommt und ihm etwas zuflüstert. Das sind alles Teufel, sagt Adolf mit einem irren Flackern in den Augen. Oh je. Hansi bekommt es mit Angst. Um Zeit zu gewinnen, pflichtet er seinem Freund bei und überzeugt ihn, dass sie sich unbedingt ruhig verhalten müssen und sich in keinem Fall was anmerken lassen dürfen. Schließlich krabbelt Klausmann wieder zurück zu seinem Schlafplatz, betet nochmal und döst dann irgendwann wieder weg. Am nächsten Morgen, Adolf schläft noch, macht einer der Eingeborenen Bertram mit Fingerzeichen klar, dass sie zum Wassertümpel ins Landesinnere gehen, um da halt irgendwie Wasser zu holen, weil langsam diese ganzen Pfützen halt leer gesoffen und ausgetrocknet sind. Und dann erwacht Adolf und dann sind quasi alle wieder weg, so bis auf seinen Kumpel. Und dann fängt er wieder an mit, oh, sie haben uns nur einmal gefüttert. Sie haben sich nur einen Spaß gemacht. Teufel, Teufel, Teufel. Bertram nimmt jetzt seinen Mechaniker in den Arm und drückt ihn lange und fest. No. Schließlich weint Klausmann auch lange und fest. Dann legt er sich wieder hin und Bertram redet den ganzen Tag lang auf ihn ein, bis er am Abend irgendwann wieder einschläft. Am nächsten Tag haben die Buschretter den Weg zum Tümpel. Das ist so eine Strecke von ungefähr einem Kilometer. Den haben die jetzt komplett wirklich von allen Hindernissen befreit. Also sie haben Büsche und Gräser weggeschlagen, sie haben Felsen irgendwie weggerollt, sie haben echt eine Autobahn in den Urwald geschlagen, damit die schwächlichen Deutschen Arm in Arm bis zu diesem Tümpel humpeln können. Ist ja voll nett. Sie brauchen den ganzen Tag und am Tümpel angekommen schläft Klausmann vor Erschöpfung eigentlich auch sofort wieder ein. Nach insgesamt 5 Tagen mit sandpaniertem Kängurufleisch, vorgekautem Essen und Klausmanns Wahnvorstellungen tauchen dann die ersten Weißen auf. Die Suchtruppe mit den 21 Lasttieren hat sich endlich durch den Busch bis an die Küste vorgekämpft. Wir sind jetzt an Tag 45. Es gibt kein Halten mehr. Die beiden Piloten sind mittlerweile etwas kräftiger, rappeln sich hoch, klammern sich an ihre Retter und stürzen sich auf die mitgemachten Biskuits. Sie werden jetzt mit Medizin und ich nehme also an... Also Biskuits? Also so wie Kekse? Ja. Okay. Sie stürzen sich jetzt auch... Nee, sie bekommen jetzt auch Medizin und ich nehme an, werden auch mit dem Schnaps verarztet und... Klausmann hat jetzt aber dann trotzdem auch wieder Schwierigkeiten mit seiner Verdauung. Der bekommt dann erstmal auch noch einen ordentlichen Kernseife-Einlauf. Und dann geht's wieder. Der Leiter Der Leiter des Trupps schickt sofort 2 Buschläufer los und die laufen jetzt zur nächsten Ortschaft in 180 Meilen Entfernung. Boah! Sie laufen 2 Tage lang, bis sie dort sind. Die machen 90 am Tag? Ja, Meilen. Alter Schwede. Das ist mehr als ein Ultramarathon. Ja, ja. In dieser nächsten Ortschaft gibt es jetzt aber weder Funk noch Telegrafenstation. Also laufen sie kurzerhand nochmal 2 Tage bis zur übernächsten Ortschaft. In insgesamt etwas weniger als 4 Tagen laufen die 400 Meilen. Dominik, du als Läufer. Er zweifelt schon wieder. Naja, 400 Meilen sind 600 Kilometer. Roughly. Roughly. Also gefühlt einmal Deutschland quer durch. Ja. Okay. Der Dominik zweifelt an meiner Geschichte. Keine Ahnung, wenn du 100 Kilometer am Tag laufen würdest. Das ist ein Ultramarathon. Das laufen Menschen am Tag. Ja, ja, aber dann würden ja immer noch 200 fehlen. Ja. Also, ja. Ja, ich bin heute einfach nicht mehr gewillt, Dingen zu glauben. Ich glaube echt, dass du... den menschlichen Körper falsch einschätzt. Fucking 600 Kilometer in 4 Tagen. Also das ist ja aber das ist unvorstellbar. Und vor allem ist es ja Australien. Das ist jetzt auch nicht dieser weich gefederte Tartanbahnboden. Ja. Mhm. Und die haben ja jetzt auch nicht die neuesten Essex an. Genau. Ja, also die Erklärung ist halt, dass die von der Zivilisation noch nicht verweichlicht sind und halt wirklich noch ein keine Ahnung, mit der Natur im Einklang stehendes Leben führen. Genau, und was die halt gelernt haben, ist auch so Dinge wie, also ja, tatsächlich funktionieren da Körper ganz anders. So, die können an einem Tag sich den Ranzen vollfressen und dann 4 Tage lang nichts essen. So, so funktioniert halt dein Leben. Weißt, die fangen halt mal einen Känguru, dann gibt es einen großen Festschmaus mit der ganzen Familie und dann gibt es halt auf Tage nichts zu essen. Ja, wie der Mensch quasi früher in der Urform, dass man wirklich halt irgendwie weitergezogen ist, bevor man sich gesettelt hat. Also du darfst da halt nicht mit heutigen Standards an oder mit deinem heutigen Vorstellung von dem Mensch da irgendwie rangehen, weil das ist tatsächlich, wie wir vor Urgenerationen gelebt haben. Ja, Wahnsinn. Also ja, unglaublich. Also, sie sind jetzt bis nach Windheim gelaufen, also echt eine absurd lange Strecke. Dort wird jetzt sofort ein Motorboot losgeschickt, das innerhalb von einem Tag bei den Gestrandeten ist. Einer läuft nebenher. hier lang, da vorne. Im Lager droht die Lage langsam zu kippen. Während Bertram sich langsam und stetig erholt, dreht Klausmann immer mehr durch. Er bildet sich ein, man wolle ihn töten. Er schreit im Wahn, er schlägt wild um sich und er ist generell ein ziemlich unangenehmer Zeitgenosse. Er schlägt auch seinen Kopf gegen einen Felsen und verletzt sich mit den Sicherheitsnadeln im Gesicht. Bertram und Klausmann müssen jetzt getrennt werden. Klausmann wird zeitweise sogar in Ketten gelegt und später im Boot in eine Zwangsjacke gesteckt. Ist ja verständlich, wenn der in Gefahr für andere und sich selbst ist. Wenigstens, Schwärme. Wenigstens ist er zwischen all diesen Warnattacken ganz gut. Mhm. Die beiden werden nach traurigen Szenen des Abschieds von ihren eingeborenen Rettern ins Boot verladen und innerhalb von rund einem Tag zurück in die Zivilisation gebracht. Es ist der Morgen des, jetzt haben wir eine Jahreszeitangabe, es ist der Morgen des 6. Juli 1932, als Bertram und Klausmann nach 53 Tagen im wohl lebensfeindlichsten Fleckchen Erde der Welt, ja von einem Vulkan vielleicht abgesehen, wieder zurück in der Zivilisation stehen. Ich sage, eigentlich viel schlimmer hätte es noch sein können, wenn es irgendwie Hochsommer gewesen wäre. Ja, also ich meine, es ist dann Herbst im Grunde, ne? Yeah. Wenn Monsun kommt und so, hätte man auch sich denken können eigentlich, ne, dass das die Herbstzeit ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch da durchaus heiße Tage geben kann. Also sie stehen wieder in der Zivilisation, wobei stehen auch so ein bisschen hinterfragt werden darf. Denn während Bertram wieder so gut beieinander ist, dass er nach wenigen Stunden im Krankenhaus zwei Bädern und einer Rasur dann in ein Hotel umziehen kann, muss Klausmann von Bord getragen werden und noch für eine ganze Weile ins Krankenhaus eingecheckt. Bertram telegrafiert jetzt erstmal in die Heimat. Das Geld für die Telegramme muss er sich borgen, die Kleider, die er trägt, werden ihm geschenkt. Er ist abgebrannt, aber glücklich. Ein Reporter bringt ihm alle Zeitungsausschnitte über die vermissten Piloten aus den vergangenen 8 Wochen mit. Und Bertram ist sprachlos, was alles unternommen wurde, um sie zu finden. Aber auch wie absurd es ist, dass du deinen eigenen Namen liest. Und wie oft, wie nüchtern sie mehr oder weniger schon für tot erklärt worden sind. Die erste Nacht im Hotel muss gleichermaßen ein Traum und ein Albtraum gewesen sein. Ja. Mhm. Bertram lässt sich einen Krug mit Milch und einen Teller mit Sandwiches neben das Bett stellen. Nicht, weil er immer noch Kohldampf hat, aber weil er einfach gern sehen will, dass er was da zu essen hat, ja. Wann immer er was essen will. Ja, das kann ich, das ist halt auch wieder, glaube ich, Kategorie, ist nicht jetzt mir passiert, aber das, da gibt es ja viele Geschichten, dass dann Leute sagen, meine Uroma ist immer nachts zum Kühlschrank und hat heimlich Butter gegessen, blank. Dann so, warum machst du das, Oma? Ja, weiß nicht genau, aber das ist so ein aus der Not. Weil ich es kann. Ja, genau, ja. Weil ich es jetzt kann und es da ist. Und so dieses, ich hatte damals keine Butter, ich hatte damals kein Brot, dass es jetzt da ist, dass es so wichtig ist. Mhm. Dass es dann auch da ganz ist und sichtbar ist und dann. Ja, du hast ein Trauma erlebt. So. Klar, total. Am nächsten Morgen bringt ein Bote einen Haufen Telegramme und im Schlepptau hat er einen Reporter. Und so geht es dann auch die ganzen nächsten Tage weiter. Wobei, schon nach einer Woche in Windham lässt Bertram seinen Adolf im Krankenhaus zurück und lässt sich von eben jenem Postflieger, der sie auch schon an der Küste gesucht hat, lässt er sich mit nach Perth nehmen. Also ein Flug von 4 Tagen mit vielen Zwischenstopps, wo er überall von Schaulustigen umringt wird und mit Geschenken belagert und was insgesamt sehr turbulent ist. Aber er fliegt jetzt nach Perth, um sich dort einen neuen Schwimmer für sein Flugzeug zu besorgen. Und das nach, ich weiß nicht, es sind jetzt noch keine 2 Wochen. Seit er wieder zurück ist, finde ich schon auch. Ich sag doch, der muss wieder in die Luft, krass, los. Also er findet keinen passenden Schwimmer für so ein deutsches Flugzeug. Es dauert Wochen, bis er in irgendeinem Schuppen irgendeinen alten Schwimmer von einem anderen Flugzeug auftut, der eigentlich viel zu klein ist für die Atlantis, aber es ist halt das Einzige, was er irgendwie auftreiben kann. Und den schnappt er sich. Und aber der hat leider einen ISA-Slot statt PC. Genau, der passt, glaube ich, nicht hundertprozentig. Im September bricht Bertram an Bord der Kulinda, wenn ihr euch erinnert, das ist das Schiff, das ist schon mal fast überfahren hätte, bricht er an Bord der Kulinda in Richtung der Notlandebucht auf. Im Gepäck hat er Schwimmer, Benzin und einen Sack voller Geschenke für die Eingeborenen. Lass mich raus, ich kenne mich aus. Die er Wochen zuvor per Brief darum gebeten hat, auf sein Flugzeug aufzupassen. Und sie haben es bewacht. Und wie sie es bewacht haben. Obwohl Bertram 2 Wochen später dort ankommt, als er eigentlich den Eingeborenen mitgeteilt hat, sitzen die da und warten auf den. Also die sind im Grunde, nachdem sie ihn in der anderen Bucht ins Boot geladen haben, sind die zu diesem Flugzeug marschiert und haben dort stationiert und warten dort seit, ich glaube, 2,5 Monaten, obwohl er eigentlich nach 2 Wochen dort hätte sein wollen, warten auf ihn. Ja. Diszipliniert. Sein Wiedersehen mit viel Hallo. Abgefahren. Es gibt dann auch einen Abschied mit viel Hallo, denn Bertram bringt sein Flugzeug wieder in Schuss, baut die ausgebauten Teile wieder an, inklusive dem viel zu kleinen Schwimmer. Und er trimmt das Flugzeug, also das heißt, er korrigiert so diese Neigung, ja, die ja durch diesen Schwimmer irgendwie ein bisschen Schäpps ist, indem er die Juno einseitig betankt. Ah. Also es ist jetzt nicht voll austariert, aber es ist immerhin schon mal ein bisschen. Good enough. Bisschen. Erstaunlicherweise springt der Motor sofort an und läuft nach kurzem Gehuste auch wieder wunderbar ruhig. Und er kommt, geht irgendwann dann sofort runter, weil kein Kühlwasser mehr. Kein Kühlwasser mehr drin. Da steht hier noch, ich nehme an, sie haben auch wieder Kühlwasser nachgefüllt. Ja. Feines Auge für Details, weiß man. Danke. Am nächsten Morgen fliegt Bertram los und landet 4 Tage später in Perth. Die Zwischenlandungen sind ein gefährliches Abenteuer mit diesen 2 ungleichen Schwimmern. Also das ist tatsächlich auch was, wo du jetzt drüber gehst, aber ich glaube, dieses Gefühl, wie viele Kilometer du machst in so einem Flugzeug, auf einmal, wo du vorher gekrochen bist und 100 Meter nur geschafft hast. Also ich habe ja, glaube ich, schon von meiner Wanderung erzählt, hier auf dem Frankenweg, und wie unfassbar langsam man sich vorkommt, wenn man wandert, im Gegensatz zu einem Kfz. Allein schon Fahrrad finde ich einen Unterschied. Und dann zu fliegen im Vergleich zu dem, was du jüngst erlebt hast, das muss auch ein unvorstellbarer Flash gewesen sein in dem Moment. Ja, und vor allem, was fliegt denn der so? Ne? Der fliegt, was hatten wir vorhin, in 12 Minuten waren es 40 Kilometer, das sind 200 Kilometer pro Stunde. Das ist jetzt für ein modernes Flugzeug ein Witz, ja. Aber halt über vollkommen unbearbeitetes Gebiet fliegst du halt genauso schnell wie über eine wunderbar hergerichtete Straße. Ja, ja, klar. Und ich meine, dass du selbst dann noch 4 Tage brauchst, um diesen scheiß Kontinent zu durchqueren. Italien ist riesig. Das kommt, finde ich, einem immer so klein vor, weil es halt so weit weg ist und man keinen Referenzpunkt hat. Aber Australien ist echt, echt groß. Ja. Und da ist echt wenig so in der Mitte. In Perth lässt er jetzt sein Flugzeug mit Rädern auf Land umrüsten und beginnt eine 6-monatige Rundreise durch Australien. Es ist eine Rundreise, um sich bei dem Land zu bedanken. Überall erzählt er von den Eingeborenen, die ihn gerettet haben, wo ansonsten oft halt das Bild von diesen blutrünstigen Kannibalen noch vorherrscht. Sehr gut. Ja. Er hält Vorträge in Schulen, Clubs, Rathäusern, er schüttelt Hände, er freut sich und alle anderen freuen sich mit ihm. Nach einem halben Jahr malt er sich ein Pfeil auf die Seite seiner U, unter dem er schreibt, Richtung Heimat. Oh. Am 12. Dezember. Wo ist sein Kompagnon unterdessen? Der ist noch, ich weiß nicht, ob er jetzt schon auf dem Heimweg ist, aber der macht sich dann irgendwann in dieser Zeit. Der war lange im Krankenhaus und der wurde dann irgendwann mit dem Schiff nach Deutschland zurückgebracht. Aber der hat sich wieder errappelt. Der hat sich wieder errappelt, wobei ich tatsächlich nicht rausfinden konnte, was dann aus ihm geworden ist. Okay. Also die schreiben sich dann mal noch ab und zu, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie das Schicksal von Klausmann dann zu Ende gegangen ist irgendwann. Gut, aber wenn sie sich schreiben, dann weiß der auch, dass der nicht total. Er hat zumindest mal noch eine Weile gelebt und er hat auch in den Briefen gesagt, dass ihm gut geht. So, was auch immer das heißt. Ja. Am 12. Dezember um 5 Uhr morgens hebt Bertram mit einem neuen Co-Piloten ab. Das Ziel ist England in unter 5 Tagen zu erreichen, was einfach ein neuer Weltrekordversuch ist. Machen wir es nachts? Au ja! Gar nichts gelernt, Herr das bleibt nicht aus, da nachts zu fliegen, weil sonst schaffst du ja, das ja. nicht. Ja, ja. Und es soll eigentlich mehr oder weniger eine Promo-Aktion werden, weil es noch keine feste Flugverbindung zwischen Australien und dem Mutterland gibt. Ja, und jetzt, wenn das einer in der Zeit so schaffen kann, dann ist das ein wichtiger Schritt auf dem Weg, da eine feste Flugverbindung einzurichten quasi. Wo kannst du sagen, wie lange bist du mit dem Schiff unterwegs? Versus 5 Tage, mein lieber Herr Gesangsverein. Genau. Nach wenigen Stunden in der Luft entdecken sie zu ihrer großen Überraschung, dass sich ein 17-jähriger blinder Passagier in der Nacht zuvor an Bord geschlichen hat, um, wie er sagt, ein Stück mitzufliegen. Was ja schon mal, fängt ja schon mal gut an. Du ab. Und jetzt abspringen. Oder? Nee, sie lassen ihn am nächsten Flughafen raus, wo sie landen, und organisieren ihm irgendwie noch einen Rückflug. Kurzer Einschub an der Stelle, einfach weil es zeitlich so wahnsinnig nah beieinander ist. 2 Tage nachdem Bertram Australien verlässt, hebt ein Pilotenkollege von ihm im südlichen Australien ab, um den Kontinent zu durchqueren. Er und sein Co-Pilot müssen in einem Sandsturm mitten in der australischen Wüste notlanden, also wirklich mittendrin. Über 120 Tage später findet man die beiden, von Termiten blank gefressen bis auf die Knochen. Captain Butler, so der Name des Piloten, rettet sein Tagebuch in einen leeren Wassertank und vermacht darin seiner Familie in den letzten Stunden noch ein gefundenes Goldfeld. Der letzte Eintrag ist eine Zeichnung von einem Totenkopf mit dem Satz "That's me, Captain Butler". Dann gibt er den Kampf den Kampf gegen die Termiten auf, den sein Co-Pilot schon Tage vorher verloren hatte. Das Goldfeld hat er dort. Das hat er irgendwie da noch entdeckt in so einem Flussbett, irgendwas, keine Ahnung. Und das, ja, genau, so ungefähr. Vor allem auch wie bitter oder zynisch fast schon, dass du in den letzten Stunden deines Lebens so ein riesiges Reichtum findest, mit dem du nichts mehr anfangen kannst. Und dann gegen die Termiten verlierst, ja. Und deswegen hat er dann auch noch sein, dass er einfach da sagen kann, das gehört jetzt meine Familie, so. Naja, das ist schon so, das Recht dem, von dem, der es gefunden hat, glaube ich. Wenn er das jetzt nicht irgendwie aufgeschrieben hätte oder so, dann sähe es wieder anders aus. Aber ja, aber das sind halt einfach noch andere Zeiten. Ich habe das auch nicht weiter recherchiert, was aber geworden ist, aber das hat er eben so. Aber von Termiten gefressen zu werden, ist auch, glaube ich, extrem geil. Das ist bitter. Da hätte ich auch mega Bock drauf. Ja? Soll ich mal was organisieren? Ja, das wäre super. Also, Bertram, die Zwischenfälle bei dem Flug häufen sich jetzt. Das ist so ein bisschen doof. Ne? Bei einem Nachtstart bei Nässe auf einer Landstraße schaffen sie es nicht, vor dem Fahrbahnende abzuheben. und sie hüpfen gerade noch so über den Graben und landen mit abgerissenem Fahrwerk in einem Acker. Also es ist ein ziemlich cooles Manöver, weil das habe ich auch jetzt da erst gelernt. Man muss immer gucken, wenn man mit so einem Flugzeug abstürzt, dass man nicht genau auf die Nase abstürzt, weil was dann passiert ist, dich quetscht halt genau auf diesen riesen Motorblock. Oh. Da hast du halt keine Chance. Und der ist halt schwer und hat Gewicht und naja. Ja, was auch passieren kann, ist, dass es dich halt überschlägt, was auch nicht viel besser ist, ja, dass sich die Nase im Boden rammt und dich das überschlägt. Was du also machst, ist, du versuchst im letzten Moment dieses Flugzeug noch einmal komplett zu einer Seite zu reißen, dass das so auf dem Boden schlittert und die Flügel seitlich, dass das so ein bisschen den Schwung bremst. Und also du aber scheiß auf die Flügel, die werden abreißen und kaputt gehen, genau. Aber du benutzt oder das Fahrwerk. Genau. Also du benutzt sozusagen die Flügel als eine Art Knautschzone. So ein bisschen puffern einfach, ja. Und dadurch, dass du seitlich schlitterst, überschlägt sich nicht so leicht. Du hast den Motor nicht vor dir, der dir irgendwie das Genick bricht. Und das macht er jetzt quasi in diesem Acker, was ein ziemlich professionelles Pilotenmanöver, glaube ich, ist an der Stelle. Es dauert Monate, die Maschine wieder flott zu machen. Also der Rekordversuch ist also gescheitert. Bertram muss jetzt natürlich auf Ersatzteile warten, die aus sonst wo, wahrscheinlich aus Deutschland, irgendwie angeliefert werden. Der nutzt die Zeit, um auf dem Wasser- und Landweg eine Stippvisite in China zu machen, bei seinem alten Freund, wo er auch lebenslanges Wohnrecht in einem richtig, richtig amtlichen Häuschen hat. Da Golf, Tennisplatz, alles irgendwie mit dran. Gehört ihm nicht, aber er hat lebenslanges Wohnrecht halt als ein verdienter Funktionär in der chinesischen Armee. Sozusagen. Also später ist dann die Regierung eine andere und dann hat er wahrscheinlich kein Wohnrecht mehr, aber unter dieser Regierung. Schließlich setzt er seine Reise im April alleine fort. Sein Co-Pilot musste aufgrund akuten Urlaubsendes längst wieder in die Heimat zurück. Auch Klausmann ist wohl mittlerweile nach Hause geschifft worden. Das Urlaubsende. Das klingt drastisch und dramatisch. Er und Hansi schreiben sich ab und zu, er sagt, es gehe ihm gut, genau. Etwa nach der Hälfte des Heimflugs, während einer 12-Stunden-Etappe, in der ihm ordentlich die Sonne aufs Hirn brennt, beschließt Hans Karl, sich mit einem metaphorischen Anker zu Hause niederzulassen und nie mehr zu fliegen. Auf einer der letzten Etappen vor Berlin fällt dann noch seine Benzinpumpe aus. Was ihr euch so vorstellen müsst, dass er jetzt 20 Stunden lang alle 8 Minuten von Hand Benzin von den Tanks in den Falltank pumpen muss. Daraus geht es dann den Motor weiter. Und wenn er das nicht alle 8 Minuten macht, dann geht halt so der Motor aus. So. Ja. Das macht 20 Stunden lang. Und wieso landet er da nicht? Weil es kann. Keine Ahnung. Ich glaube, jetzt so das Zuhause vor Augen, ich glaube, er wollte einfach nicht nochmal irgendwo, er war wirklich kurz vor Berlin und er hätte dann nochmal irgendwie auf Teile und sonst was warten müssen wahrscheinlich. Ich glaube, er wollte einfach jetzt diesen Flug zu Ende bringen. Also das ist jetzt meine Interpretation. Es hat vielleicht was von der Fahrradtour, wo du weißt, es sind nur noch 2 Kilometer, bist mit Nachwuchs und unterwegs. Wenn eine Träne dann abgebrochen ist, schaffst du es halt vielleicht mit einem noch. Naja. Genau. Komm jetzt irgendwie, das schaffen wir gar noch. Und also ich meine, wenn die zu zweit unterwegs gewesen wären, wäre das überhaupt nichts Schlimmes. Sowas passiert öfter mal. Ne? Dann der zweite pumpt halt dann regelmäßig. Aber alleine, wenn du immer das auch exakt timen musst, ist das unter Umständen schon riskant und schwierig. Er landet am Ostermontag. Ist das etwas, was du vom Cockpit aus machst, oder musst du da aufstehen und irgendwie repetieren? Nee, das machst du vom Cockpit aus. Du hast denn irgendwie gar nicht, keine vom Steuer so lang weg. Naja, ich frag ja. Du hast doch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwo oben hinter oder neben dir hast du so ein kleines Sichtfenster mit so einem schwimmenden Korken, wo du so den Füllstand von diesem Tank irgendwie auch begutachten kannst. Und normalerweise pumpt da die Benzinpumpe von den Tanks, die ja hinten sind und im, ich weiß nicht, ob da schon in den Tragflächentanks waren oder nur hinten, pumpt es dann nach vorne in so einen Falltank, der genau über dem Motor sitzt. Ah. Und von da an stürzt das Benzin dann mit Hilfe der Gravitation in den Vergaser. Mhm. Obey gravity, it's the law. Er landet am Ostermontag um 16.55 Uhr in Tempelhof, wo gerade eine Flugshow stattfindet und er den Kunstflugpiloten so ein bisschen die Show stiehlt. Er trifft hier viele seiner Freunde, also ich meine, das hat sich natürlich rumgesprochen, ne? Ja, die Geschichte und die Nummer an seinem Flugzeug, das kennt jeder zu der Zeit, der irgendwie was mit Fliegen am Hut hat. Er trifft dann da viele seiner Freunde, bevor er dann am nächsten Tag endgültig nach Hause nach Remscheid fliegt. Er muss nur noch einmal abheben, um die Maschine in Dessau an den alten Junkers zurückzugeben. Naja, zweimal, weil er einmal in einem Feld zum Pinkeln notlanden muss. Also, ach, deswegen landet Moment. Er. Notwassern sozusagen. Okay, Moment. Zum Pinkeln landet der Typ. Ja, das hätte ich jetzt auch eher gedacht, dass also er da reinpinkelt. Ich wollte gerade sagen, entweder pinkelt es ins Cockpit oder irgendwie eine Flasche oder irgendwas, aber... Also das mit der Flasche und der Dose, der hatte sonst immer eine Dose, das hat er tatsächlich die meiste Zeit gemacht, als er alleine unterwegs war. Er hatte, glaube ich, diese Dose nicht mehr griffbereit an der Stelle. Mhm. Weil es ist ja kein so langer Flug wie, keine Ahnung. Das scheint mir der unglaublichste Fakt heute gewesen zu sein. Ja. Das glaube ich jetzt aber nicht. Also hier, Leute, euch erzähle ich nochmal eine Geschichte. Ich habe nichts gesagt. Und das meine ich ernst. Also der Rest so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Ostern 33, da stehen uns ja noch ein paar lustige Jahre bevor. Ja. Bertram kommt ganz passabel durch die Kriegsjahre, weil viele Künstler wegen der Situation im Land ausgewandert sind, bekommt Hans schnell ein paar Anstellungen als Filmregisseur und Schriftsteller. Filmregisseur? Ja. Wie kommt er jetzt dazu? Ja, das wird sich gleich erschließen, denn ihm hilft natürlich, dass er einfach ein paar Fliegerfilme dann auch für die Nazis gedreht hat, die man heute ganz klar als Propaganda bezeichnen würde. Mhm. Und deswegen ist er natürlich ein Freund, also ein parteinaher Künstler sozusagen. Und deswegen kommt er eigentlich auch relativ heil durch den Krieg. 1933 dreht er im Auftrag Görings zum Beispiel auch Die Feuertaufe, einen Film, der den Polenfeldzug Hitlers in der öffentlichen Wahrnehmung rechtfertigen soll. Insgesamt wird Bertram zwischen 1938 und 85 10 Drehbücher schreiben und 6 Filme, ist Regisieren ein Verb? Regie führen. Mhm. In 6 Filmen Regie führen. Bei der 1985 in Australien gedrehten TV-Serie, und da ist mir vorhin kurz das Herz stehen geblieben, als du von Australien und Fernsehen angefangen hast. Ah. Da gibt es die Serie, die heißt Flight into Hell. Ah. Ach ja, genau, das fällt mir gerade ein. So heißt auch das Buch, glaube ich. Jürgen Kramte in einer Kiste? Genau, ich gebe das mal, da sind nämlich mal Bilder drin. Die Serie heißt Flight into Hell, an der ist er meines Wissens nach nicht beteiligt, aber er hat natürlich das zugrunde liegende Buch geschrieben, das ich jetzt hier gerade rausgeholt habe. Mein Prädikat für die Serie ist 2 von 10 verschollenen Piloten. Die ist nach heutigen Standards echt auch irgendwie schwer zu ertragen. Aber die gibt es für 2,99 digital bei Amazon. Und weil langweilig oder? Ja, es ist halt so ein 80er-Jahre-Kram, der halt irgendwie schwierig gefilmt ist. Scheißmusik, komische schauspielerische Leistungen, so. Fernsehproduktion von damals halt. Mhm. Pro-Tipp, falls sich das wirklich jemand anschaut, schaut euch Episode 2 vor Episode 1 an, denn Amazon hat es irgendwie verbummelt und ist falsch rum eingestellt. 1934 tritt Hans-Karl Bertram der SA bei, was ihm sicherlich auch dabei hilft, irgendwie unbeschadet durch den Krieg zu kommen. Mhm. Kurze Zeit später heiratet er eine Schauspielerin, mit der er 1945 auch ein Kind bekommt, die ihn aber kurze Zeit später für einen anderen Schauspieler wieder verlässt. 1954. Du hast irgendwie überhaupt nicht erwähnt, dass sie ein Foto noch dabei hatten in diesem ganzen Theater, weil ich sehe hier dieses Buch und dann sehen ja, die dann quasi. Ja, hättet ihr die Fotos ja sehen wollen. Die haben Fotos von den Aborigines gemacht, die sie gerettet haben und dergleichen. Die haben auch Fotos von sich gemacht, so an den letzten Tagen, wo sie dachten, dass es so ihre letzten Tage sind, so und ja, ja. Aber so krass abgehungert sind die jetzt irgendwie nicht aus. Du weißt ja nicht, wie sie vorher aussahen. Also ich habe das Buch gerade nicht vor mir, liebe ja. Hörerinnen und liebe Hörer, aber. Aber es ist auch, man muss sagen, dass die ja auch Bilder nicht, auch tatsächlich schwarz-weiß und. Also schau dir mal dieses eine Bild an, wo der Klausmann da so an so einer Klippe liegt irgendwie und da steht auch irgendwie was drunter von wegen, wo war denn das? War das da schon? Na, ist jetzt blöd, wenn zwei Leute Buch schauen und der Klippe. Spannender Audio-Content. Genau. 1954 gründet Bertram den Bayerischen Flugdienst, eine Firma, die später regionale Fluglinien betreibt und relativ früh schon einen Luftbildverlag ausgründet. Hm. Diesen Luftbildvertrag Hans Bertram GmbH, den gibt es heute noch. Der ist ansässig auf dem Flughafen in Memmingen. Ah. Hans stirbt im Januar 1993 in München. In Remscheid ist heute noch ein Weg nach ihm benannt. Kurze Frage, gibt es von dieser Sache vielleicht so ein, wir fotografieren ihre Region, dann können sie Bilder kaufen. Gab es das vielleicht mal? Wie was waren so? Das naja, ist der Luftbildverlag. Genau, es gab so Luftbilder ja, zu kaufen für Privatleute, halt insbesondere in Zeiten vor Google Earth. Ich würde gerade sagen, ja, war auch gestorben. Das war früher ja. So ein Ding, dass du ein Bild von deiner Ortschaft irgendwie ja. In deinem Treppenhaus hängen hattest oder so. Genau, ja. Genau. Sowas haben die gemacht, klar. Mhm. Hans stirbt im Jahr 93 in München. In Remscheid ist heute noch ein Weg nach ihm benannt. Was aus Klausmann geworden ist, weiß ich nicht. Aber Weg finde ich auch mal schön, wo wir sonst immer so Kometen und sonst was haben. Ja, stimmt. Jupitermonde. Ja, aber ich wollte gerade sagen, hat man ja bei unserem, ich sag mal, unfreundlichen Kolonialherren ja. Die Straßendiskussion. Ja, gut, ich meine, ja, der war. Es ist so spannend, dass wir, seitdem wir diesen Podcast aufgenommen haben, dass immer wieder Diskussionen um diesen Mann losgehen in verschiedensten Ortschaften und immer wieder diskutiert wird. Du bist natürlich jetzt sensibilisiert, so nee, vorher wärst du halt vielleicht auch einfach nicht. Na klar, ich habe mir einen Google-Alert zu dem Thema eingestellt und es ist tatsächlich so, dass da immer wieder ja? Straßendiskussionen ja, ja. Wegen dem geführt werden. Ja. Klar, und ich habe vorher nie drauf geachtet, weil mir die Person nichts gesagt hat, also keine Frage, aber. Oh ja, ich gebe dir recht, die Person, die da so an der Klippe noch liegt, wenn man hier das Bild sich anschaut, deren Kleider sind einfach mal x Nummern zu groß und hat ein sehr eingefallenes Gesicht und so. Also von daher, Ja, das kann man gut verstehen. Der schaut schon ein bisschen fertig aus. Sie kocht einen Känguruschwanzsuppe. Ja, an der Stelle auch nicht genau weiß, ist, wie man den jetzt so in dieser Nazi-Zeit verorten soll. So, ne? Ja. Da bin ich jetzt drüber gegangen, weil es da auch wirklich nicht viel Material gibt, was der da jetzt genau gemacht hat. Es ist schon kacke, Nazi-Propaganda zu drehen. Absolut. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das eigentlich angefangen hat mit, naja, ich habe halt Bock, irgendwie Filme aus der Luft zu drehen und dass die Nazis das halt für sich eingenommen haben, so wenig. Ne? Und dass er sich dann gedacht hat, okay, so komme ich jetzt wenigstens durch den Krieg, ohne irgendwie an der Front groß irgendwo in den Schützengräben rumliegen zu müssen. Man weiß es nie. Das weiß ich nicht. Also an der Stelle würde ich das jetzt mal nicht zu hoch aufhängen, dieses Thema, obwohl er natürlich ganz transparent in der SA war. Also. Naja. Naja, eigentlich wollte ich euch noch die Story von ungefähr 20 anderen gestrandeten Personen um die Ohren hauen, aber da steckt noch so viel geiles Zeug drin, dass ich eigentlich nicht jetzt einfach so raushauen will. Naja. Vielleicht mal in einem Bonus oder mal in der richtigen Folge noch. Es gibt einen, den ich noch irgendwie cool fand, den gebe ich euch jetzt zum Abschluss noch mit. Es gab da so einen Millionär, der auch mal Goldminen besessen hat, der irgendwann mal nach einem Finanzcrash irgendwie so die Schnauze von Geld und der Gesellschaft voll hatte, dass er sich eine einsame Insel gesucht hat, die er dann 1997 für eine Dauer von 50 Jahren leased und mit seinem Hund dorthin siedelt. Der wohnt da jetzt schon seit 20 Jahren und er ist glücklicher denn je. Und immer wieder schön besuchen den so, das ist auch, glaube ich, in der Nähe von Australien, immer wieder besuchen den mal Backpacker oder sogar Russell Crowe hat ihn mal irgendwie besucht, in Vorbereitung auf irgendeine Rolle wahrscheinlich. Okay. Und der hat sogar Internet dort. Wenn ja, voll, wie schön das wäre, ja, der macht so Couchsurfing. Kannst du ja, so ganz pleite kann er nicht gewesen sein nach der Finanzkrise. Nein, also, er war nicht komplett pleite. Nee, ich glaube, der hat halt die Schnauze voll gehabt von seiner Tätigkeit. Genau. Ich glaube, der hat schon immer noch gut Geld gehabt, wie ich dich verstehe. Der hat schon noch ein bisschen Geld gehabt, der muss auch nicht mehr arbeiten und der geht einmal im Jahr irgendwie am Festland groß einkaufen und dann zieht er sich wieder auf seine Insel zurück. Der hat ein Internet, das zwar relativ wackelig ist, so Satelliten-Internet, aber das er hauptsächlich dafür benutzt, um auf Dating-Seiten eine Frau zu finden, die sein extravagantes Leben mit ihm teilen möchte. Bitte sag mir, dass er bei Tinder ist. Nein, das ist irgendwie, das Stichwort ist einsame Herzen. Ich weiß es nicht, ich habe es nicht weiterverfolgt. Und ja, wie gesagt, einmal im Jahr geht er zur Zivilisation und kauft ein paar notwendige Dinge wie Reis oder Gummibärchen. Und es wird für ihn eigentlich, also der hat eine notwendig, Reis in Gummibärchen. Der hat eine relativ robuste Gesundheit, also dem ist wenig so unterwegs krankheitsmäßig irgendwie passiert, außer einmal, da wurde er von einer extrem giftigen Whitetail-Spider gebissen, wo er dann auch ins Krankenhaus gebracht werden musste vom Heli. Mhm. Ja, und wenn er nicht gestorben ist, dann pult er sich wahrscheinlich heute noch den feinsten Südseesand aus der Popperze. Was für ein schönes Wort, Popperze. Aber finde ich tatsächlich fast etwas sehr, sehr Schönes, dass jemand einfach sagt, ey, ich habe für mich festgestellt, ich bin mit mir eigentlich so im Reinen, ich habe auch keinen Bock auf Leute, jetzt gar nicht, ich meine, das ist jetzt wirklich wertungsfrei, dass einfach jemand sagt, ich kann da für mich alleine glücklich sein. Ich meine, es ist wertungsfrei, dass ich keinen Bock auf euch habe. Ja, das finde ich bemerkenswert. Ich meine, er hatte lange Zeit auch einen Hund, der ist, glaube ich, irgendwann gestorben, aber das war, glaube ich, schon, das ist schon auch, glaube ich, wichtig, um an der Stelle so ein bisschen die geistige Gesundheit zu behalten. Ja. Du wirst irgendwann schrullig. Entweder hast du einen Volleyball oder einen Hund. So. Ja, aber blöd gesagt, selbst wenn du schrullig bist für dich, allein für dich hin, who cares? Solange es dir gut geht. Ja. Also von daher. Life goals. Liebe Leute, ob ihr schrullig seid oder nicht, hört auch das nächste Mal wieder zu, wenn Jürgen von grausamen Dingen erzählt und wir schaudernd dazu kommentieren. Und ich werde jetzt mal schauen, wo dieses Landsberg genau liegt, wo der Florian herkommt, weil ich glaube, ich will da mal hinfahren. Das Bier war wirklich vorzüglich. Ich bin mir nicht sicher, ob das Bier wirklich aus seiner Heimat kommt oder ob er das nur cool fand. Ich glaube, er kommt ja hier aus der Gegend um Halle. Ich glaube, ich werde da mal 744 Stunden mich daneben stellen, wie der schräge Vogel gebraut wird. Dann zum Wohl! Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich muss auch noch was zu dieser Karte von Florian loswerden, weil mir das gerade jetzt erst so bewusst wird. Er hat dann hier an einer Stelle das Wort Podcast durchgestrichen und Format drüber geschrieben, wo man sich schon mal fragen kann, so warum. Das ist eine Doppelung im Satz. Ja, genau. Da habe ich dann festgestellt, das ist einer, der wirklich auf seine Texte gibt, dass er dann auf einer Postkarte noch extra die Doppelung vermeidet. Das finde ich sehr schön. Das finde ich sehr sympathisch. Sehr lobenswert. Sehr gut, Florian. Weiter so. Ich frage mich jetzt nur, jetzt hatten wir schon, ich nenne es jetzt mal, abgestürzte Seefahrer, Flieger. Was kommt als nächstes? Astronauten? Hatten wir ja irgendwie auch schon. Ja, aber die sind ja nicht gestrandet und wollten dann irgendwo essen und keiner hat sie gefunden. Wir hatten auch schon abgesoffene U-Boote. Ja. Aber Astronauten, glaube ich, gibt es jetzt nicht so viele Geschichten. Ja, ja. So, da also gibt es halt explodiert. Deswegen, ich frage mich nur gerade, wer als nächstes irgendwo mal rumsitzt und nicht weiterkommt. Also das Problem mit diesen Geschichten ist tatsächlich, dass es da relativ viele ähnliche noch gibt. Ja. Also gerade diese anderen beiden, aus denen hätte man auch eine Story machen können, die wurden halt nur irgendwann nicht gefunden, sondern von Termiten. Ja. Die logische Konsequenz ist eigentlich, dass der Jürgen jetzt irgendwann demnächst einfach eine Geschichte erfindet. Ich werde euch irgendwann erzählen, so, in den letzten 40 Folgen habe ich euch einmal angelogen. Oh, wie gut wäre das einfach. Boah, das wäre der Hammer. Gut wäre das. Das wäre großartig. Welches stimmt nicht? So, weißt du, wie er halt irgendwie so mit sich ringt, so, nachdem ich jetzt mehr als deutlich rausgefunden habe, dass das alles fake ist und so. Rausgefunden? Ja. Das ist aber auch gut. Weißt du, der Jürgen, ich bin skeptisch, Jürgen hat irgendwie die Wikipedia-Seite gefälscht und hat ein Buch drucken lassen mit irgendwelchen Bildern, wo eigentlich sein Onkel in Remscheid zeigt und bla bla. Wo er in Remscheid am Meer liegt. Ich wollte gerade sagen, vor allem alles ist fake, außer dass der Typ wirklich aus Remscheid ist. Das stimmt. Oh Gott. Dabei weiß ich immer noch nicht, wo genau. Ich schaue jetzt mal, wo Remscheid ist. Ja. Vielleicht ist es ja in der Nähe von Halle an der Saale. Nee. Dass man sowas nicht weiß, ne? Wo Remscheid ist, könnte man doch. Mark Remscheid, nee, den meine ich nicht. Eher Richtung Meer. Egal, wo es liegt. Gute Nacht, Josch. Remscheid ist bei Wuppertal. Kann ich diesen Josch mal kennenlernen? Aber gerne doch. Tatsächlich, ja, die ist natürlich genau dort verortet. Bei Josch? Nein. Wo wohnt Josch? Bei Wuppertal. Nein. Oh, nee, das hätte ich jetzt total auch falsch verortet. Na gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Dass ihr mich so anzweifelt, ey. Das müssen wir mal in unser Manifest aufnehmen, dass das verboten ist.